Sonntagabend, pünktlich um 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Und wie immer ist die Woche so viel Scheiße passiert, dass wir genug Material für 3 Stunden Gerede hier haben. Ich begrüße vor allem mal die Leute, die sich diese Woche entschlossen haben, uns zu abonnieren und heute vielleicht zum ersten Mal live dabei sind. Vielen Dank für die vielen Abos und für die ermutigenden Kommentare unter den Videos. Das macht wirklich Spaß und man sieht, dass auch mal was zurückkommt. Ja, und dann heute am Live-Eriksen-Tag, da bin ich aufgefordert worden, das zu erwähnen, dass heute Live-Eriksen-Tag ist, also der Tag, an dem die norwegische Kolonie Amerika zum ersten Mal betreten wurde von ihren Herren, von ihren neuen Herren. Heute am Live-Eriksen-Tag kommen wir auch nicht daran vorbei, darüber zu sprechen, warum wir so einen Zuwachs an Abos haben. Und da müssen wir uns beim Crowd & T bedanken. Der hat uns mit uns zusammen, also vor allem mit Chris und Abel zusammen, sein letztes Video erarbeitet praktisch und hat uns da auch netterweise ein wenig geschillt. Ja, und er hat dann auch gleich schlafende Hündinnen geweckt mit dem Video. Nämlich eine unserer Lieblingsfeministinnen ist aufgewacht, weil die kam auch in dem Video vor und hat sich dann zu Wort gemeldet. Wenn der Abel mal den Chris einblendet, dann können wir uns mal anschauen, was Laser Uschi zu Krauts Video zu sagen hatte. Ja, genau. Wir hatten ja da unter anderem die Frau Wanderstuck erwähnt, die ja dieses, wie habe ich das da genannt, Protokoll der Weisen von Gamergate beigesteuert hat zu der Geh sterben Broschüre von der Amadeo-Antonio-Stiftung. So tolle Sachen, was der Kraut jetzt nicht gesagt hatte, drin waren, wie dass sich ja so rechte Organisationen durch ihre Führung auszeichnen. Und da wurde dann ja auch in dem Atemzug halt Gamergate erwähnt. Also viele Leute, die jetzt mit Gamergate vertraut sind, wissen natürlich, dass das vollkommener Humbug ist, weil da gab es ja keine Führung und so. Und dann wurde da auch irgendwie gesagt, dass ja diese Leute dann irgendwie versuchen, irgendwelche Unbeteiligten damit reinzuziehen in die ganze Nummer und lauter so hanebüchener Scheiß. Und jetzt hat die halt versucht, so ein bisschen Damage Control zu betreiben. Und da möchte ich jetzt gleich direkt zu Anfang des Videos mal einen Blick reinwerfen, weil das nämlich ja auch mal wieder sehr bezeichnend ist. Und ich wollte das nicht irgendwann mittendrin machen in dem Video, wo es keiner merkt. Deswegen fangen wir jetzt hiermit gleich mal an. Also zum einen behauptet sie jetzt halt hier, dass sie ja niemanden einen Nazi genannt hat, wo ich schon dachte, dass wir das irgendwie in dem Video gesagt hätten, dann habe ich es mir nochmal angeguckt, da war nein, wir haben das zu keiner Zeit in dem Skript gehabt und Kraut hat es auch nicht selber irgendwie gesagt, dass sie jemanden als Nazi bezeichnet hat. Aber in dem Tweet hat er es gesagt. In ihrem Beitrag geht es halt um Rechtsradikale quasi und auch das ist ja schon vollkommener Humbug im Zusammenhang mit Gamergate und hat nichts damit zu tun. Und man muss ja auch erwähnen, dass der Artikel auf Netz gegen Nazis erschienen ist, was ja schon so Ja. ein bisschen irgendwie diesen Anklang hat, wenn ich was auf der Seite Genau, veröffentliche, und die gegen Nazis das ist. sagt ja quasi auch der Kommentator hier darunter, dass das halt auf der Seite ist, wo Nazi schon im Titel steht, ja. Und außerdem Rechtsextreme und Nazis, also ich weiß jetzt nicht, ob man da jetzt so einen Riesenunterschied machen muss. Und naja, auf jeden Fall, das war jetzt halt so das erste Ablenkungsmanöver hier. Ich habe ja das Wort Nazi nicht benutzt, was überhaupt niemand gesagt hat. Und dann hier in diesem anderen Tweet, den man hier schon sieht, steht, ich habe nicht von Nazis gesagt und ich habe Thunderfoot nicht erwähnt. Auch das ist ein Punkt, der, also keiner weiß, wo der jetzt herkommt, weil wenn ihr das Video gesehen habt Der von Thunderfoot, Kraut, der tut müsste doch das Wort Gamergate anführen, dachte ich. Also der Thunderfoot, der hat doch Thunderfoot, der Gamergate auch nicht gegründet. vorkommt. Vielleicht ist der Tweet eine Antwort, klick mal drauf. Aber was ich auch nicht ganz verstehe, ist dieses nearly 2 years old Article. Ich meine, klar ist der Artikel 2 Jahre alt, aber überleg mal, euresgleichen nennt ständig Leute irgendwie Nazis oder rechtsradikal wegen Sachen, die vor 70 Jahren passiert sind. Und nach 2 Jahren ist aber irgendwie da schon irgendwie die Gültigkeit deines Artikels abgelaufen, Uschi, oder Ach was? ja, Ach ja, okay. Auf Netz gegen Nazis in Thunderfoots Sarkeesian-Videos alle mit Ach, Bildern. Deswegen, ja. Deswegen hat er es gesagt. Hm. Ja, das ist halt auch irgendwie lustig, also sozusagen rechtsextreme Gruppen tun sich eigentlich immer durch eine starke Führungspersönlichkeit auszeichnen. Und deswegen hast du auch Probleme bei Parteien, bei Rechtsaußenparteien, bei ultrarechten Parteien, dass sie regelmäßig Grabenkämpfe um die Leitung haben und sich regelmäßig splitten wegen Meinungsverschiedenheiten. Es ist auch gerade interessant, dass eine Gruppe wie Gamergate, die keinerlei Führung hat, wo es einfach nur darum geht, ethischen Journalismus zu fordern, dass man denen vorwirft, irgendwie ganz rechts außen zu sein. Du vergisst unsere gloriosen Anführer, Rogue-Star, Ethan Ralph und wie heißen die ganzen anderen Spaghetti-Könige, die sich schon zu unseren Anführern stilisiert haben. Ja, die Trolls, die sich dann noch freuen, dass sie Aufmerksamkeit bekommen. Das ist halt, keine Ahnung, es ist... Ja. Vor allen Dingen hier ist es ja auch schon vermischt. Hier steht ja schon gegen Rechtsextremismus direkt unter dem Banner. Und das sind auch nicht die Videos von Thunderfoot hier, aber er hat sie halt kritisiert. Und ich denke mal, dass in diesem Artikel von ihr stand da, glaube ich, auch drin, dass es da irgendwie um Kritiker von Anita Sarkeesian geht. Deswegen ja halt eben auch diese Bebilderung. Ja, kannst du auf das Bild noch draufklicken? Vielleicht ist da mehr Info drin. Das ist jetzt hier nur ein Screenshot von der Netz gegen Nazis-Seite. Also wir könnten jetzt ihren komischen Artikel da nochmal wieder durchlesen, haben wir glaube ich vor einer Weile auch schon mal irgendwann gemacht, aber auf jeden Fall, das ist halt so dieses Ding und ja gut, dann ist mir auch klar, warum sie hier auf diese Sache reagiert hat, dann wegen dem Video halt eben. Oh Mann, ja. Nee, das ist wie in South Park, ne? Die stellen sich vor, dass so Leute, die Memes posten und sich über Leute lustig machen, dass die ein ganz furchtbares, schlimmes Leben haben und ganz arm dran sind. Und dann sieht man, wie der Vater von dem einen Typen aus South Park, da, da, da, have a beautiful morning. Oh Mann. Ich glaube, sie muss sich mal damit abfinden, dass sie nur ein Idiot ist. Ja, und dann behauptet sie hier noch, I don't work at Netz gegen Nazis. Aber das ist ja auch vollkommen scheißegal, wurde zumindest in dem Video, was ihr dann wahrscheinlich nicht gesehen haben wird. Ich hatte das jetzt ein bisschen verdreht dann wohl, weil ich diesen Tweet eben von Kraut nicht kannte, aber jedenfalls so oder so, es hat ja jetzt keiner gesagt, dass sie da arbeitet. Das muss sie auch nicht, weil ich meine, die arbeiten auch alle nicht bei der Zeit oder sonst wo, aber deren komischen Quark, der wird dann da trotzdem irgendwo abgedruckt und da kopiert und weiß der Teufel nicht was. Oder irgendwelche Leute übernehmen dann irgendwie diese Narrative und dieses ganze Zeug. Ja, natürlich, so funktionieren ja Bewegungen. Leute verlassen sie, neue Leute kommen rein und so zieht sich das durch. Außerdem sagt hier noch jemand, du bist näher an McCarthy als an Hitler. Aber das trifft es eigentlich ganz gut. Also. Ja. Aber der Nachsatz war auch schön. Traurigerweise ist das so, als würde man sagen, Katzenscheiße. Man ist eher Katzenscheiße als Hundescheiße. Ja, wortwörtlich. Also. Ja, die Jasmina ist die Beste. Ja, hier ist auch wieder dieses Wörtchen Whataboutism hier vorgekommen. Das fand ich auch ganz lustig, das scheint so das neue Ding zu sein. Da hat man letzte Woche, glaube ich, auch kurz drüber geredet, als es da um die Reaktion von Frau Kahane ging auf die Frage, warum sie an dieser Grünen-Konferenz da oder wann die Linksextremismus-Konferenz tagen würde, wo sie dann da irgendwie mit Whataboutism ist, wie war das, albern oder so gekommen ist, Kinderkram, ja. Und hier dieser Account von Nicht-Egal, der sich hier gerade distanziert von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Also insofern, dass sie halt sagen, ja, wir sind ja nicht die, aber dann gleich hier diesen Spruch benutzen von Frau Kahane. Whataboutism. Kein Whataboutism. Ja, es hat so eine Versuch, irgendeine Sache halt gleich abzuschmettern, so nach dem Motto, ja, schon allein, dass du das fragst, sagt mir ja, dass du hier irgendwie Whataboutism und so weiter und so fort. Ja. Aber ich meine, das ist absolut lächerlich. Das ist wie, wenn du dich dann als Automobilhersteller von Saddam Hussein distanzieren tust und sagst, ja, die, da kann man zwar eine Waffe oben drauf packen und da ist ein Embargo drauf, aber das wussten wir ja nicht. Also das sind diese Scheindistanzierungen, wo du dann so, ich hänge zwar mit den Leuten ab, treffe mich mit der Clique, ich habe hier und da mal davor gearbeitet, also für die gearbeitet, gerade tue ich es nicht. Ich habe zwar sehr viel damit zu tun, schreibe da auch, aber ich bin jetzt nicht wirklich involviert da drin. Also weißt du, dieses so, ich mache da zwar was, aber ich weiß jetzt nicht, was man damit genau meint. Also ja, der Gedanke von kein wahrer Schotter, aber auf sich selbst angewendet, so, dass man ja nicht sämtlichen Kriterien entspricht, das heißt, man hat da noch eine gewisse Distanz dazu, das heißt, man ist überhaupt nicht mal in der Nähe, damit wird es dann in Verbindung gebracht. Also, das ist natürlich Schwachsinn. Ja. So. Nee, das eigentlich ist ja Whataboutism einen Hinweis auf den logischen Trugschluss mit dem Problem B. Dass man sagt, okay, hier, du willst jetzt über Problem B reden, wir reden aber über Problem A. Und in dem Fall ist halt, ja, wir reden über Rechtsextremismus, Problem B können wir später uns kümmern, aber die kümmern sich ja nie drum. Mhm. Ja, das ist diese Geschichte von wegen, wie hieß das, dieses Sea-Lining oder so, ne? So nach dem Motto, ja, hier, du kommst dann an und sagst, was ist hiermit und was ist damit und was ist dort mit. Sea-Lining war nochmal was anderes. Das war, wie begründest du denn deinen Standpunkt? Nee, Sea-Lining war noch dieses, von wegen, du sagst von früh bis spät nur, aber dies, das und jenes. Also nee, der Comic war so, hier, ich habe wirklich was gegen Sea-Lions und dann hier, kannst du das bitte mal erklären, warum? Und dann nervt er die ganze Zeit damit, dass er halt eine Begründung dafür haben will. Mhm. Ja, ich. Okay. Oder ich nenne es Niggering. Also, wenn ich sage, ich habe was gegen Nigger, dann kommen halt die Nigger und sagen: Hier, was soll das? Kannst du dafür auch einen Grund oder so? Und deswegen, das ist was ganz Schlechtes. Das habe ich von denen gelernt. Aber ich finde, in Bezug auf Extremismus, Links- und Rechtsextremismus, gibt es kein Whataboutism. Weil ja. Sozusagen die Voraussetzung, dass sich ein Mensch ideologisch indoktrinieren lässt, egal ob religiös, links oder rechts, das ist immer dasselbe. Du bist irgendwo in der Mittelschicht und dir fällt dein Einkommen weg und bist dann sozusagen the new poor, also du drohst zu verarmen und in solchen Momenten, wenn es davon einfach nur genügend Leute in der Gesellschaft gibt, dann gibt es halt auch einen Bürgerkrieg. Das war in jedem Land, bei jeder Revolution, müsst ihr mal danach schauen. Zum Beispiel in Russland hattest du, bevor es dann die Sowjetunion gab, hattest du eigentlich gerade die Bauern richtig stark auf dem Aufschwung. Also es ging ihnen so gut wie noch nie davor. Und dann hat aber durch den Ersten Weltkrieg, war das einfach in Frage gestellt, dass man den Wohlstand halten kann. Und gerade dann, wenn du jetzt heutzutage in Deutschland was gegen Extremismus machen möchtest, ja, guck an, was mit deiner Mittelschicht ist und lass die nicht verarmen. Guck danach. Also das ist, es gibt bei Extremismus kein Whataboutism. Das ist da. Ah. Ja. Okay, also diese Nummer hier, die Bundesfrauenkonferenz 2016 war gestern und vorgestern in Hannover. Und ja, das ist hier die Webseite von den Grünen dazu. Und ja, die haben ja auch irgendwie gefeiert, irgendwie 30 Jahre Frauenstatut oder so. Was das jetzt genau ist, habe ich mir nicht angeguckt, aber ich gehe immer davon aus, irgendwas, wo halt irgendwie drin steht, wir packen die Frauen nach vorne, weil die überall diskriminiert werden und wir verpflichten uns, alles Mögliche für sie zu machen und zu tun. Da war doch auch das mit, ich bin eine Quotenfrau und ich bin stolz drauf. Ja, das war einer von den Tweets, die da gekommen sind. Wir werden uns heute gleich noch ein paar angucken, aber auf jeden Fall... Hier sieht man halt schon mal diese Stefanie Lohaus war halt da, die Leute, die uns länger zuschauen, kennen den Namen auf jeden Fall. Das ist zum Beispiel auch die erste, die in Deutschland über Zoe Quinn und diese ganze Geschichte geschrieben hat für Weiß Motherboard, die auch bei der Republika zu Gast war dieses Jahr und letztes Jahr. Und die halt vom Missy Magazin, was zum Beispiel auch Spenden gesammelt hat mit Verweis auf Gamergate hat die Frauen noch und war so schlimm und gibt uns Geld. Und ja, dann gibt es hier Leute aus dem Landtag, die da waren und diese Gesine Schwan, die war ja, glaube ich, mal vorgeschlagen als Bundespräsidentin beim letzten Mal, wenn ich mich richtig erinnere, oder schon mal am vorletzten Mal, ich weiß es nicht mehr genau. Die wird immer vorgeschlagen so als... Oh mein Gott, Kübra Gümüşay. Yay, 5 Visionen für die feministische Zukunft, Leute. Burka, Hijab, Niqab, wie heißen die anderen zwei? Namen für Kübra 11. Ja, und auch darüber der feministische Poetry Slam, das fällt doch eigentlich auch unter die Genfer Konvention. Aber hier, ich finde das mit dem Because it's 2016, ich finde das echt toll, weil alles aus Amerika kommt ein Jahr später hier hin mittlerweile. Guck mal Leute, die können sich nicht mal einig sein, in dem, welche Zukunft sie wollen. Der obere Punkt, 5 Visionen für die feministische Zukunft und darunter meine queer-feministischen Visionen für die Zukunft. Ja, du brauchst halt einfach Visionen für die Zukunft. Hauptsache irgendwie, ja. Aber schon richtig, hier hat jemand versucht, auf jeden Fall noch eine Schippe draufzulegen, ja. Die Lesung untenrum frei von Margarete Stokowski. Das ist echt so, das liest sich wie so ein dämliches Who is Who, sonst nix. Claudia Roth. Ja, eben, die waren echt alle da. Ich habe schon gescherzt, man müsste eigentlich die Tür zumachen und dann hätte man das Problem erstmal gelöst für eine Weile. Oh mein Gott, die Jane. Ja. Die Aber dann werden doch die meisten Delegierten von einer gefressen. Das ist doch auch klar. Meinst du, ja. Naja, ich habe ja nicht gesagt, dass man denen kein Essen da lässt. Also, ach so, okay. Ich hätte schon vernünftig versorgt und die hätten auch, ich hätte dann einfach gesagt, so Leute, ihr müsst jetzt einfach mal klären, wie das mit dem Feminismus funktionieren muss. Diskutiert mal, das können wir doch so. Das kommt dann aber aufs Gleiche raus, wie wenn sie sich auffressen. Seid ihr Turfs oder nicht? Und in diesem Safe Space könnt ihr jetzt so lange, bis ihr euch einig seid. Sag mal, warum ist das überhaupt so ein Ding, dass die sich so auf den Feminismus fokussieren? Ist das nicht irgendwie so hinderlich für Politik, wenn man sich auf eine Ideologie fokussiert und alles? Nee, nicht für die Grünen. Ich meine, also normalerweise ja, aber in diesem Fall sind die halt der Meinung, dass das so sein muss. Da werden wir auch gleich noch entsprechende Tweets zu sehen zum Thema. Ich habe aber einfach gerade gesehen, es ist 2016, okay? I'm here, I'm queer. Wenn ich so durchs Leben laufen würde, echt. Also ich schreie doch auch nicht irgendwie, hey, ich stehe auf Titten, wuhu. Das ist ja auch Privileg, wenn du das tun würdest. Da würdest du auf jeden Fall nicht mehr Präsident von Amerika werden dürfen. Wir wollen nur, was ihr schon habt, das Gute. Penisse, Penis nein. Ja, das finde ich auch besonders gut hier. Oh Gott, die Feministen kommen, Feminismus und Religion. Oh Gott. Ja, das ist natürlich, ja. I don't want your Aktivismus world. In Social Media. Lustvoll Nein sagen. Sportlich feministisch. Empowerment, Kraft, Maga. Ist das nicht diese Selbstverteidigungs-Sache von also von Israelis so ein Push-up und Jogginghose, keine Ahnung, Revolution Now, die siebte Ruckwerkstatt. Ich glaube auch, Gendermania und so sofort. Die haben Druckfehler auf der Seite, die haben Hannover falsch geschrieben. Wo? Lesbisches Leben in Hanvoyer. Hanvoyer. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Bist du mal? Proofreading, what is this? 1, 2 mehr Eltern. Ja. Das jetzt ist wahrscheinlich auch. Hier die queere Seite von Hannover. Die heißt Hannover. Ja, das ist dekonstruiert dann. Was sind denn Gehsteigberatungen? Ist das, wenn man mansplained oder was? Gehsteigberatungen. Was tun gegen das wird wahrscheinlich behindertengerechte auffahren oder so, was weißt du? Ich glaube, wenn man angepfiffen wird auf der Straße oder so, keine Ahnung. Ja, Belästigung halt. Abtreibungsgegner. Was tun gegen Gehsteigberatungen? Abtreibungsgegner werden immer radikaler und versuchen schon seit langer Zeit zu einer Gehsteigberatung. Frauen daran zu hindern, einen Schwangerschaftsabbruch wahrscheinlich direkt davor, oder wie, das ist unmöglich. So, das sind Leute, die auf der Straße stehen und sagen, hier, das ist nicht gut. Ja, wir wollen in unseren Beratungsstellen denen gern sagen, dass das total cool ist, Abtreibung, aber wenn jemand auf der Straße sagt, das ist uncool, dann ist das unmenschlich. Ganz einfach. Also ich finde, Abtreibung sollte bis in den 12 Monaten möglich sein. Alles andere wäre Frauenhass pur. Gerade in einer solch belastenden Situation ist es wichtig, das Selbstbestimmungsrecht von Frauen zu schützen. Ja, aber ist das nicht Teil des Selbstbestimmungsrechts, auch die Argumente der anderen Seite zu hören? Stell dich einfach vor, so ein Chirurg arbeitet bei der Abtreibungsklinik und so und ist aber so ein Feminist, ja, und die Frau hat eine Tochter, aber die will sie abtreiben lassen und ist so, oh nein, das ist so kompliziert, so das Baby kann ja nicht nein sagen, aber die Frau will das, aber oh nein, so schwer und dann überhitzt man und ja, seinen Job. Ja, genau, dann. Nein, Babys sind Tumoren. Babys. Ja, auf jeden Fall in diesem Workshop wollen wir diskutieren und gemeinsam Strategien entwickeln, was gegen sogenannte Gehsteigberatung getan werden kann. Ja, einfach Wachen aussperren oder was? Verbieten. Ja. Alles verbieten. Ja. Und dann steht da einfach in der Menge jemand und sagt, vielleicht sollten wir einfach damit leben. Oder wahrscheinlich einfach am besten den Leuten erzählen, Armut von Alleinerziehenden. Oh Mann, ey. Ja, sie wollen das abtreiben lassen. Ja, ich habe ja ein Argument dagegen. Ja, aber Armut von Alleinerziehenden. Ich glaube, das passt auch sehr gut mit den Beiträgen da oben drüber zusammen, wo man so allein, zwei, drei Eltern, ja. So, umso mehr Eltern man hat, desto reicher ist man. So, hat ganz viele Eltern. Genau. Bis auf die Kinder, die gar keine Eltern haben. Ja, aber du, wenn dein Kind erstmal dem Staat gehört, dann hat das so viele Eltern. Also ich persönlich ziehe ja den Sohn meiner Ehefrau auf, ne? Naja. Ja, aber was ist Armut von Alleinerziehenden? Was ist so für Quote in großen Unternehmen? Dafür können wir monatelang Sachen machen, aber Armut von Alleinerziehenden, ja, wen kümmert es denn? Welche Rolle spielt Diskriminierung dabei? Das kann ich euch sagen, gar keine. Welche Rolle eine ungerechte Mittelverteilung? Ja, kommt drauf an, was ihr unter ungerecht meint. Welche Lösungsvorschläge sind es ja? Das ist auf jeden Fall so lustig. Also ja, die Leute sind arm. Könnte das damit zu tun haben, dass jemand möchte, dass die arm sind? Also weißt du, wenn du zum Beispiel Literatur des Mittelalters studierst und danach sagst, die Regierung ist schuld, dass ich keine Arbeit habe, wo viel Geld bei rumkommt, dann weißt du, keine Ahnung, oder? Warte mal, willst du mir sagen, dass mit Literatur aus dem Mittelalter, mit der Analysen kommt man nicht weit? Ja. Sollen der Scheiß. Genauso wie mit feministischer Tanztherapie. Also, ich meine, ja, wir haben ein Problem mit Armut und so, da muss man immer danach schauen, aber Diskriminierung, keine Ahnung, warum, weshalb? Die Leute wollen das unbedingt in der Gesellschaft, dass Frauen kein Geld haben und die Kinder, die haben, erst recht in Armut leben. Das finden alle Leute voll geil. Ja, und ich meine, du kriegst doch vom Staat, wenn du alleinerziehend bist und jetzt nochmal Ausbildung machen möchtest, du kriegst doch alle Hilfe vom Staat. Zahlen dir die Wohnung, zahlen dir alles. Das weißt du, so, keine Ahnung. Kindergrippe. Ja, auf jeden Fall, dieses Ding hier wurde kontrovers diskutiert, auf jeden Fall unter dem Hashtag, habe ich gemerkt, also auch von den Teilnehmern, weil natürlich diese ganze Sache mit Sexarbeit, da gibt es ja auf jeden Fall noch so ein paar Strömungen in dieser feministischen Bewegung, die sich da nicht so ganz einig sind. Also die einen sind ja irgendwie der Meinung, man muss die Frauen vor sich selber schützen, und die anderen sind dann wiederum der Meinung, dass das ja selbstbestimmungsmäßig so wunderbar und toll ist. Und ja. Da müssen wir noch einen kleinen Anhang bei der Gehsteigberatung machen, dass das okay ist, wenn Feministinnen Sexarbeiterinnen beraten. Aber ist irgendwie Sexarbeit nicht eben der allererste Job so überhaupt, überhaupt, weil es der einfachste ist? Ich meine, du verkaufst deinen Körper, das ist erstens eine Entscheidung, aber du könntest auch eine ganz andere treffen. Warum brauchen die Leute dann da Rechte? Also wenn du Rhesusaffen Geld geben tust, ja, also wenn du Bewertung einführst, dann bildet sich innerhalb von einem Tag bildet sich Prostitution aus bei den Rhesusaffen. Ja. Also, dass du sozusagen eine Aufgabe als Affe machst, dann eine Münze bekommst, die in den Automaten schmeißt und dann als Süßigkeit rausbekommst. Innerhalb von einem Tag. Das machen die auch ohne Geld. Das machen sie so mit Werkzeugen oder mit Muscheln. Ja, also. Mit Steinen. Die machen das ganz alleine. Ja, und halt die Idee ist hier halt Rechte der Prostituierten. Wird es dann irgendwie noch ein P an das LGBT drangehängt werden? Dass es jetzt auf einmal nicht nur Leute sind, die so geboren sind, sondern sich so entschieden haben zu leben und deshalb jetzt auch noch Rechte brauchen. Ja, es müssen aber zwei Ps sein. Eins für Penis und eins für Prostituierte. Und eins für Pädophile. Man braucht Pepe. Einen. Oh nein, das ist Pepe, das ist ein Hasssymbol. Wir müssen shut it down. Pepe. Ja, jedenfalls, oh Gott, die Feministen kommen. Problematisch werden können. Bento hat sich ja jetzt auch eine neue Kolumnistin eingekauft, die nebenberuflich als Prostituierte arbeitet. Die gibt da dann den jugendlichen Lesern von Bento irgendwie Einblick, wie man da auch mal die Stunde 800 Euro verdienen kann und so. Ich finde das super. Sexarbeit, top. Sollte man den jungen Leuten näher bringen, ist sicher auch eine Wachstumsbranche. Bei dem Männerüberschuss, den wir haben. Ach, Leute, die Idee dahinter ist ja so, dass man, das sind Leute, die wahrscheinlich nicht weiter hinausgewachsen sind als so das Talionsprinzip, ja, oder vielleicht der kategorische Imperativ von Kant. So, dass man in der Schule gehört, so das Abi gemacht und dann passt es schon, ja. Aber die Idee ist halt einfach, dass die argumentieren und sagen, hier, ja, es schadet anderen ja nicht. Das ist ja meine Sache, was ich damit mache. Ja, nur verstehen die nicht, dass sie in der Gesellschaft leben und eine Gesellschaft ist so gut wie die einzelnen Personen in einer Gesellschaft sind und deshalb ist es halt schädlich, wenn die so etwas tun. So deshalb, man kann damit eigentlich sämtliche Sachen legitimieren. So, was ist, wenn da gab es ja mal so einen Fall in Deutschland, der Kannibale von Rothenburg, da haben sich zwei getroffen, der eine wollte gegessen werden, der andere wollte Menschen essen und dann hieß es dann so, ja, ist ja ihre Sache. Da dürfen die ja machen, ist ja okay. Der sitzt aber schon noch im Knast, oder? Ja. Das war das Ding, wo er sogar auf Berufung gegen das Urteil eingereicht hat selber, weil er meinte, das wäre nicht, also er müsste auf jeden Fall auch in Sicherungsverwahrung. Ja. Könnte schon wieder einen essen, bitte sperrt's mich weg. Weil die irgendwie meinten so, ja, hier Strafe, und dann hat er aber gesagt so, nee, sie müssen mich schon komplett für immer wegsperren, ansonsten mache ich das wieder. Naja, ist aber nichts besser als ein ehrlicher Kannibale. Auf jeden Fall, wenn man das hier merkt, irgendwie mit warum die auch über Gott reden und so, Fräulein, ehemalige EKD-Vorsitzende Göring-Eckardt war natürlich auch dabei bei der ganzen Nummer. Fräulein, die Nazis haben die Frauenkirche zerstört, Göring-Eckardt. Ja, und Frau Schrupp, von der stammt ja das Zitat, Gleichberechtigung ist okay und so, aber das ist nicht das, was wir wollen. Was wir wollen, ist der Maßstab für Feminismus. Also quasi, wir entscheiden, worum es beim Feminismus geht, und Gleichberechtigung, ja, das wollen wir ja sowieso, aber das ist halt nicht alles. Wir wollen noch mehr. Hast du Ihren großartigen Vorschlag zur Quotenregelung auch noch in einem Tab? Ja, den habe ich ja auch noch drin. Ja. Genau. Ja, auf jeden Fall gab es hier die feministische Zukunft halt, wie wir eben schon gesehen haben. Da haben wir ja schon gerade drüber geredet, dass das auf jeden Fall ziemlich düster klingt, gerade von Frau Gümüşay, der Verschleierten. Die Visionen für eine feministische Zukunft tragen ein Kopftuch aus dem 7. Jahrhundert. Das ist doch... Aber Leute, die Idee ist doch eigentlich, dass man eine Zukunft hat, bei der man Feminismus nicht mehr braucht, weil das schon alles erledigt ist. Ja, aber wovon sollen die dann leben? Aber dann treibt man den Feminismus immer weiter durch, ohne irgendwie damit was zu... Jetzt verstehe ich. Aber das ist doch auch ideal. Jetzt ist der Aluhut, ja. Also, it's 2016, ey, fuck off. Das ist der inhaltsleerste Spruch von allen. Es ist heute. Hallo, sie hat einen roten Luftballon-Emoji dran. Ja, was soll denn der Scheiß? Und einen starken Arm. Das ist aber ein männlicher Arm, finde ich. Also, oder bin ich da jetzt sexistisch? Ich glaube auch, aber es ist ja nur patriarchisch. Dass du bist sexuell dimorphistisch gerade. Was ist denn, warum macht die da eigentlich das Teufelsanbeterzeichen, die zweite von rechts? Frau Lohaus ist das. Oh Gott. Rock'n'Roll! Das ist es. Ja, hier genau, nichts ist so Rock'n'Roll wie dieses Bild hier. Echt? Ja. Da möchte man, dass der Geist von Lemmy vom Himmel herabsteigt und ihr für diesen Sakrileg eine scheuert, echt. Entschuldigung. Ja, das ist hier Frau Stokowski halt eben, ne, für die Leute, die sich mit den verschränkten Armen, so, genau ihre Haltung. Machen Sie mal eine typische Handbewegung, Frau Stokowski. Weil sie auf den Fotos von ihr halt eben um einiges anders aussieht. Feminism so wild. Denen, die man so normal irgendwie hier zum Beispiel sieht. Ja, die Religion kann mitgenommen werden in eine Allianz, eine neue solidarische Gesellschaft zu entwerfen. Wir müssen alle so tolerant sein wie Kahane. Ich meine, die lässt sich vom Kuffar sogar anfassen. Ja, also so bei solchen Sprüchen, da gefriert mir auch schon wieder das Blut. Eine neue solidarische Gesellschaft. Also es gab schon mal eine große Allianz zwischen deutscher Politik und dem Islam. SS-Bataillon, was muslimisch war. Es gab auch eine große Allianz zwischen deutscher Politik und dem Heiligen Stuhl in Rom und den... Ja. Leute, zum Thema Gümüşay, Membe ausnahmslos, Hi, Membe. Membe, aufschrei. Hi, Membe. Membe. Ja, das war jetzt hier der Tweet, den du meintest. Ja, genau. Ach du Scheiße, echt. Also, Frauenquote finde ich ja schon irrsinnig genug, aber halt jetzt eine Feministinnenquote vorzuschlagen, das ist doch schon, das ist wieder DDR. Das ist, die Leute leben alle noch irgendwie in der DDR, habe ich das Gefühl. Hör mal, eine DDR mit feministischer Tendenz wurde noch nie versucht. Du kannst nicht einfach sagen, dass es nicht funktionieren wird, okay? Okay. Ja, hier. Meinst du nicht, dass sich dann die Feministinnen gegenseitig die Posten zuschieben und am Ende entsteht so ein Elitendiktaturstaat? Ach Quatsch, die Leute, die dir von deinen Sünden erzählen, werden dich doch nie deswegen ausbeuten wollen. Ach so, ja, ja. Deswegen, das hat der Typ von Scientology auch gesagt, als ich letztens den Test gemacht habe. Klar, ja, ja. Du wirst doch jeden Moment einfach weggehen, wenn dir was nicht passt. Du wirst auch garantiert nicht verfolgt und niemand wird ums Leben kommen. Ja, auf jeden Fall eine Quote für Leute, die einer bestimmten Ideologie angehören. Mhm. Soweit sind wir jetzt schon. Klar, ja. Ich meine, man, die Idee hier ist ja die von Doublethink. Du sagst, du bist für die Gleichstellung und Equality, aber zu gleichem Maße setzt du eigene Label rein, wie zum Beispiel Feministenquote. Anstatt dass du Label los wirst, setzt du Label rein. Das ist dieses Konzept von Intersektionalität, was sich sehr damit zankt, mit das loszuwerden, ja. Ja, auf jeden Fall sind wir halt der Meinung, dass wir eine unterdrückte Minderheit sind und um dieser Unterdrückung halt entgegenzuwirken. Ja, klar. Kann man natürlich. Ja, natürlich, ja. Diese andere Diskriminierung in die andere Richtung, die ja dann keine Diskriminierung ist, sondern halt Gerechtigkeit. Also eigentlich eine Weltraumaffenquote für alle öffentlichen Ämter. Also ist das wirklich eigentlich so der Gedanke von Reparations, anders als wirklich sich in eine Gesellschaft ankommen fühlen? Und wirklich, ja, aber ist das nicht der Gedanke von all diesen Black Lives Matter, Feminismus, intersektionellen Geschichten? Ja, da geht es immer um eine gewisse Reparation. Ich hatte ein Gespräch mit einer Polin vor ein paar Tagen, die hat mir gesagt, ihr müsst die Flüchtlinge aufnehmen, weil ihr damals 6 Millionen Juden umgebracht habt. Das ist eure Aufgabe jetzt. Und ich habe gesagt, du spinnst. Ja, also es gibt dieses Denkschema offensichtlich noch genug. Gerade bei Feminismus, es gibt auf der UN-Ebene ein Papier, wo vorgeschlagen wird, wie man sozusagen Reparationen an die Frauen zahlen kann. Und dass man dann sozusagen wortwörtlich eine Man's Tax einführt, um für die historischen Verwerfungen das wieder gut zu machen und um den Gender Wage Gap endlich zu beheben. Kriegen wir dann auch die Klunker wieder und die Kleider und die Häuser und die Autos und die ganze Scheiße, die Pelzmäntel und was weiß ich? Alle? Ja. Die möchte ich dann aber auch zurückhaben. Und zwar ganze Menschheitsgeschichte, dass das klar ist. Wollen wir mal gucken, wer am Ende nackt dasteht und kein Geld mehr hat. Das Lustigste ist ja mit den Quoten, ist, dass trotzdem Quoten nicht funktionieren, weil man dann immer noch das Problem von Merit hat. Dann hast du halt Feministinnen, aber dann werden halt was? Ja, werden dann so Feministinnen weniger bezahlt als andere Feministinnen? Gibt es dann so Feminist Gender Pay Gap? Ja, vor allem, wenn du halt Merits rauslässt, wird ja dein Produkt im Endeffekt auch schlechter. Ne? Also wenn ich jetzt sage, in meinem Betrieb müssen 50% Feministinnen die Autos zusammenschrauben, habe ich danach ein Problem, weil wahrscheinlich kriege ich nicht 50% Feministinnen, die das gut können. Ja, das wollen sie auch nicht. Die wollen das ja nur an so Plätzen wie bei den Grünen halt eben haben und so. Und ja, aber ist ja egal, welches Produkt am Ende. Also es wird immer ein schlechteres. Auch Politik wird schlechter sein, wenn ich nicht die Menschen reinhalte. Aber das heißt wird, das kannst du ruhig in der gegenwärtigen Form sagen. Also es ist ja schon... Ist ja schon alles in den Brunnen gefallen. Die machen das ja nicht erst seit gestern, diese ganze Kacke. Und deswegen habe ich ja auch vor 2 Wochen oder so schon mal gesagt, dass eigentlich für mich als Mensch, der halt so ein bisschen halb Insider ist in Deutschlands politischen System, also wenn ich mittlerweile da irgendwelche Frauen sehe, die politisch aktiv sind, dann habe ich auch schon Vorurteile. Dann denke ich mir auch schon so, ach du Scheiße, was kommt denn da jetzt wohl? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, meiner Erfahrung nach, sind Frauen da nicht besonders gut geeignet für Politik, weil sie halt eben in letzter Zeit viel zu oft, und vielleicht ist es auch einfach nur der Zeitgeist und nicht die Frauen selber, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall dieser Scheiß, dass diese ganzen ideologischen Sachen da überall durchgeboxt werden und ja auch parteiübergreifend und auch von Leuten, die normalerweise halt keine Sozialisten sind oder so, so wie halt den liberalen Frauen von der FDP oder so, dass die dann dieselben bescheuerten Talking Points raushauen und dasselbe bescheuerte Gequake über, da sind aber wenige Frauen und hier sind zu wenige Frauen und so ein Zeug. Hm. Ja, die haben das halt das Einzige ist, was du politisch kannst, irgendwie an dir selber runterzugucken, bist du deinem eigenen Bauchnabel, dann bist du kein guter Politiker, tut mir leid. Ja, da hast du im Amt auch nichts zu suchen. Also, keine Ahnung, das ist für den Arsch. Also, mir ist da was in den Kopf gekommen, das ist vielleicht recht kontrovers hier, aber ich will es trotzdem sagen. Der Gedanke von Intersektionalitäten, von dem, dass man dann anstatt auf Merit zu setzen, man jetzt auch noch darauf setzt, auf die Identität von der Person, die da mitmacht, ja. Es ist eigentlich echt interessant. Ich würde sagen, das ist so, im Kapitalismus kommt es sogar sehr zugute, weil dann nämlich es Leute gibt, die dann auf Produkte schauen, die von Feministinnen gemacht wurden. Das ist ja jetzt schon der Fall. Dass man sowas hat wie Bioprodukte gegenüber normalen Produkten. Nur halt jetzt mit, dieses Produkt wurde von einer Person gemacht mit einer solchen Ideologie. Es ist absoluter Schwachsinn, es ändert nichts am Produkt. Aber kapitalistisch gesehen werden da Leute wahrscheinlich, es gibt ja einen Markt dafür. Es gibt ja Leute, die da Sachen abkaufen für. Ja, deswegen ist das halt auch so ein merkwürdiges Ding. Man hat halt nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, nö, ich bin neutral. Das reizt keinen mehr, das ist nicht so brisant. Da gibt es doch auch diesen Tamponhersteller aus den USA, der eine Werbung gedreht hat, wo es heißt, ja, Girls can throw really well or you throw like a girl. Und das ist dann sozusagen als eine Beleidigung dient, wenn du nicht weit werfen kannst, dass du halt wie ein kleines Mädchen wirfst. Und dann zeigen sie kleine Mädchen, wie sie den Ball werfen. Dann denke ich mir, ja, ich will auch nicht, dass irgendwas aus eurem Ego rausbricht, aber rein biologisch gesehen seid ihr halt die Schwächsten. Es tut mir leid, es ist halt so. Auf jeden Fall diesen Tweet hier, den fand ich auch bemerkenswert, weil ich finde das so lustig, dass sich die Leute da hinsetzen können in eine Partei, die im Bundestag, zu einer Partei, die im Bundestag sitzt im Moment, die in zig Länderparlamenten sitzt, also in fast allen eigentlich, und dann sich da hinsetzen und sich denken so, ja, es gibt strukturelle Benachteiligungen in Deutschland. Ja, vor allem, wenn du das auf Frauen münzt, dann möchte ich halt mal sagen, irgendwie Verteidigungsministerin, Familienministerin, Umweltministerin, Kanzlerin, wo ist da jetzt genau im Politischen die strukturelle Benachteiligung? Leider könnt ihr euch vorstellen, eine Bundeskanzlerin zu haben, die so im Rollstuhl sitzt, ein Transgender ist und so ein Affenkinn ist und nichts alleine klar schafft und einen Safe Space braucht, überall wo sie hingeht und eigentlich überhaupt nicht gemacht ist für die politische Rolle. Ja, also prinzipiell kann ich mir schon vorstellen, aber ich glaube nicht, dass sie über den Schramm nochmal gewählt wird. Ja, ich sag mal, solange es nicht die Merkel ist, wähle ich eigentlich alles. Der Stream ist wieder schon richtig haram geworden, ey. Das ist ja, ja, okay, der war gut. Out for haram Stream. Ja. Oh, das ist auch echt. Ja, das war Zensur allein löst nicht das Problem von Hate Speech. Nicht das Problem von Hate Speech. Ja, übrigens, diese Jillian York, die hat in der Vergangenheit auch Republika-Talks gehalten. Und das ist auch kein Wunder, dass die hier bei netzpolitik.org da zitiert wird. Aber die EFF hatte ich bis dahin immer für einen was heißt nützlich, nicht im Sinne von, eine nützliche Organisation, sondern eine nützliche. EFF ist ja wie so viele Sachen, also auch diese ACLU und so, ne, die American Civil Liberties Union, die hat ja auch viel gemacht in der langen Zeit, wie es die jetzt schon gibt. Aber mittlerweile reden die ja auch fast nur noch über diesen Social Justice Scheiß. Ja, Leute, ja, Zensur allein löst halt wirklich nicht dieses Problem. Man muss auch noch Schulen und Institutionen haben. Orwell ist da eine richtig gute Inspiration. Ja, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber der hat da so Bücher geschrieben und in so Erzählungen geht es auch so um das Ministerium für Liebe, ja, und Ministerium für Frieden und so. Und so, das ist alles da. Ja, man muss es nur umsetzen. Es ist halt bei der Electronic Frontier Foundation halt schon echt irgendwo traurig, weil die haben in den frühesten Tagen vom Internet schon viel an Rechten rausgeholt in Sachen Datenschutz etc. Man hat ja irgendwann angefangen, Tablets und du hattest PCs und die ganzen Rechte, die dir zustehen, wenn du einen PC kaufst, die wollten wir umgehen, indem man Sachen Tablet und Mac genannt hat und es nicht mehr PC genannt hat. Und da gab es lange Kämpfe sozusagen darum, welche Rechte du als Konsument hast. Und die haben auch viele Streits gewonnen und haben auch bei Klagen mitgemacht. Und irgendwie, mir blutet das Herz, wenn ich das von der IFF lese, das Zensur allein löst das Problem. Da kommt ja auch wieder von aus, dass das Herz. Ob das eine Position der EFF ist. Das ist von dieser Frau eine Position vor allen Dingen, aber ich meine, ihr könnt davon ausgehen eigentlich, dass diese Frau wahrscheinlich auch ein Krebs gespielt dort ist. Über irgendeinen Weg, wo es dann irgendwie hieß, ja, Frauen in Tech, wir können das genauso gut und ja, lass die mal hier irgendwie wählen. Denn die redet viel über Computerkram und sowas. Also ich meine, man braucht noch nicht mal... Sie ist die Direktorin für die internationale Meinungsfreiheit. Director for International Freedom of Expression. Ist based in Berlin, Germany. Wer hätte es gedacht? Deswegen ist die Frau auch bei der Republika. She's also a regular speaker at global events. Leute, vielleicht müssen wir die wirklich mal ernst nehmen. Vielleicht einfach hingehen und Nein sagen. Ja, Nein heißt Nein sagen, eine Umarmung geben, dann wird das schon. Vorher hat sie in Harvard's Berkman Center für Internet and Society gearbeitet, wo sie über Internetzensur geforscht hat. Mhm. Ja, deswegen weiß sie jetzt auch, dass Zensur allein das Problem nicht löst. Fellow at the Center of Internet and Human Rights in Berlin. Deep Lab Collective, Board of Directors Global Voices, IFEX Council, on the Advisory Boards of SMEX and Archive, was auch immer das ist, aber sie ist gut vernetzt, offensichtlich. Das Ding ist halt, wenn ihr Republika hört, da könnt ihr euch jedes Mal denken, das sind die Verrückten und das sind die Geisteskranken. Ihr könnt wortwörtlich diskriminieren gegen jede Person, die was mit Republika zu tun hat. Und ja, ihr müsst wissen, Elwin, der gerade redet, falls ihr unseres Teams nicht so oft hört, war dieses Jahr da. Er war auf der Republika, er weiß, wovon er redet. Ja, also ohne Spaß, ich bin selten so, dass ich bei was wirklich so komplett ablehnend bin, aber bei Republika, schaut euch einfach da mal ein, zwei Talks an auf YouTube von denen und dann... Es ist einfach nur Krebs. Also es ist eine intellektuelle Horror-Freak-Show. Ohne Spaß. Ja, das einzige gute Video, was ihr euch angucken könnt, ist das von dem Thomas Fischer, dem Bundesrichter. Aber das wollten sie auch eigentlich verhindern, die ganzen Frösche da ringsherum. Also da haben jetzt sich Leute irgendwie dann gequakt, von wegen so jemanden könnte man noch nicht einladen. Aber der hat einen richtig wichtigen Vortrag da gehalten. Oh, es wird immer besser. Ich habe nur die tollsten Sachen hier heute für euch vorbereitet. Das sind hier die Leute, die sich mit Computerspielen auskennen, unsere Anti-GEMA-Geld-Freunde, die dann hier irgendwie schreiben, Videospiele abschaffen und erst wieder erlauben, wenn die GEMA geht, da ganz fest versprechen, keine Pissnecken zu sein. Und wer hat es hier gemerkt? Mr. Blaue Haare, Pittenauer oder wie der heißt. Und dann darunter einfach wieder Bannerschuck so, aber ich mag Spiele. Und Hagen darauf, da kannst du dich mal schön bei Gamergate bedanken. Die haben es für alle kaputt gemacht. Ja, für alle. Ja, ich bin danach wie von der Tarantel gestochen an meinen Computer und habe geguckt, aber meine knapp 1000 Steam-Games funktionieren alle noch. Hast du alle durchgetestet? Meine Discs sind auch noch da. Also ich habe jetzt nicht erkennen können, wo die Gamergater für alle irgendwas kaputt gemacht hätten. Nee, das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass du einer von denen bist, okay? Ja, das wissen wir ja. Der Hagen, der hier genannt wird, hat mich ja erst letzte Woche, sagen wir mal, strafrechtlich relevant beleidigt. Und ich habe halt gesagt, okay, weil du so ein armer Internetmensch bist, gehe ich mal nicht zur Polizei. Und weil das auch nicht meine Art ist. Aber bei dem war ich echt kurz davor, weil... Naja. Er meinte ja hinterher noch, er will gar nicht mit mir sprechen, er will mich nur beleidigen. Ich habe auch dann ja genau mit ihm dann auch geschrieben und dann hat er das halt gestanden und gesagt, ja, ich mache das einfach nur so hier, hahaha. Also, er schreibt auch immer dasselbe. Also, er hat hier unten drunter noch einen Tweet und da schreibt er genau dasselbe, was er mir auch geschrieben hat. Irgendwie bla bla, wir würden harassen, wir würden bedrohen, wir würden sonst irgendwas. Also, er kann auch nur diesen einen Wortlaut, den er wahrscheinlich bei seiner Chefin, seiner Domina da gelesen hat bei Netz gegen Nazis. Man sieht jetzt hier wirklich sehr schön, was Zivilgesellschaft macht. Liebe Leute im Chat, was meint ihr? War dieser Hagen jemals auf der Republika und hat da einen Vortrag gehalten? Jasmina Bannerstück wird auch jetzt... man könnte sie echt gut damit zitieren, so, aber ich mag Spiele. Ja, ja, okay, ja. Ich spiele gerne. Die Frau hat einen erfolgreichen Overwatch-Channel. Hier, seid mal vorsichtig. Na, sie hat auch guckt ihn. Ja. Nee, also hat die nicht aufgehört, weil ihr das Spiel zu kompliziert ist? Oh. Das ist also, weißt du, du hast eine ultimative Fähigkeit, dann kannst du noch einmal schießen und dann kannst du noch jemanden hitten mit der Faust und dann ist vielleicht noch ein Altschuss, weißt du, und ist aber zu kompliziert. Also, liebe Leute im Chat, ihr habt auf jeden Fall recht, dieser Mensch war auf jeden Fall auf der Republika, der Vortrag heißt Bildungstrinken. Da könnt ihr euch die Nase mal anschauen. Aber bitte mit Adblocker. Ja, das ist eh kein Adblocker, glaube ich. Weiß ich nicht. Aber ist egal, Adblock ist immer gut. Achso, der ist mir irgendwie jetzt falsch notiert, aber der gehört nämlich auch zu diesen 2016-Dingen. Diese Laura Dornheim, das ist ja auch so eine Ex-Piratin, die so eine Consulting-Firma hat und die jetzt in letzter Zeit, vor allen Dingen wegen ihrem Republika-Vortrag, das gedacht, in der Kritik war, wo sie ja als jetzt Sprecherin von der EO GmbH von Adblock Plus ist hier jetzt tätig und da hat sie ja diese Kooperation vorgestellt zwischen dieser EO GmbH und Flutter. Ich finde es gruselig, wenn Leute in ihrer Bio schreiben, promovierte Feministin und gleich darauf gefolgt heimliche Politikerin. Das und todernst. Das spannt mich an. Todernst ja, finde ich am schlimmsten. Jedenfalls der Herr Pallenberg da damals eingeschaltet und also herausgefunden bzw. publik gemacht, dass dieses Panel gekauft war. Also diese Leute von der EO GmbH haben Geld dafür bezahlt, um auf der Republika ihre Sache da bewerben zu können. Und diese EO GmbH, die macht halt eben mit ihrem Adblock das so, dass sie halt zu den Leuten hingeht und sagt, also jetzt irgendwie zu irgendwelchen Zeitungen und so und sagt, hier, wir haben diesen Adblocker und wenn ihr wollt, dass eure Ads trotzdem erscheinen, dann müsst ihr uns Geld dafür bezahlen. Dann setzen wir euch auf die Whitelist und dann können die Leute eure Werbung dann trotzdem noch sehen, obwohl sie den Adblocker benutzen. Und das ist das, womit die Geld verdienen und noch nicht mal schlecht. Und also müsst ihr euch mal beim Mobile Geeks von Sascha Pallenberg die Artikel durchlesen. Da listet er den ganzen Kram auf. Die haben noch viel mehr Dreck am Stecken. Und das sind so Leute, die sich da bei der Republika irgendwelche Talks einkaufen, um da irgendwie als Kumpel der Netzwelt da irgendwie zu erscheinen. Ich freue mich, dass ich beim Because It's 2016 Abschlusspodium diskutieren durfte, dass Maskus den Hashtag kapern zeigt. Es ist viel zu tun. Oh Gott, die alte, das hier ist ein Beweis dafür, dass das hier noch nötig ist. Ja, genau. Und vor allen Dingen für mich klang das echt bedrohlich, ne? So nach dem Motto, die reden hier irgendwas gegen uns. Der Grund, warum Japan immer noch existiert, zeigt, dass zwei nicht genug waren. 23, das reicht doch schon, ey. Eine 23-Jährige will die Richtung der Bundespolitik mitbestimmen. Da wird mir Angst und Bange, sorry. Ja, also das kommt mal ein bisschen runter, ich will das Profil von dir lesen. Das geht doch nicht, ey. Die hat nichts in ihrem Leben gemacht aus der Schule im Endeffekt wahrscheinlich und vielleicht ja, ein bisschen bei Uni. Bei den jungen Grünen und bei der grünen Jugend und natürlich Beisitzung im Bundesvorstand. Oh, von die denen. Grüne Jugend, die dem Kretschmann ins Genick gesprungen ist, nachdem er gesagt hat, wir sollten vielleicht mal nicht so oberlehrerhaft auftreten. Super, das ist eine beste Bildung. Das war auf jeden Fall die falsche Aussage. Es ist wirklich sehr merkwürdig. Ja, auf jeden Fall auch dieses Maskus-Ding. Also da habe ich mich auch, also das ist, hat nichts mit Damaskus zu tun. Ja, es geht um Maskulinisten, also so ja. Männerrechtler. Ja, das, ja gut, also ich habe eine Zeit lang gedacht, das wäre irgendwie ein Gag gewesen, den die noch nicht kapiert haben, sowas wie Manimism oder so. Aber es scheint wohl wirklich so zu sein, dass manche Leute sich so bezeichnen, also zum Beispiel dieser von Genderama und so. Aber das Ding ist doch auch wieder, das ist genau wie rechts. Das ist so ein Wort, Masku bist du, wenn du auch nur fragst nach dem Wage Gap und ob der richtig berechnet ist. Oder wenn du sagst, ja, aber Männer bringen sich halt viel öfter um als Frauen oder so. Ja, aber Feminismus basiert halt einfach auf dieser False Dichotomy. Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Whataboutism. Irgendwann beschäftigen wir uns doch auch mit den anderen Problemen. Aber erst, wenn wir mit unseren ganzen erfundenen Problemen fertig sind. Ich finde es auch echt interessant, dass die Leute, die am meisten über Privilege Theory sich auskennen, kein Problem damit haben, Privilegien und über Kontakte mit anderen Leuten zu knüpfen und aufrechtzuerhalten. So, die zerbauen ja eigentlich nicht die Strukturen, die ihnen helfen. Die wollen nur, dass andere nicht durchkommen. Das Ding ist halt auch, wenn es denn, also, keine Ahnung, ich würde gerne 18% oder 22% weniger Einkommen haben und dafür 5 Jahre länger leben. Also, go ahead, Feminismus, mach irgendwas. Ja, ich sage nicht, ich werde einfach trans. Ich werde einfach trans. Transableist übrigens, das ist auch ein Ding. Ich transitione zu jemandem, der im Rollstuhl sitzt. Ich wäre gerne Nachtschattengewächs. Nachtschattengewächs? Ich könnte gerne fliegen. Mit Atrophien. Nein. Rollentausch von Ed Heute Show. Außenreporter Carsten van Rissen bei Because It's 2016. Politikerin fragen, Journalisten antworten. Ja, ich, Das ist jetzt wahrscheinlich von Chris, der kurz AFK ist, weil ich habe die Heute Show schon vor langer Zeit aufgegeben irgendwie. Ja, ich habe dieses selbstgerechte Geleier. Also, ich fand die wirklich lustig früher, als ich noch irgendwie mehr links war, als ich es heute war. Irgendwie. Ja, ich habe immer noch Hoffnung dafür, dass es besser wird. Ich habe immer noch Hoffnung, dass es besser wird, nachdem die Wahlen in Amerika vorbei sind. Dann braucht man noch neues Material und so. Aber ja, es gibt schon wirklich Momente, die sind einfach cringy. Ja, das mit der Amerika-Wahl ist doch eh. Also, wie sie sich jetzt alle darüber aufreden, dass Trump vor 11 Jahren irgendwas über Pussy gesagt hat. Das war vor 20 Jahren, glaube ich. Sogar. Und gleichzeitig sind sie doch alle so, hey, jeder darf irgendwie nackt auf dem CSD rumlaufen, das ist scheißegal und alles. Warum ist, es gab ja auch hier diesen Tweet, der rumging von wegen Sarah Palin is a cunt, gab es T-Shirts. Das hat auch niemanden gestört damals. Ja, oder dass Hillary Clinton selbst dafür für verantwortlich ist, da so viele Leute, also so Vergewaltiger zum Beispiel, überhaupt nicht so richtig bestraft wurden, weil Beweismaterial selbst zerstört und alles so mysteriös. Ach egal, das ist ein anderes Thema. Also, ihr Mann, der Clinton, ihr Mann, der hatte einen Kumpel, der Milliardär war, der verhaftet worden ist und sein Privatflugzeug, was der hatte, das hat man bei den Ermittlungen den Lolita Express genannt. Und da hatten die regelmäßig mit Minderjährigen Sex in dem Flugzeug. Und der Bill Clinton ist über ein Dutzend Male mit dem Flugzeug geflogen. Und natürlich hat er dann niemanden angefasst. Ja, also weißt du. Er hat gemütlich eine Zigarre geraucht und das war's. Ja. Oder jetzt noch die DNC-Leaks, WikiLeaks, hat ja noch die E-Mails von Clinton weitergeleakt, also ganz viele E-Mails rausgestellt und da steht einfach drin, wie Clinton einfach zu Muslimen sie als Sand-Nigger bezeichnet und all der ganze Scheiß. Aber nö, der Trump hat vor ganz vielen Jahren was gesagt, das ist nicht cool, ja, und jetzt hier, boo Trump, ja. Das haben wir ja schon öfter thematisiert. Ich weiß, ich würde keinen von beiden wählen wollen. Das geht ist wie mit der deutschen Politik. Da weiß ich auch nicht, was ich mit meiner Stimme machen soll momentan. Also, Turd Sandwich und Douchebag. Ich habe die neue Folge noch gar nicht gesehen. Es gab keine neue Folge diese Woche, erst wieder nächste Woche. Erst Stimme Linke und zweite Stimme AfD. Oh, nee. Beides der Horror für mich, um ehrlich zu sein. Chris, hattest du das gesehen hier mit der Heute-Show oder war das jetzt einfach nur... Also der Beitrag ist sicherlich noch nicht gelaufen, weil das war ja jetzt erst gestern. Ach so. Aber ich bin mal gespannt. Also ich habe auf einem anderen Tweet, da haben sie da irgendwie so gespielt, dass er irgendwie in die Eier getreten wird oder so. Also das wird wahrscheinlich wieder eine schöne, ich gehe zu den Frauen und verhalte mich wie ein satirischer Macho. Und dann treten sie mir in die Eier und dann lerne ich meine Lektion und dann werde ich ein Feminist. Und also so stelle ich mir das mal vor. Also auf jeden Fall, also die Heute-Show hat sich in der Vergangenheit ja sowieso schon häufig herausgestellt als richtig bekloppt, wenn es um dieses Frauenthema geht. Also auch irgendwelche Sachen hochstilisiert zu ganz schlimmen Problemen. Es ging dann sogar so weit, dass sie da so einen Halbsatz weggelassen haben von Urteil des Bundesgerichtshofs, um das so aussehen zu lassen, als hätten die da irgendwie gesagt, so ja, hier die und die Frau, dass die da irgendwie wie war das, irgendwie angefasst wurde oder so, das würde ja noch nicht sagen, dass sie keinen Geschlechtsverkehr wollte, irgend so ein Zeug, was die halt so aussehen lassen haben, als wäre das so Rape Culture-mäßig, aber halt eben der weitere Kontext ist dann halt der ganz anders aussehen lassen hat. Also wenn ihr euch dazu ein Video anschauen wollt, der Mammon Magazin, der war ja auch mal Gast bei uns vor ein paar Wochen, der hat das, daher wusste ich das damals, der hat darüber ein Video gemacht, sonst hätte ich das gar nicht gemerkt. Und der hat auch noch mal ein Video gemacht, ein größeres, über generell so ein paar Sachen von der Heute-Show, wo die da irgendwelche Sachen auch mit Altersarmut und so umdichten wollten zu, das ist ja das reine Frauenproblem. Und das ist ja alles nur Machos und so ein Zeug. Und so wird es diese Scheiße bestimmt auch wieder laufen. Und hier richte mich alleine schon wieder auf dieses Journalisten, was hier steht. Also dieser Carsten von Rissen-Typ, der hier... das ist ein Satiriker, das ist kein Journalist. Also der hat früher immer bei dieser Polylux-Sendung in der ARD irgendwelche dummen Fragen auf der Straße gestellt und so ein Zeug. Ich denke mal, dass das halt ein Teil des Gags ist, dass er da als Journalist so tut, weißt du? Als wäre er ein Ernst vielleicht sowas, aber... Ja, aber dann, keine Ahnung. Also ich habe schon das Gefühl, dass viele Leute das heute meinen. Also da gab es auch bei Zapp jetzt... Was, in dieser Woche oder letzte Woche schon, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall gab es auch so ein Feature über die Heute-Show. Es ist halt merkwürdig, dass Feministen sich immer so drüber aufregen, man solle ihnen ja eine Plattform geben, aber wenn man ihnen eine Plattform gibt und dann Leute trotzdem nicht irgendwie Interesse daran haben, was die da erzählen oder sich einer anderen Meinung ist und die das dann auch noch beseitigen wollen, dann bleibt einem nur noch so Gedankenkontrolle über Firma, Alter. Das ist einfach unmöglich. So gruselig. Es ist wirklich merkwürdig. Es ist wirklich anspannend. Oh Mann. Na gut, egal. Dieser Rollentausch, dieser angesprochene Rollentausch hier, ja. Vielleicht besteht ja auch irgendwie aus, keine Ahnung, warum gibt es in den Medien nicht mehr weibliche Moderatorinnen oder irgend so ein Bullshit. Also ich bin mal gespannt, die werden da garantiert irgendeine richtig bekloppte Scheiße rausbauen. Also ich habe da keine Hoffnung, dass das irgendwie sinnig ist. Andere einladen, damit sie uns verändern. Das hatten wir vorhin schon, ich habe es irgendwie doppelt geöffnet hier. Ja. Süße Mäuse sind gefährlich, Alter. Ist das wieder um diese eine Frau, die als süße Maus bezeichnet wurde? Ja, oh, das hat doch bestimmt einer von euch gelesen, oder? Weil ich habe es nämlich, ich habe es nur mitgekriegt, dass diverse Leute das geteilt haben, aber ich habe es nicht gelesen gehabt von der Frankfurter Allgemeinen, diesen... Die CDU kämpft in Berlin mit harten Bandagen. Also, das ist... Im Endeffekt halt eine Chronik von dem, was passiert ist. Und also der Autor, nee, die Autorin ist das, glaube ich, die lässt es schon verdammt so aussehen, als wäre das ein von langer Hand geplanter Coup gewesen. Also sie sagt zum Beispiel, dass der Artikel von der Behrens bei Edition F schon eine Zeit lang gelegen habe und man habe aber gezielt die Veröffentlichung abgewartet, um das nach der Wahl mit dem entsprechenden Tamtam machen zu können und so weiter und so fort. Ja. Und dann wird auch noch dieser Zickenkrieg, weil in der Frauenunion Berlin sind jetzt auch Leute zurückgetreten und was weiß ich. Also es werden zwei Lager praktisch auch skizziert in Berlin. Einmal halt praktisch die Leute, die an der Bundesregierung dranhängen und die Leute in Berlin. Ja. Und dass es irgendwie da wohl schwere Grabenkämpfe in der CDU gibt. Und dass das halt eine von den, ja, einfach eine Psy-Op einfach ist, um Leute kaltzustellen, unter anderem auch vielleicht den Taucher. Ja, der Längsfeld ist derjenige, der gefragt hat wohl, der diese Gerüchte nachgefragt hat nach dem Tauber und so, weil das war offensichtlich bekannt, dass... Auch wenn beide das bestreiten und wiederum es gibt eine eidesstattliche Erklärung von einer aus der Frauenunion, die wiederum sagt nein, aber die hat mir gesagt, sie hat was mit dem Tauber. Also das ist ein richtiger Pfuhl, diese Aktion. Und wie gesagt, das ist ein schön recherchierter Artikel und wer danach noch glaubt, dass das irgendwie eine Sache war. Der Längsfeld gefällt mir immer besser. Mm. Er soll nur kurz gesagt haben, dass er keine Gerüchte verbreiten würde und sei dann wieder gegangen, noch bevor das Gespräch begann. Ja. Super Typ. Ja, ey. Also den Längsfeld, der wird mir auch immer sympathischer mit jeder Sache, die er macht. Aber wie gesagt, also danach glaubt niemand mehr, dass das ein emotionaler Ausbruch oder irgendwas war. Das ist reine Machtpolitik innerhalb der CDU. Und diese Frau Behrens ist wohl genau das, was viele auch gesehen haben, nämlich jemand, der gerne mit solchen Sachen weiter nach vorne kommen möchte. Im Endeffekt hat man da, das ist halt das Problem damit, denn jetzt kann sie sich ja noch weiter in die Opferrolle reinverziehen, egal ob sie es tut oder nicht. Es wird jetzt Leute geben, die dann trotzdem für sie dann einstehen und sagen, das ist ja wie der Fall von Gina Lisa. Ja, warten wir es mal ab. Also sie hat sich halt auch mit vielen Frauen versaut in der Partei. Das kann auch nach hinten losgehen, weil man muss das schon relativ schlau planen, wenn man versucht, so eine Intrige loszutreten. Wenn man halt danach dann sagt, ja, und die Frauen waren auch nicht solidarisch, dann kann man sich ja schon darauf einstellen, dass man das nicht so, dass man die auf jeden Fall nicht 100% hinter sich hat. Ja, aber ich meine, mit, es wird auch außerhalb der Partei genug für sie dann so Land geben, was sie dieser Florian Nöll-Typ, der klingt ja auch furchtbar hier. Politiker predigen Vielfalt, Nöll lernt Türkisch, war sein Slogan irgendwie. Politiker machen Angst, Nöll macht Mut. Das war ziemlich abgekoppelt vom Wahlkampf der restlichen Partei, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, also der ist im Lager Behrendt sozusagen, zusammen mit Tauber und so. Und dagegen stehen halt andere Leute, die eher, ja, hier steht es ja auch nochmal, innerparteilicher Machtkampf, das Konrad-Adenauer-Haus, also die Vertretung der Bundes-CDU gegen den einflussreichen Kreisverband Berlin-Mitte. Und dieser Nöll-Typ hat Kontakte zur Chefredaktion von Edition F, mit anderen Worten zu dieser Tessa Bücker. Also ist es nicht nur der mehr oder weniger Beweis dafür, dass es geplant war, sondern auch, dass unsere Lieblingsklicker halt fett mit drin hängt. Tja, man sollte eigentlich nochmal die ganzen Presse-Echos... Das hätte ich nie gedacht, dass sie so eine progressive Plattform da auf die CDU hinrichtet. Aber es ist echt wahr. Also ich meine, auch die Leute, die uns vielleicht heute zum ersten Mal zuhören, also zu Herrn Tauber, hatten wir ja auch schon, der hat ja die super Idee gehabt, die CDU für Migranten zu öffnen. Und vor allen Dingen halt eben, bei der CDU bedeutet das halt eben vor allen Dingen irgendwelche Muslime. Und ja, da sind ja dann auch diverse Leute da eingetreten, die irgendwelchen ausländischen Organisationen danach stehen und so ein Zeug. Zum Beispiel diese, die wir immer Sacha Baron Cohen genannt haben, weil die so ein bisschen so aussieht. Ich weiß immer noch nicht, wie die, vergessen mal wieder Video, wie die wirklich heißt. Aber auf jeden Fall, ja. Die muss man dann hinterher wieder mit gerichtlicher Hilfe loswerden, im Zweifelsfall. Ja, die Junge Union hat das ja quasi probiert, die loszuwerden, aber bei der richtigen Partei. Ja, und das hier mit der Operation Kaninchenjagd ist natürlich auch ein Schmankerl. Ne? Das ist eine alte Geschichte vom Tauber, die ist natürlich viel zu alt, um noch was dazu zu sagen. Da ging es darum, eine Geschäftsführerin der CDU in seinem Heimatkreis, hier im Main-Kinzig-Kreis, ja, zu mobben. Und es gibt wohl Papier, an dem er beteiligt war. Also Tauber war seinerzeit Kreisvorsitzender. Er sagt, er habe das Schreiben nicht verfasst, es gekannt, so wie viele andere auch. Ja, ist doof, ne? Wenige Tage später Tauber mehr Sensibilität gefordert, die nächste Enthüllung, ein E-Mail-Austausch. Männlichen Parteifreunden, daran beraten sie sich in leicht machohaften Sprachduktus über die Neubesetzung des Vorsitzenden der Frauenunion. Ja. Das Kaninchenpapier und der Brief wurden am selben Tag veröffentlicht. Das könnte Zufall sein. It's just a pure coincidence. Tauber vergiften im Park heißt das Lied dazu. Ja. Tja, Lacey Green hat einen Preis gewonnen. Oder Science oder Education finde ich auch gut. Das ist nicht so ganz nahe. Oder ich dachte, und? Ich habe von dem Award bisher noch nichts gehört, aber ich weiß jetzt, dass er ziemlich schlecht und scheiße ist, wenn die den gewinnen kann. Das ja, ist wahrscheinlich steamy, weil er so schön steamt, wenn er der Haufen. Ja. Ja, es gab ja danach noch ordentlich Ärger, ne? Also sie hat wohl irgendwie versucht, einen kleinen YouTube-Channel, der sich darüber lustig gemacht hat, abzumahnen, weil er ein Bild von ihr im Thumbnail hatte. Hat den DMCA'd und hat irgendwelchen Leuten vorgeworfen, sie wären rechts und so und würden gegen sie, also die übliche Opfernummer. Also, ja, super, super, habt ihr euch super rausgesucht. Also entweder ist der Streamy Award so ein richtig niedriges Ding, oder das Ding ist ziemlich prestigevoll und das ist eher das Zweite. so von dem, was ich weiß, haben viele andere YouTuber, die ganz guten Content machen, also amerikanische YouTuber vor allem, haben halt auch so Awards bekommen in verschiedenen anderen Kategorien. Philip DeFranco zum Beispiel hat einen bekommen. Also es ist schon merkwürdig, denn intuitiv würde man, wenn man Lacey Green kennt und ihren Content schon analysiert hat, sagen, dass der Award ziemlich schlecht ist, ziemlich niedrig und sehr viele Leute einfach reinlässt, ja. Oder dass YouTube Lacey Green als so einen ziemlich guten Content Creator ansieht. Na, ich denke, dass die Lacey Green gewonnen hat, damit YouTube sagen kann, bitte liebe Feministinnen, macht unser Business nicht kaputt. Wir geben euch auch einen Award. Also weißt du, so wie die Mafia, die zu dir reinkommt. Das wäre ja furchtbar, wenn man den Laden hier sexistisch nennt. Und dann kommen so Awards bei rum. Denk ich mir, keine Ahnung. Vielleicht ist das auch zu böse dahergesagt, aber ja. Zwei Gaming-Shows mit 7 Leuten machen, jenseits aller Klischees labeln und dann nur 7 Dudes haben. Das kann nur das ÖR, öffentlich-rechtliche. Ja, und wie geil, dagegen verloren gegen Lacey Green hat zum Beispiel einen Kanal wie Crash Course, der Crash Course in allem für alle möglichen Themen anbietet, so wie es aussieht. Ja. Also wirklich ja, Philosophie aber, und Schnickschnack. Ja, dieses Crash Course, das ist von den Greens, die sind auch so ein bisschen Social Justice mäßig. Ah, okay, aber trotzdem, ich meine, das ist doch was viel Positiveres als eine Frau, die sich hinsetzt, mit der Gravitation hadert und währenddessen über Sexismus spricht. Die Idee ist, dass YouTube auf Progressivism setzt, nicht auf Sachen, bei denen man über schon Vorheriges so diskutiert. Ja. Die setzen wirklich auf Progressivism. Ich meine, schau dir irgendwelche Videos, die YouTube selbst macht, an, okay? Das ist immer Diversity for the sake of Diversity und dann hat man's. So. Oh Gott, das sind aber alles, wenn du das durchguckst, das sind alles so Hipster-Dinger. Das eine ist PBS, It's Okay to be Smart. Die SciShow sieht auch aus wie von Hipstern. Ja, die ist auch von, SciShow ist auch von den Greens. Ja, super. Und ein Ding von Discovery, D-News. Also das ist auch schon, wenn das alles ist, was euch bei Science or Education einfällt und ihr nicht mal irgendwie einen Außenseiter oder Privatmann nominieren könnt, sondern nur... Populär. Also du, so ein Thunderfoot, der sogar seine eigene Forschung da teilweise über YouTube finanziert und so und dann da zeigt, was er da rausgefunden hat und solche Sachen, bei dem würde das eigentlich viel besser passen. Also schon alleine und ich poste den auch mittlerweile ständig irgendwo rein, zum Beispiel, weil jetzt letztens irgendwie von der Welt, die hatten da irgendwie Verschwörungstheorie um die explodierte Rakete hier von diesem Elon Musk-Typen. Mm. Das war dieses Ding mit von wegen ein UFO fliegt da rumherum. Und da hat das Thunderfoot ja genau vorgerechnet anhand von wie schnell man diesen Knall hört und so, also wie weit die Rakete weg ist. Und das halt eben wahrscheinlich irgendwie eine Fliege oder sowas. Also die ist halt ein paar Kilometer weit weg, war halt die Rakete von dem Ort, wo das aufgenommen wurde. Und dazwischen kann ja irgendwie eine Fliege rumfliegen, die dann halt viel größer aussieht und viel schneller und so, als sie in Wahrheit ist, halt eben durch die Perspektive alleine und sowas. Ne? Das habe ich dann halt reinkopiert, so in die Kommentare und so ein Zeug. Ne? Und das ist doch mal richtig cool irgendwie. Und diese ganzen Sachen, die er alle schon debunkt hat, dieses ganze Solar Roadways und diese ganze Scheiße, ne? Mhm. Es gibt schon echt gute Content Creator auf YouTube, die auch sehr viele Subscriber haben, nur irgendwie hört das dann so bei ein paar hunderttausend Abonnenten auf. Also fällt euch irgendein Kanal auf, der oder einen so auf die Schnelle, der mehrere Millionen Abonnenten hat? Total Biscuit, ja, okay, ja. Aber der ist ja nicht eher so educational. Nee. Ich habe jetzt nur über Dings nachgedacht. Nee, klar, das sind ja auch, weil ich denke, du kannst als YouTuber halt nur Nischenpublikum adressieren. Also du kannst nicht über alles sprechen, aber du kannst vielleicht über antike Geschichte sprechen oder über Kunst oder weißt du? Und das endet irgendwann, klar. Mhm. Ja, weil auch nur dann Leute mit dem mit dem Fable oder weil sie halt irgendwas recherchieren müssen, dein Video auch gucken. Ja. Ist auch ein bisschen hypokritisch, dass Lacey Green ja so bekanntlich für Social Justice einsteht, aber wenn sie einen Award bekommt, sie dann nicht Nein sagt dazu, mit dem Gedanken, dass ja, so ein Award macht ja eigentlich nur die Reichen reicher und die Armen ärmer. Ach komm, wenn Lacey Green kein Geld haben wollte, hätte sie nicht das Angebot von MTV angenommen. Das ärgert mich eigentlich am meisten. Wofür brauche ich Streamy Awards, wenn ich dann Discovery Channel, MTV, die Grüne Partei und PBS nominiere? Dann habe ich YouTube nicht verstanden. Sorry. Ja, YouTube geht um so Independent-Zeug. Die sollten eher Leute zusammenfassen, die schon erfolgreich sind und diese nicht nominieren lassen. Ja, oder ja, halt zwei Preise vergeben. Oder ich glaube, das ist sogar von YouTube, diese Steamies. Und die versprechen sich wahrscheinlich davon, dass sie dann besonders relevant erscheinen, indem sie dann halt sagen, so ja, hier, wir haben diese ganzen Leute hier zuerst gehabt, bevor die dann irgendwie bei den richtigen Medien da irgendwie untergekommen sind. Weil diese Sachen von den Greens, die laufen mittlerweile halt auch bei PBS. PBS ist ja auch dieses Shitting da, ist ja quasi so der öffentliche Rundfunk von Amerika, obwohl der halt nicht über Zwangsgebühr, sondern über Spenden halt funktioniert und auch bezuschusst wird mit Steuern. Und die hatten ja auch diese grauenvolle Gaming-Show mit diesem, wie ist dieser Typ, Jamin oder so ähnlich. Der war ja auch so richtig drin in der ganzen Ideologie. Der Streamy wird ausgerichtet von der International Academy of Web Television. Und wenn wir gucken, was das ist, steht da, es ist eine Non-Profit-Organisation, die aus den Führern des Marktfeldes Webvideo besteht. Also einfach neue YouTube. Deutsche Medienmacher, aber in Amerika. Nee, das ist einfach YouTube und vielleicht noch Vimeo und keine Ahnung und Dailymotion oder so. Aber es ist wieder mal so ein Ding, wo was unabhängig aussieht, aber dahinter stehen halt die Leute, die nur YouTube, weil wenn du dir mal diesen Tweet da anguckst, ich habe ja jetzt zwar schon zugemacht, aber da war ja auch das YouTube-Video unten drauf. Ja, klar, also YouTube wird da eine riesige Rolle drin spielen. Also. Wahrscheinlich die einzige. Naja, auf jeden Fall dieses Ding hier, das war ja irgendwie hier Ankündigung von irgendeiner komischen Gaming-Sendung und das war natürlich schon wieder furchtbar, dass hier nur Männer dabei sind. Ich finde das ja auch lustig. Hier wird dann hier Frau Banaschuk direkt belehrt, dass es da ein offenes Casting gab. Und die Antwort darauf, dass das natürlich dann da nur Männer sich da irgendwie beworben haben, ist natürlich nicht, dass irgendwie Männer das vorwiegend interessiert und dieses Hobby haben, sondern dass die das verkackt haben, dass das dann so rausgekommen ist. Ja, es tut mir leid, Jasmina, du kriegst keine Show. Fick dich. Ohne Spaß. Bist nur neidisch, weil jetzt irgendwelche random YouTuber Geld von den öffentlichen Rechtlichen ins Maul geschoben bekommen. Ohne Spaß. Ja, und hier haben wir den Hani von Insert Moin, ne? Von wegen, die planen aber auch noch was Weibliches. Und dann, stop the press. Das ist natürlich auch wieder schlecht, ne? Das ist ja nicht sofort blinder Gehorsam von Anfang an. Das ist doch schon einfach, das ist schon wie so ein Witz. Ich war, bevor du es vorgelesen hast, sozusagen während, wollte ich einbringen, dass selbst wenn da eine Frau mitmacht, selbst als Moderatorin, ja, wäre das nicht genug. Und tada. Ja, also, und auch, es ist ja für sie einfach auch nur so, ja, ich hätte das gerne oder eine Freundin von mir. Und deswegen nenne ich den Scheiß jetzt hier sexistisch, weil, keine Ahnung, weil Gehirn-AFK, Alter, ohne Spaß. Ja, das sind ja halt die gleichen Leute, die man von überall her kennt. Ja, vielleicht die Leute, die das schon machen können, die da Erfahrung mit haben, die wissen, wie man vor der Kamera irgendwie irgendwelche Scheiße erzählt. Ja, hat die Jasmina auch einen Gaming-Channel? Ich dachte, sie streamt nur. Die macht einfach Casting schon für die Leute, die schon drin sind. So, die bewirbt die jetzt, meine ich noch. Ja. Ja, und da kam noch dieses hier, der Reflex von deutschen Gaming-Dudes, andere Gaming-Dudes. Kritik an fehlender Vielfalt zu verteidigen ist auch sehr ausgeprägt. Ich glaube, das war auch noch so eine Antwort auf den Ist die wirklich einfach so dense, dass sie schon bei wiederholter Gegeninformation zu ihrer These nicht die These ändert, sondern sagt, die Welt ist kaputt, die Welt ist immer noch kaputter. Das bestätigt mich nur noch. Der Witz ist halt, Gaming tut eigentlich so stark jede Form von Vorurteil und allen möglichen Scheiß abbauen. Ich war mal in einem League of Legends Team zusammen mit einem Palästinenser, mit einem Israeli, mit einem Türke, mit einem Franzosen und halt ich noch als Deutscher. Also wenn das nicht irgendwie Kultur oder Völkerverständigung einfach random, wie du ins Team gespielt wirst, ist, dann weiß ich auch nicht. Also sorry. Das ist halt ein super gutes Muster. Du wirst zufällig in ein Team mit Leuten reingeworfen, die auch zufällig reingeworfen werden. Und dann musst du überleben, dann musst du damit klarkommen, musst mit ihnen kommunizieren. Das ist halt echt gut. Und dann sind eigentlich immer die Leute, mit denen man es am schwierigsten hat, ist egal, woher sie abstammen, sind immer Leute, die zu laut Musik spielen, nicht auf das Team hören, irgendwelchen Scheiß machen. Das ist ein sehr gutes Bild davon, wie Realität halt funktioniert. So Teamverhalten halt. Apropos Realität. Frauen in Videospielen. Ja, Tina Lisa hat ein Spiel rausgebracht. Ohne Altersbeschränkung. Also sie ist ja ein It-Girl und sie möchte ja Model werden. Und irgendjemand schreibt dann irgendwas von sexualisiert. Sie ist Model. Fick dich. Bist du dumm, Alter. Ohne Spaß. Das ist wie eine geistige Behinderte, Alter. Barbara, was ist in deinem Leben falsch gelaufen? Hattest du Blei in den Wasserleitungen, wo du groß geworden bist, oder was? Ich meine ernsthaft. It-Girl, Model, sexualisiertes Videospiel. Fick dich, ohne Spaß. Ja. Nein. Kennt ihr diesen Film, so, wo Hitler auf den Tisch schlägt und so nein schreit? Ne? Ja, dann soll aber so trauriger Hitler so nein. Ich habe mir 50 Shades of Grey gekauft und in dem Buch ging es nur um Sex. Also das hatte ich jetzt aber nicht erwartet. Das war, also für Kinder ist das. Ich war an der Tankstelle, hab da dran gegriffen, da kam Sprit raus. Das ist krass einfach. Ja, vor allen Dingen das etablierte das Image. Warte, steht da wirklich etabliert? Ja. Die Idee von dem Artikel ist sozusagen, Gina Lisa als Opfer der Gesellschaft darzustellen und die böse Gesellschaft hat ihr die Modelrolle sozusagen aufgezwängt. Und erinnert ihr euch dran, als dasselbe auf dem Höhepunkt von Gamergate irgendwie kam dieses Kim Kardashian-Spiel raus und das fanden auf einmal irgendwie Leute wie Lea Alexander und so gut. Und die fanden das toll und haben das geschillt und so und befreiend. Und jetzt ist das hier aber nicht befreiend, oder was? Leute, sondern ich versuche, in dieses Labyrinth hineinzukommen, aber... Das ist noch seltsamer. Das Bild von dem Cover auf dem Spiel ist ein Bild, bei dem Gina Lisa selbst bewusst bei einem Fotoshooting mitgemacht haben muss für das Spiel, bei dem sie bestimmt gewusst hat, was da in dem Spiel drin vorkommt. Dieses ganze Spiel wurde ja auch gebaut für sie halt eben von irgendwie ProSieben Media oder so, die haben das rausgebracht. Und da gibt es auch irgendwelche Einspieler mit ihrer Stimme und so ein Zeug. Und die Struktur von der Schlagzeile ist auch sehr interessant. Dabei ist Gina Lisa, die eigentlich selbst die Agierende ist in dem Spiel, nur sozusagen anstatt das Subjekt zu sein, das als Objekt behandelt. Ja, aber es geht irgendwie darum, dass du musst dir halt was anziehen, du musst dir das Richtige anziehen, ansonsten ist sie nicht erfolgreich. Das ist halt dieses Spiel scheinbar. Also wenn das hier richtig dargestellt wird. Warum regt sich bei Nintendogs keiner drüber auf, dass da Hunde sind? Ich meine, ja, die werden objektifiziert, die Hunde. Ja. Zumindest schreibt das Spiel ja schon direkt auf das Ding drauf, dass es Powershopping ist. Du weißt. Ja, also erst bei Nintendogs wird etabliert, dass Hunde der beste Freund des Menschen sind. Fucking objektifiziert. Vorher hat man das gar nicht so gesehen. Aber ich meine ganz ehrlich, als Eltern, wenn ihr eurem Kind das gekauft habt, ihr seid schlechte Eltern. Ganz ehrlich, ihr seid scheiß Eltern, wenn ihr so ein Spiel euren Kindern kauft. Ohne Spaß. Ich habe das für meinen Sohn gekauft, damit er über seine von der Gesellschaft gegebenen Geschlechternormen hinwegsehen kann. Ich glaube, in dem Fall geht's. Ist dann wie dieses Meme mit dem Superhelden, der dann nicht weiß, welchen Knopf er drücken soll. Auf meinem Knopf steht drauf, Gina Lisa unterstützen, weil sie so brave und so strong ist, ne? Und auf der anderen steht drauf, Gina Lisa so gegen sie schreiben, weil sie sich als sexualisierte Anziehpuppe etabliert. Nein, aber sie ist halt Opfer. Ja, sie kann beides sein im selben Moment. Also ich tue mich für Geschlechtergenossen wie zum Beispiel den Gabriel schämen. Und jetzt sollen sich die Frauen mal bitte für Gina Lisa und für Kim Kardashian schämen. Also nur so, weißt du. Nein, keine Ahnung. Es ist, Es ist einfach so low. Vielleicht ist das eben auch so einer von den dazu beitragenden Gründen, warum so Ideologien nicht so gut angesehen werden von Gamergate, wenn es um Videospiele geht. So, man möchte einfach nur über ein Videospiel berichtet bekommen. Man will keine soziologische Analyse haben davon, wer mit wem wie Pixel da sich darstellen. Das ist Ja. Kaufen Sie Ihrer Tochter doch lieber ein Buch. Ja, genau. So, wieder Feministinnen, die dann so total progressiv sind und Slutwalks veranstalten, aber im nächsten Moment Pixel dafür anzeigen wollen, dass da Frauen in Bikinis dastehen. Einfach. Leute. Vor allem, wir haben ja hier eine besondere Situation. Sonst heißt es ja immer, diese Objekte in den Spielen werden sexualisiert für die Männer und es sind ja keine echten Personen mit Handlungsfreiheit. Hier haben wir eine echte Person, der wird von uns per Gesetz Handlungsfreiheit zugebilligt. Sie ist erwachsen, sie ist über 18, sie kann machen, was sie will. Und jetzt ist es auch wieder nicht richtig. Wenn die sich dann dafür entscheidet, genau dieses Image zu bedienen, dann ist es auch wieder nicht richtig. Aber es ist doch ihre freie Entscheidung. Sie ist ein echter Mensch, sie ist keine Figur, die das von einem Autor aufgedrückt bekommt. Und trotzdem ist es auch wieder... Feminismus folgt keiner Logik, aber das wissen wir ja. Nein, Feminismus folgt schon einer Logik. Das ist nur die Logik von einer Mafia, bei der, wenn du die Dienstleistung in Anspruch nimmst, bist du Teil davon und wenn du dann nicht mitmachst, dann bist du dagegen und du wirst dann von allen schlecht geredet. So, die sorgen schon dafür, dass dir mysteriöserweise so die Kniekappen dann fehlen, ne? Das Spiel ist wahrscheinlich nicht einmal so schlecht, okay? Wo ist der Unterschied zwischen diesem Gina Lisa-Spiel und einem anderen Spiel für Nintendo DS? Guck dir doch bitte mal die Augen an auf dem Foto. Das Spiel, weiß nicht, wenn ich zu lange auf das Bild gucke, guckt der Abgrund in mich zurück, glaube ich. Ich sage ja nicht, dass man davon irgendwas mitlernt und so. Ich meine einfach nur, dass es inkonsistent ist, denn man regt sich darüber auf, dass es ein Spiel ist. Das ist ja nicht nur das Modespiel, das da einen aufregt, sondern dass es mit Gina Lisa ist. Ja, aber dass es Gina Lisa wahrscheinlich schon in anderen Spielen drin gab, wie mit diesem, also Deutschland sucht so Supermodel und so Supermodel-Spiele halt. Ja, die kamen ja aus der Branche. Was ist daran so aufregend? Was ist daran so merkwürdig? Also wenn ich Ihr Medienberater wäre, würde ich jetzt dafür sorgen, dass jemand einen K.O.-Tropfen-Mod programmiert und mich dann laut darüber aufregen. Spielen Sie Gina Lisas Aufstieg und Abstieg. Sehr genau. Oder es poppt nur so ein Dialog auf. Möchten Sie jetzt weiterspielen? Ja, nein. So, Sie haben die Möglichkeit, ein Sexvideo zu machen, dann Leute dafür fast ins Gefängnis zu stecken. Wollen Sie das tun? Ja, nein. Das wird dann so ein Crossover mit Prison Tycoon. Ja. Wenn du auf Nein drückst, dann wird wahrscheinlich der Nintendo DS geht dann in Flammen auf und funktioniert wieder, weil Nein heißt. Merkel muss weg. Merkel muss weg. Ja, also das ist eine der Volker. Ich will ein Volksfahrer. Interessanter Artikel, weil sie schaffen es in dem Artikel wirklich zu sagen, dass Merkel muss weg im Endeffekt Nazi-Sprech ist, also die Sprache des Dritten Reiches. Die sollen's Maul halten, Alter. Ja. Merkel war auch schon in Stuttgart, bei Stuttgart 21 waren die komplett alle Linken aus Stuttgart da und haben sie auch weggebot. Sollen's das Maul halten. Entweder man darf buhen bei einem Politiker oder nicht. Aber Jemand aus meiner Generation hat es bei Twitter recht treffend zusammengefasst. Wir haben damals auch Kohl muss weggerufen und wir waren Oppositionelle, keine Rechtsradikalen. Mehr muss man dazu auch gar nicht sagen eigentlich. Aber ich finde es halt krass, in Dresden erklang die Sprache des Dritten Reiches. Ja, das war jetzt wieder so eins von diesen super tollen Narrativen, die wir immer wieder erleben. Ne? Also das ging ja wirklich durch sämtliche, also das ist jetzt hier ein Beispiel aus der Welt, glaube ich. Mhm. Aber da konntet ihr ja sämtliche Zeitungen die Woche über aufschlagen. Das war ja überall dieser Quatsch. Und was ich lustig fand, jemand hat da montiert so einen Bericht über die 40-Jahr-Feier der DDR von der aktuellen Kamera und diesen Tagesschau-Bericht über diese Proteste jetzt von Montag oder von Dienstagabend dann wahrscheinlich. Und das war also sehr ähnlich. Ne? Bei dem DDR-Bericht hieß es dann auch so, uns geht's doch gut, uns geht's doch prima. Und so, ich nur, die Leute sollen sich nicht so anstellen, so nach dem Motto, über die Demonstranten da gegen die DDR. Und halt da haben sie da im Verlass der Republik irgendwie gefeiert und in also der Bericht war sogar fast genauso aufgebaut, ne? Bei dem einen hieß es irgendwie so, ja, im Palast der Republik, da wird irgendwie gefeiert und draußen stehen Leute und haben sich spontan zusammengefunden zu Demonstrationen. Und der Bericht dann von dieser Woche war dann halt so, ja, hier in der Semperoper, da feiern die Demokraten und draußen da. Nochmal ein bisschen off topic, sorry, im Chat Leonie Schismanski fragt, ob Weltraumaffen bei Gap dabei sind. Habt ihr Gap-Accounts? Seid ihr da drin? Nee, ich habe heute zum ersten Mal was drüber gelesen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Okay, ja, ich habe da einen Account drauf, um ehrlich zu sein. Und bis jetzt ist das wirklich so Hashtag MAGA, also Make America Great Again, und sehr auf die Wahlen fokussiert. Aber es ist schon eine sehr stark wachsende Plattform. Und wenn ihr schnell reinkommen wollt, braucht ihr eigentlich einfach nur @TurboHacks. Das ist der TurboHacks. Das ist der Typ, der CEO von Gap, dem einfach mal eine Nachricht schreiben so, und der würde euch dann per DMs gleich reinladen, durchlassen. Also man kommt schon ganz schnell rein. Ich rate euch da mal so die Handles abzugreifen, bevor die noch jemand anders nimmt. Also ist ein ziemlich cooles Ding. Ding heißt Gab, G-A-B. Und Gap.ai ist eine coole Webseite, ist so ein Social-Media-Plattform mit Free Speech, positioniert sich als anders als Twitter. Also ist einfach besser halt. Und bis jetzt gibt es Magab.ai. nein. Okay, auf jeden Fall. Da fiel auch gerade schon der Name Broder im Chat. Da gab es auch ein ganz gutes Interview von dem Hendrik Broder bei N24. Das gehört ja auch zur Weltgruppe wohl irgendwie dazu jetzt. Und da hatten die ihn quasi auch so gefragt, nach dem Motto so, ja, ist das nicht unmöglich? So diese Leute, die da alle pöbeln und pfeifen und so weiter. Und er hat dann so ziemlich ruhig halt eben erklärt, dass das in der Demokratie halt gehen muss, ne? Dass sich die Leute irgendwie versammeln, hat dann da irgendwie das Grundgesetz zitiert und so. Das war auch ein sehr schöner Beitrag auf jeden Fall. Ja, die sind immer hier irgendwie, weiß nicht, ob sich die Leute da nicht zu viel reininterpretieren. Ich meine, gut, dass irgendwelche Banken, also hier geht es quasi darum, dass diese Banken, die da gerettet wurden in Amerika, dass die ja spenden an die Demokratische Partei auch. Ja, das haben die wahrscheinlich schon immer getan. Ja, nur warum ist dieses, also das war das so gegenüberstellt, finde ich halt interessant. Ja, ja, aber es weicht da teilweise auch ab. Ne? Ja, aber im Endeffekt bleibt ja schon die Tatsache, der amerikanische Staat hat einen Haufen Geld ausgegeben, um die zu retten. Und die haben trotzdem noch genug über, um welches zu verschenken. Das ist eigentlich schon, finde ich, ein Widerspruch in sich. Ja, aber damit. Gut, wann war das? 2008. Ne? Also. Oder? Ja, der Mondaffe. Okay, geht, alles klar. Ich wollte nur eben Bescheid sagen, dass ich dem User Jakob beziehungsweise Jakobus einen Einladelink geschickt habe, weil er wollte sich am Ende des Streams nochmal zur AfD äußern, und die Möglichkeit, dachte ich mir, können wir ihm ja kurz geben, da ein, zwei Worte sozusagen. Ja. Ah ja. Ja. Wenn er sich benehmen kann, ist klar, da darf jeder sagen, was er will. Solange er nicht mit Fäkalien schmeißt, das dürfen nur wir. Solange er kein verfolgter Reichsbürger ist, der die Autorität der deutschen Regierung anzweifelt und so, ne? Sag mal, würdet ihr eigentlich so ein Interview mit Kahane mal durchgehen lassen, wenn die Interesse hätte mit euch? Natürlich, ja, sofort. Klar. Ja, aber sicher. Lass noch Ben & Jerry's Eis löffeln. Yum, yum, yum. Nee. Sollen Sie die Jule gleich noch mitbringen, dann wird's richtig kuschelig. Dann wird's richtig kuschelig. Ja. Aber nur live und in Farbe, bitte. Ja. Mess und Ice Cream. Ich wollte mir schon immer mal so eine 500-Euro-Tasche in live angucken. Ich glaube, ich habe das noch nie gesehen. Ich glaube, ich kaufe mir dann auch mal so einen 5-Euro-Mikro-Eisbecher, nur mal zu schmecken, wie Freiheit schmeckt. aber das hier, ja, ist zur amerikanischen Wahl, ist eine Verschwörungstheorie, aber man kann sich seinen Teil dazu denken. Ja, diese Überschrift hier ist relativ selbstredend. Das habe ich eigentlich auch schon lange geahnt. Also insofern ist das vielleicht so ein bisschen Confirmation Bias von meiner Seite, aber weil das ja immer heißt, auch unter anderem von der AfD, dass ja, also die sagen ja meistens halt immer so ein bisschen beschwichtigungsmäßig, dass sie ja keine Rechten oder beziehungsweise keine Rassisten sind, weil die wollen ja auch, dass es den Muslimen gut geht und so weiter. Und das ist ja alles nur die Bildung. Man braucht Bildung, weil die haben ja nur keine Bildung und deswegen werden die dann radikalisiert oder es gibt nicht genug Religion, was man übrigens auch bei der Islamkonferenz, die war vielleicht nochmal extra, ich hatte mir da letztens mal die Videos angeguckt, nochmal behandeln können. Da wird das auch gemeint, so von wegen, ja, die Religion, die ist halt noch nicht stark genug und deswegen werden dann die Leute halt radikalisiert und dort da so ein Zeug, sowas denkt man dann halt tatsächlich in Deutschland. Und ja, hier hat man halt mal wieder gelesen, weil ich meine, es war ja auch in der Vergangenheit schon so, die 9-11-Attentäter und so waren auch alle studiert und es gibt jede Menge Leute, die da in solchen Terrororganisationen sind und auch was jetzt irgendwie die RAF und sowas angeht, das waren ja auch alles keine Hauptschüler. Das ist relativ interessant, weil ich meine, hoher Bildungsgrad, wenn du dann noch in der Mitte der Gesellschaft warst und dann dein Einkommen wegbricht, dann go Jihad oder go Großdeutsches Reich. Das ist so, ja, um sozusagen den Schwung zum Bekämpfen vom Extremismus zu bekommen, weil in der Regel es sind dann höher Gebildete, aber die keinen Erfolg hatten, per se in der Gesellschaft Probleme hatten, einen Job zu bekommen oder halt eine eigene Firma aufzubauen. Das oder ist sozusagen das Profil von oder also bei den 9-11-Attentätern ja eigentlich nicht, die haben ja extra dafür trainiert. Also die haben extra Studium gemacht, um Das ist halt echt merkwürdig, weil ich auch so Videos dazu gesehen habe und da sind Leute dabei, die zwar auch gebildet sind, aber nicht ihren Job verloren haben, trotzdem beim IS sind, weil sie halt eben wirklich denken, weil sie halt was verändern wollen. Sie wollen was erreichen. Das ist so die Zeit ihres Lebens und sie freuen sich darauf, dafür zu sterben. Weil sie keinen Job haben, in dem sie wer sein können. Wobei man da auch sagen muss, es gibt einen Unterschied, sozusagen ein psychologisches Profil von einem Attentäter und einem Dschihadist, der rumläuft. Also das ist halt ein bisschen merkwürdig, weil selbst wenn man halt einen Job hat und Stabilität hat, gibt es Leute, die sich halt trotzdem dafür entscheiden, zum IS zu gehen. Ein gesunder Mensch würde das wahrscheinlich nicht tun oder hätte da so seine Zweifel dran. Aber wenn man wirklich das Interesse dran hat, zu was dazuzugehören und mal was so meint, in seinem Leben erreichen zu wollen und dann zum IS zu gehen als Entscheidung, dann ist das immer noch so ein Faktor, den man nicht ausschließen kann. Das ist halt ziemlich anstrengend, weil es halt wiederum bedeutet, dass Menschen eigentlich das tun, was sie tun wollen. Was die Weltraumaffen ziehen vor allem Gebildete an. Ja. Und Frauen ziehen wir aus. Genau. Ja. In dieser Reihenfolge. Ja. Oh Mann. Ja, aber es ist trotzdem dämlich halt. Es ist. Der war von Ebel, glaube ich. Maischberger, ich schaue mir ja hin und wieder ganz gern so die intellektuelle Pissrinne Deutschlands an. Also das ist so halt unsere Politik-Talkshows und das ist ein schöner Artikel dazu. Ich meine, viele Leute geben sich das ja auch nicht mehr so wirklich, solche Talkshows, aber ich finde die sozusagen besonders ekelhaft. Und der Artikel fasst das ganz gut zusammen, wo halt, ich weiß nicht, weißt du, wir sagen so Ungarner, ihr seid so böse, ihr seid Proto-Faschisten, weil ihr wollt Zäune bauen. Bei Spaniern ist das in Ordnung, aber bei Ungarn, ungarische Zäune, die sind diskriminierend. Spanische Zäune, die sind nicht diskriminierend. Zäunen bei der Tierhaltung, was ist da mit Zäunen? Ja, weißt du, und Maischberger, es war halt mal wieder ekelhaft. Also wir packen es nachher in die Quellen mit rein. Vielleicht schauen wir mal noch einen Ausschnitt oder so beim nächsten Mal draus an, aber das ist deprimierend, wenn das sozusagen intellektuelle Debatte in Deutschland ausmacht. Das keine Ahnung. Immer die gleichen Leute zu immer den gleichen Themen mit immer den gleichen Worthülsen. Ja, wortwörtlich. Ja, hier, Merkel kritisiert Schließung der Balkanroute. So, ja, man verkauft zwar irgendwie das den Leuten, dass man sich drum gekümmert hat, dass mich nicht mehr so viele Flüchtlinge herkommen, und sagt dann aber, wie konntet ihr nur die Balkanroute schließen? Also, es ist keine Ahnung, es ist halt Politik. Ja, sie muss halt ein bisschen was schwätzen, da will sie das humanitäre Gesicht wahren, während sie tatsächlich froh ist, dass sie geschlossen ist. Und das ist halt, keine Ahnung, die Frau hat halt kein Rückgrat. Wenn alle schreiend vor Merkel stehen, dreht sich die Frau um und sagt, die stehen alle hinter mir. Wie sagen denn? Das ist halt Merkel. Die Mär der Objektivität. Wir wissen doch alle, dass es im Journalismus darum geht, Aktivistin zu sein, politische Aktivistin erst und dann Journalistin, liebe Regine. Und da tut sie sich über Objektivität Maul zerreißen. Solche Menschen tun die den Ruf des Journalismus in den Schmutz ziehen, eine ganze Profession einfach nur schlecht dastehen lassen. Das ist was ein Folterdoktor oder ein KZ-Doktor mit der Ärzteschaft macht, das macht Regine mit dem Journalismus. Gut gemacht, Regine. Ja, und die Medienkrise natürlich, die hat ja wahrscheinlich nur damit zu tun, dass die Leute versucht haben, objektiv zu sein. Ja. Ich meine, wenn es keine Objektivität gibt, dann ist es trotzdem so, dass es dann auch, im Endeffekt könnte man doch argumentieren und sagen, dass es dann auch keine Subjektivität gibt, oder? Oder? Naja, wenn es keine Objektivität gibt, muss es ja nur Subjektivität geben und das denken die auch. Achso, in dem Sinne, ja. Ja. Aber das Problem ist halt wirklich, dass wenn zwei subjektive Positionen aufeinandertreffen, gewinnt halt die Position, die objektiver ist und daher existiert Objektivität ja, als so ein Differenzprodukt. Entweder das oder man unterhält sich die ganze Zeit darüber, wer am meisten unterdrückt wird und wessen subjektive Meinung deswegen richtiger sein muss. Auch schöne Projektion, die Menschen, die Lügenpresse angreifen, wollen die herrschende Meinung oder die aktuelle Regierung durch eine andere ersetzen. So, nee, die hätten ganz gerne, dass ihr alles berichtet. Beides und objektiv und sonst nichts. Aber manche von denen wollen auch eine andere Regierung. Ne? Kann schon sein, aber das ist in der Demokratie auch völlig legitim. Warte mal, ich habe da oben eigentlich im Text das Wort solche Sternchen R gelesen irgendwo. Ja, jede Sternchen R als solche Sternchen R. So vom computerlinguistischen Standpunkt ist das einfach die Hölle, weil man nämlich reguläre Ausdrücke schreiben muss, damit dann Worte erkannt werden. Und da sind da fucking Sternchen drin, okay? Ja, aber das kannst du bestimmt escapen mit einem Backspace, oder? Ja, klar, nur ist es halt einfach, es ist einfach Kacke. Mann! Das ist schon wieder objektiv, was du da meinst. Ja. Subjektiv ist die der Meinung, dass das total viel bringt. Wenn Subjektivität wirklich so toll ist, warum ist es dann so, dass es besser ist, wenn ein Arzt einen objektiv behandelt, das heißt nicht subjektiv, das heißt, dass man zu ihm hingeht und zeigt, hier ist was kaputt und der dir hilft. Du doch fühlst, dass so eine Kristalltherapie viel besser für dich wäre oder so. Kristalltherapie, Alter. Oder so. Dann ist das doch bestimmt auch so. Ah. Okay. Weg damit. Ja, die wunderbare Lohngleichheit. Das ist ja dieses Mal dabei rausgekommen. Da hat sich ja irgendwie die ganze Regierung da getroffen und irgendwie alle möglichen Sachen diskutiert. Da sollte es ja auch den Vorschlag für den Bundespräsidenten gehen und so. Und hinterher sind sie mal wieder rausgekommen mit was sich Roche-Wesig überlegt hat, nämlich Lohngleichheit. Also es soll in Zukunft möglich sein, abhängig von der Größe des Unternehmens, dass man da nachfragen kann, wie viel die anderen Leute verdienen. Das ist eigentlich ganz gut. Naja. Doch. Das ist ein ziemlich gutes Ding. Warum findest du es gut? Elaboriere mal jetzt. Ich elaboriere ja gerne, auch so, wenn niemand zuhört, ne? Aber wenn man genau überwacht, wie viel andere Leute verdienen, hat man ein besseres Konzept davon, wie viel man selbst wert ist und kann sich besser sozusagen seinen Preis besser ermitteln. Was dann dafür sorgt, dass die Leute dann selbst engagierter sind, irgendwas für die Firma zu tun und auch ihren eigenen Preis besser bestimmen können. Naja, aber du kannst doch einfach gucken, was bei der Arbeitsagentur und so steht, was das Durchschnittsgehalt ist, was in deiner Region für deinen Beruf bezahlt wird. Das ist halt ein bisschen merkwürdig, weil hier es ja wirklich darum geht, dass man das Tabu, was so in Office-Gebäuden so ist, dass man schon das Gefühl hat, dass jemand mehr verdient, ja, weil die Person einfach wichtiger ist. Nach ja, der da hast du dann hinterher die Gewissheit, wie viel mehr die verdienen als du. Also, genau. Und dann kann man der Arbeit, halt sagen, guck mal, arbeitet und ich will das überhaupt gar nicht wissen, ob irgendwelche Frauen, die den ganzen Tag dann nur am Telefon hängen, weil sie einfach längere Betriebszugehörigkeit haben, und jeden Tag pünktlich nach Hause gehen, ob die mehr Geld verdienen als ich, das will ich überhaupt gar nicht wissen, ehrlich gesagt. Das ist halt eben der Punkt, du kannst, wenn du das genau nachweisen kannst und weißt. Ich kann das auch dann nicht erfragen, weil dieses Gesetz ist ja nicht dafür gemacht, dass ich das dann erfrage, was die ganzen Frauen da verdienen, sondern das Gesetz ist dafür gemacht, dass Frauen das erfragen, was die Männer da verdienen. Warte mal, ist das nur in eine Richtung? Natürlich, das ist ja die ganze. Nein! Sache, das ist hier die Lohngleichheit, ne? Hier die armen. Einmal gedacht, die würden mal was für wirklich beide Seiten gleich anwenden. Nee. Und außerdem kannst du auch davon ausgehen, worauf das hinausläuft, denn in Zukunft werden dann die Arbeitgeber halt eben zusehen, dass sie jedem möglichst wenig bezahlen. Damit sie halt da sagen können, so, ja, wir bezahlen allen das Gleiche. Ja, toll. Die ursprüngliche Position vertrete ich halt immer noch, aber halt nicht in dieser Ausführung. Die Ausführung hier ist halt echt einfach dämlich. Der Gedanke ist halt trotzdem besser, wenn du wirklich genau weißt, wer wie viel die Person neben dir oder über dir verdient, ja, damit du dann darauf argumentieren kannst und sagen kannst, ich würde mich gern dahin reinsteigern. Also mit Lohn, das solltest du dein Standardgehalt von deinem Beruf, das solltest du kennen, kannst nachgucken beim Arbeitsamt oder bei gehaltsvergleiche.de, dann gehst du dorthin und sagst, ich hätte gern 150% von dem Normallohn. Ich arbeite das erste halbe Jahr für die Hälfte vom Lohn, damit sie sehen können, wie sehr sie mich in ihrem Unternehmen brauchen. Und damit kannst du dann gleich mal mehr Geld verdienen. Du musst halt im ersten halben Jahr viele Überstunden machen. Okay, es ist so eher, du meinst eher, das ist so eine Strategiesache, ne? Also wie man sich verkauft. Ja, also diese Nummer, dass du das da erfragen kannst und so, das ist total scheiße. Dann machst du das komplette Betriebsklima aus, da ist mit kaputt. Ja. Also ganz im Ernst, ich will das wirklich, bei mir ist es so, ich will das gar nicht wissen. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Ich will mir lieber einreden, dass ich gucke lieber auf meinen eigenen Kram, was ich da mache und ob ich das Geld wert bin, was ich da verdiene. Und ich will das überhaupt gar nicht wissen, ob irgendwelche Leute, die da auf ihrem Arsch sitzen, mehr Geld kriegen als ich. Aber du siehst es schon ein, gleichzeitig, dass wenn du wüsstest, dass jemand für weniger Job mehr Geld verdient als du, du das argumentieren könntest, um dann selbst mehr Geld zu verdienen. Nee, das könntest du nicht, weil da kannst du dann immer noch quasi alle möglichen Sachen. Als Mann kannst du alles Mögliche, da können die dann alles vorziehen. Nur umgekehrt geht das halt eben dann nicht. Die wollen das halt so machen, dass du dann demnächst die Frauen da alle stehen und sagen, der kriegt aber mehr Geld als ich und das ist Diskriminierung, weil ich eine Frau bin. Also das soll wirklich nur sich auf Frauen beziehen? Es ist eigentlich egal, ob es sich nur auf Frauen bezieht, weil es wird sich trotzdem hinterher nur auf Frauen beziehen, weil du merkst doch, wie die aus jedem Ding so eine Geschlechternummer machen. Und diese ganze Kacke, dieses ganze jedes Wort auf die Goldwaage legen und überall Sexismus sehen wollen, das wirst du dann in jeder von diesen, na gut, diesen größeren Firmen halt haben, die über 200 Mitarbeiter haben, da wo das halt gelten soll. Ja. Und, ne? Ich bin halt immer noch optimistisch, okay? Nein. Ja, vergiss es. Dein Optimismus. Bist du ja. Ein rechtes Konsensgespräch. Wie gesagt, erste Stimme Linke, zweite Stimme AfD. Damit wir Wagenknecht und Petri an die Macht bekommen. Nee, keine Ahnung, die Taz, die muss klar und deutlich machen, dass die Wagenknecht als gebürtige Iranerin, Deutsch-Iranerin, natürlich arische Wurzeln hat und Nationalismus aufleben lassen will. Keine Ahnung. Also, es ist halt, da steht da drin? Nein, nein, Quatsch. Nein, aber die wünscht sich doch gerne, dass die Wagenknecht aus der Politik ausscheidet. Ja, und, das ist mir wahr, ja. Und ja, es ist halt, das muss man natürlich über einen Kamm scheren. Frauke und Wagenknecht, das sind ein und dieselbe Person, weißt du? Ja, da fehlt jetzt noch so ein Brassos-Logo unten rechts, Naukis, weißt du? Da muss man vielleicht für die Leute, die uns heute zum ersten Mal zugucken, noch ein bisschen Backstory geben. Also in der Taz gibt es ja na, wie heißt die Dame? Katrin Gottschalk, das ist die stellvertretende Chefredakteurin mittlerweile. Und diese Frau war früher beim Missy Magazin, über das wir vorhin schon geredet haben, Chefredakteurin. Und seitdem ist also die Taz vollkommen weg. Also es ist nur noch Gequake da, nur noch Ideologie und wertlose Zeitung, wertloses Ding. Also solange sich da nichts ändert, heule ich dem Ding keine Tränen nach, wenn es pleite gehen sollte. Und vor allen Dingen, ich habe letztens mal ein Bild gesehen von dieser Genossinnenkonferenz, die sie da hatten. Also die Leute, die das da unterstützen, die heißen ja irgendwie, das ist ja irgendwie die Taz-Genossenschaft. Und das waren lauter weiße Haare und vor allen Dingen jede Menge Männer. Also fand ich auch sehr putzig, so viel zum Thema. Alte weiße Männer machen alles kaputt. Aber ist das nicht Ageism? Ja. Ist das so. Also. Ja, was war das hier? Ja, dass man EU-Migranten weniger Geld hinwirft. Dann will man jetzt ein neues Gesetz implementieren. Also man hat das Gesetz vorbereitet und man geht davon aus, dass es am Freitag durchkommt. Also den kommenden Freitag. Während die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung vorschlägt, dass man allen Geflüchteten doch bitte Hartz-IV-Anspruch zu erkennen soll, ist es ganz schön zynisch zu sagen, du musst aber 5 Jahre hier gewesen sein, bevor du von uns irgendwie Geld bekommst. Ja, also ist es so. Also da merkst du auch, dass wir eine Politik haben, die irgendwie reagiert und nicht agiert. Also so, die werden angerempelt und gucken komisch und die bestimmen nicht, was sie machen, sondern die dümpeln halt irgendwie vor sich hin, weil ich kann mich noch an die große EU-Erweiterungsdebatte von der Einwanderung in die Sozialsysteme erinnern, die mal irgendwie vor 10 Jahren oder so schon angefangen hatte, 2 Jahre oder so, keine Ahnung. Und jetzt hat man dann endlich das Gesetz auf den Weg gebracht. Jetzt ist es noch keine Ahnung. Also ich kenne das noch von 2006 oder 2005. War das schon mal irgendwie im Gespräch und man hat es jetzt zeitnah umgesetzt. Keine Ahnung. Wie hat man die Zahl 5 Jahre rausgerechnet? Oder gab es da überhaupt eine Rechnung zu? Ich meine, das klingt ein bisschen arbiträr. So einfach 5 Jahre. Wovon soll man denn davor leben? Ja, aber jede Zahl, die du da machst, ist arbiträr. Ja, man könnte versuchen, eine Zahl irgendwie zu begründen. So zu sagen, okay, nach... 5 ist ungerade und nach 10. Nach dieser Anzahl an Stunden haben im Durchschnitt Leute einen Job gefunden. Ja, das kommt ja eigentlich auch auf die Lohnhöhe an. Wenn du jetzt, sagen wir mal, einen Hedgefonds-Manager hast, der 2015 120 Millionen Euro verdient und dann im nächsten Jahr arbeitslos wird, weil die Deutsche Bank pleite gegangen ist. Bekommt er auch noch Geld? So ja, dann hat er eigentlich, das klingt so ein bisschen nach Hedgefonds. Ja, aber dann hat er doch eigentlich, also ich würde ihm dann das schon noch zugestehen, dass er dann sein Hartz IV bekommt. Also, keine Ahnung, aber ich habe mir die Gesetzesvorlage auch nicht näher angeguckt. Ich war abgelenkt von den roten Brunnen. Die Ministerinnen haben Brunnen rot. Nein. Aus Gründen. Ja, das ist nochmal ein Nachtrag hier wahrscheinlich auf unseren einen Stream, wo wir auch noch das rausgeschnitten hatten, könnt ihr euch anschauen, wo es um Periodengerechtigkeit gegen diesen super tollen Republika-Talk. Und jetzt kommen sie wieder mit Tamponsteuer. Das ist keine Tamponsteuer, die gibt es in Deutschland nicht. Es gibt keine Tamponsteuer, es gibt eine Mehrwertsteuer. Und die ist da halt auch drauf. Willst du damit sagen, dass Frauen nicht mehr wert sind? Einkaufen ist bisweilen eine Lotterie. Abhängig vom Mehrwertsteuersatz verteuert oder vergünstigt sich ein Produkt. So ein Dünnschiss, als würde ich durch den Supermarkt gehen und bei allem überlegen, wie viel mich das jetzt kosten würde, wenn ich keine Steuern zahle. Nein, ich bin Realist. Ich gucke, was es kostet. Ja, ich würd gerne diese Packung Reis gerne über meinen Briefkastenfirma abschieben. Ja, geht das? Ja. Genau. Kann ich diesen Tampon auch als Geschäftsausgabe abschreiben? gut fährt, da fährt etwa wer Därme für Würste, Frischhaltemittel für Schnittblumen, Vogelsand oder Viagra einkaufen will. Leute, erstmal hier Vogelsand und Viagra einkaufen. Vor allen Dingen, das ist doch auch schon wieder reduziert wahrscheinlich. Also gut, Schnittblumen ist halt schon irgendwie, also ist auf jeden Fall eine eigene Branche quasi, Blumenhandel, Floristik. Aber Viagra ist doch keine Warengruppe. Man bekommt das Vorschreiben so. Ich glaube, das sind Medikamente einfach. Ja, genau. Aber Vogelsand, Leute, Vogelsand, ihr könnt Vogelsand-Imperium aufstellen. Warum streuen die sich nicht Vogelsand in Schlüpper? Ja, das tut doch auch aufsaugen. Genau, das kostet eigentlich Katzenstreu. Das ist 90% drauf. Katzenstreu ist schweineteuer. Ja, aber ich meine, es ist da 90% der Hersteller. Du kannst ja doch auch so einen Baumwollschlüpper stricken. Und wenn da 90% der Hersteller drauf ist, ist das nicht Pussy-Diskriminierung? Es gibt ganze Gruppen von Leuten, die Fetische haben, wenn es um Pampers geht, so erwachsene Leute, die Pampers tragen. So. Ach, woher weißt du das so genau? Ja, ich befasse mich mit Degenerierten, okay? Da links Feedback. Tragen Sie Hinweise ein oder so berichten Sie über Fehler? So ein bisschen höher da. So. Hinweis. Please kill yourself. Und dann soll auf Fehler gehen und dann sagen sie, der ganze Artikel, einfach alles. Kill yourself. Copy-pastest den Artikel da rein, schreibst drunter. Alles. Was ich mich halt frage, ist, kann man denn als Feminist oder als Gender-Aktivist oder als Aktivist für Mehrwertsteuer nicht wirklich seine Tampons als Geschäftsausgabe abschreiben? Also ich würde bei Hinweisen würde ich eintragen, Vorsicht, Blei in den Wasserrohren des Elternhauses der Journalistin. Das ist das für meinen ekelbehafteten Vorgang. Ey, das hatten wir doch auch während unserer Menstruationsstream schon. Das ist einfach eklig. Blut, wie viel wollen wir tippen, dass 8% nicht die Besteuerung auf Damenhygieneartikel in der Schweiz ist, sondern die Mehrwertsteuer generell in der Schweiz? Ich meine, Leute... Ja, genau wie oben drüber halt. Das Ding mit Darmhygiene ist halt wirklich so eine Sache von, es ist einfach so, wie Natur halt funktioniert. Es ist halt einfach so, okay? Und das ist genauso wie, wenn man verlangen würde, dass wenn man sich geschnitten hat, man einfach gratis Pflaster bekommen sollte. So, einfach gratis Zeug einfach. Oder halt keine zusätzlichen Steuern dazu zu zahlen, was total absurd ist. Ich meine, verstehen die Leute nicht, dass die Steuern, die sie zahlen, auch automatisch in ein System reinfließen, von dem sie dann selbst profitieren wenn was passiert? Also wenn du jetzt zum Beispiel für die Darmhygieneartikel wirklich eine Ausnahme machen würdest, dass du sagst, es ist eine Notwendigkeit und du würdest es wirklich auf Null machen, der Verwaltungsaufwand kostet einfach dann so viel, dass es einfach nur... Genau, stell dir das mal vor. Es ist halt etwas, was man extra braucht. Das ist halt etwas, was man halt braucht. Und also, wenn man halt eine Frau ist, ja. Und natürlich kommen da halt Kosten darauf zu, weil es etwas ist, was man extra dazu braucht. So, halt. Aber man könnte doch mit dem Geld, was dann vielleicht aus der Tax rauskommt, könnte man doch die Amadeo Antonio Stiftung und andere Gleichstellungs-NGOs fördern. Ich will einfach gratis Ben & Jerry's Eis bekommen, okay? Ist das zu viel verlangt? Och, kleiner 3, wenn ich das schon sehe. Kleiner 3. Ja, also ich habe das noch nicht gelesen, aber es geht um Call-Outs und Call-Out-Culture, also jemanden zur Rede stellen, okay. Nein, Call-Out-Culture ist, es fokussiert sich um zur Rede stellen. Es geht einfach nur darum, dass du die Gesellschaft beobachtest, als der völkische Beobachter halt, der du dann da bist. Und dann einfach sagst, hier, das und das ist nicht Social Justice-y und deshalb reden wir jetzt mal drüber, weil das ist das Problem. Beschreibt das Phänomen, Menschen öffentlich auf ihr problematisches und problematic Verhalten beziehungsweise Aussagen hinzuweisen. Yep. Das ist wichtig. Yep. Einen Fehler mache und unbedachte Tweets oder jemanden verletzt, möchte gerne darauf aufmerksam gemacht werden, dass das nicht in Ordnung war. It's not okay. Yep. Das gibt mir die Möglichkeit, aus meinem Verhalten zu lernen. und um die Entschuldigung zu und um Entschuldigung zu bitten. Ich natürlich, natürlich, weil die Leute, die dann Tweets schreiben. Leid. Ich habe dem Verräter Emanuel Goldstein geholfen, Syphilis zu verteilen. Die Idee dahinter ist ja, dass man eigentlich die Leute, die dann schon selbst so irgendwie, wenn sie was verfassen, dazu in der Lage sind, selbst zu entscheiden, wie sie das formulieren, jetzt sie bevormundet und sagt, nein, guck mal, so sie wie Kindergartenkinder halt behandelt und sagt, hier, guck mal, du hast das geschrieben, aber du hast da jemanden verletzt, das ist nicht schön. Wo du Kindergarten sagst, im nächsten Absatz geht es um Steven Universe. Ja, weil jetzt ist es nämlich schon wieder so dieses, weil das jetzt wird es nämlich interessant, jetzt wird es nämlich erklärt, warum das nämlich auch Shitstorm und Cybermobbing sein kann und was halt eben der Unterschied ist. Und dreimal dürft ihr raten, das ist garantiert, seid ihr mit unserer Ideologie, ja, dann ist es ein Call-Out. Gab es nicht sogar mal, ich glaube, da gab es mal so ein Erzähl-mir-nix-Cartoon, genau zu diesem Thema, wo sie irgendwie meinte, also in dem einen Ding war halt eben so, ja, wenn man hier dies, das und jenes macht, ja, ist ein Shitstorm, ist ganz furchtbar, ach nee, wenn wir das machen, ach so, ja, ist ein Call-Out, ist ganz toll. So war es halt wirklich. Ja, gab es auf jeden Fall, müsst ihr mal googeln. Ja, die Figur ist zu dünn. Ja, das hatten wir ja auch schon mal, irgendwo in einem Stream, diesen Shitstorm, diesen Mini-Shitstorm dagegen das Mädel, was halt irgendwie die Figuren für andere falsch gezeichnet hatte. Die dann einen Selbstmordversuch gehabt hat. Weil ja, sie hat es versucht, aber sie hat es nicht geschafft, Alter, wie inkompetent. Ja, aber das war halt so, Cyberbullying. Verinnerlicht. Ideologisch. Oh, und sie zu entlernen ist ein anstrengender, langer Prozess, bei dem wir manchmal auch ein Skalpell und eine örtliche Betäubung brauchen. Und verstehen Sie nicht, dass die Idee von einer Lobotomie eingeführt wurde und dann aber verworfen wurde, weil es nicht mehr wirklich klar ist und Leute einfach komplett ihre Persönlichkeit verlieren? Warte mal, dieses da oben, es ist nicht einfach in dem Mitte von dem vorigen. Es ist oft schwer, sein eigenes Fehlverhalten. Es ist nicht einfach, sich einzugestehen, dass man zum Beispiel als aufgeklärter, toleranter, vorurteilsfreier, so zumindest das Selbstbild, weißer Rassismus internalisiert hat. Das ist ein Fakt. Ein paar Artikel weiter drunter, ein paar Absätze weiter drunter, steht wieder irgendwas von Lacey Green. Ich kann nicht mehr. Ja, in dem hier. Nein, drüber? Da, mal Fakt. Da. Lacey Green, eine YouTuberin, die sich in ihrer Videoreihe Sex Plus unter anderem mit Sexualität und Feminismus auseinandersetzt, wurde von einigen Jahren bedroht, weil sie in einem Elternvideo einen transfeindlichen Ausdruck verwendete. Einen transfeindlichen Ausdruck. Das ist einfach so retroaktiv, Leute dafür bestrafen wollen, dass sie sich irgendwie ausgedrückt haben. Why didn't you educate yourself in the past, shitlord? Ja, einfach. Tranny war das, glaube ich, was sie gesagt hat. Oh, ja. Shemale? Nee, ich glaube, es war sogar Shemale, was sie gesagt hat. Und dann waren die Leute alle pickiert. Don't you know that you're toxic? Nee. Calling out wird dann zu einer Performance. Das habe ich auch oft das Gefühl. Allerdings. Ja, Hinrichtung. Wettbewerb der Unfehlbarkeit, ja. Och, jetzt kommt das hier schon rein mit verschiedenen Artikeln. Ich kann das nicht lesen, Alter. Aha, einmal steht Dialog steht die Abwehrhaltung der Empfänger in... Der Empfänger, Empfängerin. Das ist einfach... Okay, ja, rekursiv kann man Sprache aufzählen. Heißt nicht, dass man das muss. Doch. Warum nicht einfach sagen, der Menschen oder einfach Gruppe benennen? Warum muss man genau jede einzelne Unterschicht aufzählen? Das ist auch absurd. Weil man sonst nicht inklusiv ist. Du. Ja, aber wenn man nicht inklusiv ist, heißt das nicht, dass man dann gleichzeitig Leute ausschließt. So. Wie sind Call-Out-Culture und Rassismus, Ableismus, Klassismus sowie Heterosexismus miteinander verwoben? Es interessiert mich ein Scheiß! Über einfach Soziologie, über Marx, über Mensch, Leute. Es macht einen Unterschied, ob der Callout sich an einen Konzern bzw. eine bekannte Person oder Teenager auf Tumblr und Co-Aktivistin richtet. Ach ja, Co-Aktivistin. Was ist das denn jetzt? Das ist, es gibt dann die richtigen Aktivistinnen wie Martha Deer und es gibt so Hobbyleute, die sind Co-Aktivist oder was? Nee, wahrscheinlich sind die Co-Aktivisten die Mitaktivisten, also halt die Kumpels. Ach so. Das sind die Männer, die Feministen sein wollen, aber nie Feministen werden können, weil sie keine Alliierte. Frauen sind. Es sind gar keine Aktivisten. Ja. Every day a Goonie Beard Man. Ach nee. Ich stelle meiner Menschen einen Punkt voran, damit meine tausende Follower mitbekommen, wie ich dich gerade zur Sau mache. Reply. Das ist ein Dot-Reply. Ja, und dieses Dot-Reply wird von wem grundsätzlich immer genutzt, wenn man eine Frage stellt, die nicht in die Ideologie passt? Dot Martha dir. Komisch, Frau, wie zurück. Wenn das so eine gemeine Taktik ist, warum machen sie das mit jedem, der sie kritisiert? Das ist ja noch nicht mal das. Das ist ja das, was du ja hier gerade machst, ist so ein Versuch an so einer Tu Quoque, so Finger zeigen und sagen, die machen das auch. Ne? Aber das ist auch okay. Was ich meine ist... Ich finde halt, wer Wasser predigt und Wein säuft, gehört dafür vorgeführt. Deshalb sage ich, das ist auch nachvollziehbar, ist ja auch korrekt. So. Aber das Problem damit ist, dass so, wenn dich eine Dot-Reply stört, dann ist das nicht der Punkt vor dem Ad, sondern vielleicht die Meinung, die in dem Tweet drin ist, die du nicht gern mit anderen Leuten teilen würdest. Und da ist das Problem bei dir und nicht bei anderen. Auf jeden Fall zu diesem ganzen Kram hier unten, also wer traut sich da noch zu sprechen und so weiter, da habe ich noch eine gute Anekdote, habe ich auch vor etlichen Wochen irgendwann schon mal erzählt. Ich kannte ja mal so eine Feministin, das war so die, die mir quasi die Augen geöffnet hat darüber, wie verrückt dieser ganze Scheiß ist. Und die hatte ich kennengelernt beim humanistischen Verband und die war Medizinstudentin. Also so habe ich die halt das erste Mal kennengelernt, wo ich mir noch dachte, ja, das kann ja eine nette Person, so Medizinstudentin, humanistischer Verband. Und die war halt komplett durch, ne, mit diesem ganzen Feminismus-Kram und jeder ist ein Rassist und alles ist scheiße. Ja. Und meine Soziologie und, zieht sich und halt auf jeden Fall einfach Leid, hat halt, ich bin noch nicht fertig mit meiner Geschichte. Jedenfalls hatte ich halt... irgendwann hat die halt mal was rumgetwittert, irgendein Unterrichtsmaterial aus ihrem Medizinstudium. Und da war irgendwas drauf abgebildet, irgendein anatomisches Ding, ich weiß nicht mehr, ob es eine Vagina war oder irgendwas, auf jeden Fall hat die dann halt da von allen ihren Idioten irgendwie 2 Tage lang aufs Maul gekriegt, so nach dem Motto, du kannst doch nicht behaupten, dass das irgendwas mit Frauen und Männern zu tun hat. Biologie. Und das Geilste an der ganzen Nummer war, dass sie dann nach diesen 2 Tagen dann irgendwie gesagt hat so, ja, tut mir leid, ich werde mir das in Zukunft zu Herzen nehmen und sich quasi entschuldigt hat bei den Idioten. Und da ist es dann bei mir auch geplatzt und da habe ich ihr dann nochmal geschrieben so, hier, lass dir doch nichts erzählen von den Spinnern hier, ne? Du lernst das da in der Uni, das wird dir schon Hand und Fuß haben, was sie dir da erzählen. Und da habe ich dann nur zurückgekriegt, da hat sie dann meinen Tweet zitiert und darüber geschrieben, manche Leute wissen gar nicht, wie transphob sie sind. Oh. Die Idee von Trend, von diesem Call-Out-Culture-Ding ist auch sehr stark darauf basierend, dass man sagt, hier, mein sehr geehrter Patron, der du da gleich versuchen wirst, Leute zu call-outen, ja, stell dir einfach so ein Coaching vor, ja, wenn aus Leuten dann so Call-Outer gemacht werden, ne, dann sagt dir bestimmt dann so der Erzieher so, ja, Leute werden sich dagegen stellen, aber das ist ein Beweis dafür, dass du halt den Job richtig machst, ja, so das ist einfach so kaputt, wie, das ist einfach schon Indoktrinierung. Das ist einfach so... Warum kann ich mich nicht selbst dazu hinbiegen, dass ich das okay finde und einfach mitmache? Weißt du, so warum bin ich dagegen? Warum nicht einfach selbst mitmachen? Dann hat der Schmerz auch ein Ende. Dieser Beitrag wurde uns gerade zugesendet. Bullshit, verdrängt Journalismus. Da schauen wir nochmal rein. Die Warnzeichen sind allzu lange ignoriert worden. Die Informationsmedien laufen Gefahr, im Online-Zeitalter den Wettlauf mit den Propagandisten zu verlieren, ne? Wer sind denn die Propagandisten genau nochmal? Wir sind die Guten und die anderen machen Propaganda. Propaganda-Style. Ja, Mann. Genau so. Viele Medienmacher sind wohl erst durch die schrillen Töne der neuen Rechten darauf aufmerksam geworden, wie prekär es um die Glaubwürdigkeit des Journalismus bestellt ist. Ach was, habt ihr wieder alle bei Gamergate nicht zugehört, weggehört oder einfach nur geglaubt, was eure Freunde geschrieben haben? Wa? Dann hättet ihr das in klein schon alles sehen können. Ja, Algorithmen, okay. Ja, gut, der ist ein bisschen lang, um den mal eben hier so. Schauen wir mal nächste Woche rein, wenn es interessant ist. Okay, das ist irgendwas hier. Freiheit und Sicherheit von UN-Frauen. Ja. Ach Leute, UN-Women haben ja auch neulich so einen Tweet rausgehauen davon, dass es ja Environmental Racism und Sexism ist, was mit diesem Hurricane da passiert ist. Ich habe den Link da, ich werde den mal dann reinposten, dann können wir den vielleicht noch hinten dranhängen. Ja, das geht jetzt wohl um Krieg, denke ich mal. Ne? Ja, wo Frauen sind die primären Opfer von Krieg. Das ist so die Prämisse, damit ihr es wisst. Dass ja, genau. Und gerade irgendwie, ich glaube, irgendwo in Afrika ist es gerade so, dass es da keine Männer gibt in der Stadt. Auch sehr geil oben, die Zahl nur 9% der Delegierten bei Friedenskonferenzen waren Frauen. Was vielleicht dran liegt, dass die meisten Kriege in so Gesellschaften da stattfinden, wo Frauen halt sowieso eigentlich nicht im gleichen Raum sein dürfen. Wie willst du in Syrien... Also der Assad hat vielleicht Frauen dabei, aber seine Gegner sagen alle, nee, die müssen sich einhüllen und im Nebenraum verhandeln. So. Am Kindertisch. Am Katzentisch. Ja. Ja, das war so ein Ding, was ich diese Woche gefunden habe. Und das vielleicht wieder in meinen Confirmation Bias reinspielt, aber auf jeden Fall, Heiko Maas bekennt sich zum Christentum und sagt, es muss doch etwas geben und es macht doch sonst keinen Sinn und blablabla, also ja, mal wieder deutsche Politik. Was können Erwachsene von Kindern lernen? Ehrlichkeit. Ja, genau. Ehrlichkeit. Hasssprache können die lernen. Kinder lügen auch überhaupt nicht. Kinder haben auch schon so richtig gute Erfahrungen mit Aussagen gemacht. Und das ist eigentlich auch geil. Und sich von Gefühlen leiten zu lassen, sagt Mr. Hass im Internet, muss bekämpft werden. Die Leute sollen mir sehr, bevor sie in die Tasten hauen. Das ist ja geil überhaupt. Ich wünsche mir sehr, mir diese Fähigkeit zu erhalten. Ja, also du willst Regress, du willst ein Kind werden? Oh Mann. Ich habe da noch... Kindern gestellt werden. Welche Liebe macht sie glücklich? Okay, das ist eine Frage, die ist merkwürdig. Okay, so ohne Kontext ist die Frage, welche Liebe macht sie glücklich? Merkwürdig. Welche Liebe hat sie glücklich, ja. Harte Liebe. Haben Sie eine Vorstellung von Gott? Ich stelle mir eine Ordnung vor. Wir kommen nicht aus dem Nichts. Es muss etwas geben, wo alles herkommt und alles hinzieht. Oh mein Gott. Anders ist Andrea Nahles ja auch nicht zu erklären. Genau. Welchen Traum möchten Sie sich noch unbedingt erfüllen? In die Gischt an den Niagara-Fällen würde ich mich gern stellen. Ich weiß nicht wieso, das wollte ich schon als Kind. Ja. Muss wohl die Wahrheit sein. Da machen die doch auch so Sachen mit Tonnen an den Niagara-Fällen. Hat nicht der Typ da. Gehen Sie mit Schuldgefühlen um. Hat nicht Crowd und T Video über den Typ da gemacht? Über Mars? Wahrscheinlich. Also der war ja auch in seinem Video zu Nicht egal. Und oder war das vielleicht das letzte Mal, wo ihr darüber geredet habt? Kann auch sein, ja. Über den Mars reden wir öfter. Ja, über den Mars reden wir ständig, ja. Werden ja, sie ohne Fall. Reue sterben können? Okay. Das sind hier das ganz philosophisch hier. Ja, wie wäre ein Leben ohne Disziplin? Das ist wie beim Triathlon. Ah, ja. Mir ist wichtig, für das, was ich bereue, Verantwortung zu übernehmen. Ich befürchte, Herr Maas, da kommt noch so einiges auf Sie zu. Maxima culpa. Und der letzte Satz. Insgesamt würde es dem politisch-medialen Komplex sicher helfen, bestimmte Debatten etwas weniger aufgeregt zu führen. Ist er nicht selbst an einer solchen Form von Debatte beteiligt? Es wird noch viel zu wenig und viel zu langsam und das Falsche gelöscht. Denkt dran. Ja. Ich habe da so einen Link bei uns intern bei diesem Google Hangout-Ding da gepostet. Das ist mit UN Women. Es geht um, das seht ihr dann, das ist so ein Überraschungsei einfach. Klickt da mal auf den Link drauf. Geil. Einfach mal wirken lassen, so. Haben Sie nicht irgendwann mal gesagt, dass irgendwie bei so Hurricanes mit weiblichen Namen mehr Leute sterben, weil die irgendwie dann denken, das wäre nicht so gefährlich oder so? Ach, und irgendwelche Feministen sind dann losgerannt und haben gesagt, das ist Diskriminierung, wenn die Leute denken, dass es weniger gefährlich, weil es ein Frauenname ist. Sexismus. Ach, ja, Black Lives Matter Leute haben auch dann dazu genauso ähnliche Beiträge verfasst. Das ist ja Environmental Racism. Das, ja, ich hab den hier. 2 Sekunden. Ja, poste den mal da in den Chat rein, dann wird er geöffnet. Oh. Ja, haben wir nicht vor ein paar Wochen schon mal drüber gesprochen, über den Kram? Ja, ich hab den Screenshot gemacht, getweetet. Da ist jemand auf Twitter, wo gesagt hat, dass Natur ist jetzt sexistisch, glaube ich, oder irgendwas sonst. Ja. Ja gut, jetzt habe ich es, jetzt kannst du mich nochmal wieder einblenden. Ich habe es jetzt offen und ich wollte auch gleich noch ein Video abspielen. Ich habe darauf geantwortet. Ich habe darauf geantwortet, dass ich es total rassistisch finde, dass Lawinen immer Leute in den Bergen treffen und Bavarian Lives Matter drunter gesetzt. Also ja, Leute, Lawinen sind so, aber auch heterosexuell und weiß, okay? Ja, ich weiß, aber ich weiß. Nee, aber es ist so idiotisch. Also die armen Italiener sind wegen der Erdbeben rassistisch benachteiligt, genau wie die Japaner mit ihren Vulkanausbrüchen und das ist ganz schrecklich, wie der Rassismus der Natur sich das rausnimmt, ja. So ja, marginalisierte Leute, Gruppen dann noch so schlecht zu behandeln. Ja, die Leute bei Pompeji da, die hätten einfach überleben können, indem das sie. Das waren alles sagen, privilegierte Weiße, jetzt hör mal auf. Ja, genau. Heinrich Böll Stiftung Hessen, Alter. Allein diese Drohung, die da drin steckt. Und ich weiß ja auch noch, was jetzt kommt. Oh mein Gott. Genau. Jetzt ist es nochmal richtig schön. Oh, Leute, jetzt könnt ihr euch gefasst machen drauf. Das wird nächste Woche sicherlich auch als Ausschnitt beziehungsweise als kürzeres Video veröffentlicht werden. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ja, wir hören jetzt gleich ein Video von der Heinrich Böll Stiftung. Und da spricht gleich eine ganz besondere Dame. Humboldt-Universität in Berlin zum Thema Privatheit als politische Idee. Sie schreibt außerdem als freie Autorin für verschiedene Medien und für ihren Blog Leben in der Metamoderne. Oh, so deep. Wenn ich nur so deep wäre. Leben in der Metamoderne. Politik, Internet, Gesellschaft und Feminismus. Ein Think Piece. Wer könnte das sein? Ein Think Piece to end all other Think Pieces. Es ist auf jeden Fall jemand aus der Aufschrei-Clique, richtig? Ey, wenn das so eine Moderne ist, warum braucht man da noch Feminismus? Ist der Punkt von Feminismus nicht, dass Feminismus ein Ende hat? Ja, aber die Metamoderne. Die Metamoderne. Auch in der Lyrik. Von 2009 bis 2014 war sie Mitglied der Piratenpartei. Oh, oh ja. Oh, bitte. Jetzt weiß es aber jeder, oder? Komm on, Julia. Ist mit, also eigentlich eines der prominentesten Mitglieder, auch immer teilweise im Bundesvorstand der Piratenpartei gewesen und sehr prominent ausgetreten, wie viele andere prominente Vertreterinnen. Prominent ist ein Wort, was ich dazu sagen würde, ja. Und Vertreter der Piratenpartei auch. Herzlich willkommen, Julia Schramm. Hey, jetzt. Bravo. Das ist eine echte Person, das ist nicht einfach. Das guck mal, der braucht eigentlich eine Form. Chat, applaudiert mal. Das ist die pure Karikatur schon wieder, ey. Hier ist einer blauhaarig. Ja. Ist das André Teilzeit? Kann sein, weiß ich nicht, kommt der aus Hessen? Nein, ich glaube nicht. Bitte nicht. So viel, am besten gibst du ihn. Okay, ich gebe ein Zeichen, wenn ich soweit bin. Hat der gerade was gemansplained? Ich glaube schon. Das klang so, ne? Ja. Und dann geht es direkt los, ne? Also, ja, erstmal warnen. Seid ihr bereit? Erstmal warnen, genau. Okay, ja. Hallo, ich bin Julia und... Zeitgeist statt Politik. Wie die Piratenpartei dem Zeitgeist zum Opfer fiel. Bullshit. Und warum Angela Merkel die ideelle Piratin ist. Treiber. Bullshit. Geil. Lesen die nicht selbst den Text, den sie da schreiben? Haben sie einfach Affen, die auf so Maschinen rumtippen? Sie wird uns gleich erklären. Ich wollte gerade sagen. Der nicht erklärbar ist. Die Frage bisschen sprechen, wie die Piraten auch gescheitert sind. Und eine meiner Thesen ist Zeitgeist statt Politik. Einer meiner Thesen ist an so Leuten wie dir. Piratenpartei dem Zeitgeist zum Opfer fiel und warum Angela Merkel die ideelle Piratin wirklich ist. Es ist etwas provokant, aber Stern, Pirat, Stern, in. Ja. Das soll es ja auch sein, das ist ja das Schöne. Dafür muss man erstmal überlegen, was Zeitgeist ist. Ich habe hier natürlich einen alten weißen Mann rausgesucht, Goethe. Kurz gefasst sagt er... Gut, dass sie es nochmal gesagt hat, ne? Der alte weiße Mann da, der alte weiße, der hat Ja. Goethe, Kinsel, schon mal gehört? Ich zeige das Zitat und fasse das jetzt gleich, aber in meinen vulgären Worten so zusammen, wie ich das verstehe. Membe Goethe, bemächtigt sich im Prinzip der Mehrheit oder bemächtigt sich dem, was die sozialen Codes, Normen, Standards und Attitüden sind. Ich glaube nicht, dass Goethe die Worte Codes, Standards, Attitüden und soziale Normen in den Mund genommen hat. Attitüden vielleicht. Vor allen Dingen, es geht um die Piratenpartei. Wir haben gerade gehört, im Zeitgeist, da ermächtigt man sich der Mehrheit. Ja, Mann, Ermächtigung. Genau, so wie die Piratenpartei sich ja auch der Mehrheit ermächtigt. Wenn man sich jetzt anguckt, was heißt das in einer repräsentativen Demokratie, heißt das natürlich, dass die Mehrheitsgesellschaft... Die Mehrheitsgesellschaft hat Übergewicht, ist das nicht... ist das nicht ableistisch oder Bodyshaming? Oder so? Nee. Nein, das ist Cultural Appropriation of Fat Culture. Ist your Mehrheitsgesellschaft Beachbody ready? Also ich finde das unmöglich, dass hier die Julia Schramm die Mehrheitsgesellschaft bodyshamed, ja? Also wirklich. Ja, die hat Übergewicht. Meine Güte, ja. Könnt ihr auch mal wieder hier Mehrheitsgesellschaft, ne? Könntest du auch mal wieder ein bisschen abnehmen. Wir können da das Buch von Erzähl mir nichts empfehlen. Das soll helfen. Genau. Auch. Jetzt würde ich mich einfach auf die Bühne rennen und einfach sagen, stopp, nein, jetzt rede ich. This is cancer. This is stop. Pepe! das Übergewicht und die Herrschaft inne hat. Das heißt, die Politiker und Politikerinnen müssen sich in jeglicher Form immer damit irgendwie abgleichen, was diese Mehrheitsgesellschaft, die sich in den Feuilletons dieser Republik, aber auch an den Stammtischen... Das war auch eine die Feuilletons, ja, da war auch die Piratenpartei. Meine Güte, hat sich denen ermächtigt. Die waren ja alle voll geil. Zeit. Aber so Piratenstammtische haben die hier in der Stadt auch gemacht, also da hat sie recht. Ja, Stammtische gab es schon. Leute, mich stört es wirklich sehr, dass der bei dem Encoding keine Umlaute verwenden. Das nervt mich wirklich sehr. Da steht einfach zu starr Ende. Tja. Zu starr Ende. Ja, das ist der Zeitgeist heutzutage. Ja. Auch wie sie jetzt gleich so lakonisch feststellen wird, dass wir in der Postdemokratie leben. Ja, das ist halt so. Jetzt fresst's. Verwaltung statt Gestaltung, das traf auch auf jeden Fall auf die Piratenpartei zu. Postideologie traf auch auf jeden Fall auf die Piratenpartei zu. Ideologie ist immer falsch. Pragmatismus als Dogma war auch unbedingt. Und vor allen Dingen merkt man auch wieder, was die halt eben wurmt. Ne? So von wegen... Gestaltung, also alles umgestalten, Ideologie, ja, komplett ideologisch alles, Pragmatismus braucht man nicht, die Weltraumfahrstuhl jetzt, nicht links, nicht rechts, doch links, immer links, Extremismus ist doof, wir müssen links, und das wird man doch wohl noch mal sagen dürfen, das ist ganz furchtbar, weil Meinungsfreiheit, oh mein Gott, so ein Zeitgeist-Ding, ne? Das wird wieder, Meinungsfreiheit, it's over. So, das ja, Meinungsfreiheit will ja auch nur die Mehrheitsgesellschaft und die hat eh Übergewicht. Meinungsfreiheit don't have to be your audience anymore. Meinungsfreiheit is dead. Ja, schauen wir mal, was sie dazu sagt. Warte, was Deutschen dazu einfällt, ist da, in der Soziologie gibt es halt den Begriff von Critical Theory und das basiert halt darauf. Und es geht darum, dass man wirklich Gesellschaften immer hinterfragt und sämtliche Normen versucht zu verwerfen. Das heißt, es ist eigentlich schon vielleicht so ein Vorteil, wenn die so ehrlich sind, dann lernt man zumindest so, wie die wirklich drauf sind. Naja, was sollen die auch anderes sein? Das ist halt deren ideologische Brille. Sollen die sich jetzt da hinstellen und sagen, jemand ist der Meinung, das? Nee, das ist schon die Haltung, die wunderbare, ne, die da immer mitschwingen muss. Republik aber auch an den Stammtischen zeigt. Die Deutschen, der deutsche Zeitgeist, die deutschen Zustände zeigen sich im Jetzt erklärst du uns die deutschen Zustände. Warte, bis sie Marialisiert sagt. Warte mal. Postdemokratisch, Verwaltung statt Gestaltung, Postideologie, Ideologie ist immer falsch, wir sind darüber hinweg, wir brauchen keine Ideologie. Pragmatismus als Dogma, Sachlichkeit als Dogma, natürlich dieses wunderbare nicht links, nicht rechts und Extremismus ist sowieso immer doof. Und natürlich dieser fingierte Tabubruch, um im Endeffekt den Zeitgeist nochmal zu wiederholen, nämlich man wird ja wohl noch sagen dürfen. Und bei den Piraten hat sich das, das sind so ein bisschen die Kernthemen oder das, was bei den Piraten hängen geblieben ist, was man glaubt, wofür die Piraten stehen, hat sich das eigentlich genau durchgesetzt. Also genau das, was der Deutsche zeigt. Ja, Themen statt Köpfe, das war so ein Ding, was so Leute wie die Schramm nicht mochten, weil die natürlich total von sich selber da eingenommen waren oder jeder Lauer und sowas, die wollten natürlich dann da immer nach vorne und so, ihre Fresse in die Kameras halten und so ein Zeug. Und ja, Ideologie ist immer falsch, haben wir ja gerade schon drüber geredet. Wie behindert! Wir sind nicht links, nicht rechts, sondern vorne. Ah, the cringe. Bürgerbeteiligung. Wir sind nicht links, wir sind nicht rechts, sondern vorne. Transparenz, Themen statt Köpfe und so weiter. Und wo wir da. Ja, jetzt kommt das Geilste. Ne? Das ist die Piratenpartei für euch. Das ist die Piratenpartei. Dieses Bild beschreibt die Piratenpartei. Das kommt mir, das Volk kommt mir irgendwie bekannt vor. Da gibt es doch diese, diese moderne Bewegung, die nicht so einwanderungsfreundlich ist, die diesen Slogan auch benutzt. Aber mir fällt der Name gerade nicht ein. Das liegt mir auf der Zunge. Irgendwas mit Kacknerd. Sind das Kacknerd, hier Linda Hahn etwa? Dann, dann, dann! Das ist Penny. Da ist ein Kind dabei. Penny hat sich ein. Da ist ein Kind dabei. Zwei Kinder sehe ich auf dem Bild. Zwei. Landen sehen wir in den heutigen Tagen, wenn wir uns darauf beschränken, landen wir bei Wir sind das Volk, Nein zum Heim. Völliger Bullshit. Die Piratenpartei ist immer noch, die lernen es auch einfach nicht. Das habe ich jetzt wieder gesehen in der Berichterstattung über deren Aufstellungsversammlung für Schleswig-Holstein-Wahl. Es ist wieder nur, ja, wir wollen die Alternative für Deutschland machen. Populismus, bla bla bla, Alternative für Deutschland ist das Allerschlimmste und wir werden das jetzt irgendwie den Leuten hier anbieten und so weiter und so fort. Wieder nie nichts gereilt, nur wieder ich glaube bei der 5. Landtagswahl mittlerweile antreten mit Alternative für Deutschland ist schlimm, so wählt uns. Es hat bisher nichts gebracht und es wird auch in Zukunft nichts bringen. Und mit Recht. Und es ist aber auch meilenweit entfernt von diesem hier und das ist auch nicht die Piratenpartei, du Hohlenuss. Mit den Flüchtlingen und besorgte Anwohner gehen mit Neonazis auf die Straße. Da kommt ja auch da nochmal eine Erinnerung, wir reden gerade von der Piratenpartei. Ja, das ist ja die Mischung aus Piratenpartei und Zeitgeist, die sie da beschwört. Also das ist ja, für sie ist ja die Piratenpartei der Ausdruck des deutschen Spießers, so ungefähr. Interessanterweise. Weil sie da ein Problem hatte, weil sie da eingestoßen ist. Da kann man sehen, der Zeitgeist ist auch da, Nein zum Heilen, wir sind das Volk. Das kann man da sehen, ja. Mhm. Ja, wahrscheinlich auf der anderen Seite von dem Plakat ist wahrscheinlich auch dieses Goethe-Zitat drauf, mit das sind wir, der Zeitgeist. Wir haben zu bestimmen, wir sind Deutsche, wir sind keine Nazis, wir sind Anwohner, wir sind besorgt. Und so weiter. Wie kann man dem jetzt begegnen? Man könnte dem ja mit Politik begegnen. Alles Worte, die in der Piratenpartei noch nie jemand irgendwie gesagt hat. Ich sag nur, der hier Bruno Kramm aus Berlin, der da auch diese eigentlich links von allen anderen war, mit sämtlichen, ja, hier Ausländer aus Nicht-EU-Ländern, Wahlrecht, ja, ja, klar, kein Problem. Und hier mit dem Kopftuch ins Klassenzimmer, ja, ja, natürlich, warum nicht? Dafür muss man sich aber erstmal fragen, was ist Politik? Da gibt es, also da gehe ich jetzt auch sehr politikwissenschaftlich dran, da gibt es verschiedene Definitionen. Ich habe jetzt mal vier rausgesucht. Ja, ich weiß, die sind alle nicht so schön, das ist auch alles nicht so toll, aber Max Weber. Warum nimmt sie die dann rein? Weil sie jemanden braucht, mit dem sie Schattenboxen kann, ist doch klar. Das ist jetzt vor allen Dingen auch politikwissenschaftlich. Ja, also eben. Du wirst es einfach nicht verstehen. Das muss sie jetzt tun, um diesen wichtigen Diskurs erstmal richtig zu führen. Ja. Politik ist Kampf um Macht. Leo Strauss, Frage nach dem guten Leben. Karl Schmidt, Einteilung Freund und Feind. Und Hannah Arendt habe ich noch mit reingenommen, wobei das die meisten nicht machen, aber ich mache es einfach mal. Zusammenkommen, um zu handeln. Was heißt das konkret? Was hätte die Piratenpartei jetzt machen können, beziehungsweise was hat sie konkret gemacht? Wir fangen an mit Max Weber. Kampf um Macht, institutionelle Macht, haben sie versucht. Sie haben versucht, um Macht zu ringen im Parlament. Die Piraten wurden mit Venenfahnen ins Berliner Parlament gewählt. Ihre Freunde. Die Leute, die sie gut findet, wurden mit wehenden Fahnen ins Berliner Parlament gewählt. Allerdings war es dann irgendwie nicht so toll mit dem Berliner Weg. Und genau, die Leute haben alle angeschissen und ihre progressive Plattform aufgemacht und allen Leuten gesagt, was für Sexisten, Rassisten und sonst was sie sind. Niemand wollte mehr den Berliner Weg gehen und der wurde abgelehnt und jetzt sind auch fast alle Berliner ausgetreten. Genau, weil sie Gegenwind gekriegt haben und damit nicht klarkommen. Es gab keine realistische Zielgruppenanalyse, das heißt, dieses linke, urbane, undogmatische Ding wurde nicht gemacht und am Ende waren sie froh, dass alles wieder klein ist. Frage nach dem guten Leben, gut, das ist natürlich immer die Frage auch, für wen? Und eigentlich sollte es das heißen, für alle. Leider haben sich die Piraten mehr damit beschäftigt, sich für den kostenlosen Download von Pornografie einzusetzen, als für die Rechte von Geflüchteten. Ja, jetzt das mal ehrlich, Julia, hier, kostenloser Download von Pornografie ist wichtig. Ja, und da davon sind Frauen und Männer sämtlichen Geschlechts und Orientierung repräsentiert. Was und willst du denn überhaupt? Und ich das auch lustig, dass das ausgerechnet in einem Satz ist, ne? Weil diese Leute haben mich engagiert für den kostspieligen Download von Geflüchteten. Sag mal, das Internet ist für Pornos. Nee, aber gutes Leben für wen? Für alle? Nein, nicht für alle. Ich will, dass Kommunisten, Nationalsozialisten und Pädophile kein gutes Leben haben, weil Vorstellungen haben. Das ist halt so. Aber das sind marginalisierte Gruppen. Kämpf doch mal für die, auch wenn es unbequem ist. Ich muss jetzt aber auch nochmal nachfragen über den Sinn dieses Vortrags. Ist das nicht alles total anstrengend? Ja, erkläre ich dir jetzt. Nein, ich meine wirklich, weil ohne Witz, ich hab irgendwie den Anfang verpasst, ja, und muss jetzt wirklich fragen, ist das irgendwie so eine revisionistische Abrechnung mit der Piratenpartei, oder? Ja. Okay. Der dritte Punkt. Wir reden jetzt halt um alles, was sie und ihre Clique darin genervt hat in der Piratenpartei, und da stellt denen halt eben, ja, irgendwelche rechten, Status quo. Der Piratenpartei, recht. Ja. Der Piratenpartei. Ja. Ach, oh Gott, ey, sag mal, was schnupft die sich eigentlich immer, bevor die sich da auf die Bühne wagt? Ja, ich meine, sie hat ein bisschen gelallt oder so, ja, aber Mann, da muss ja einiges an Chemie auch in dem Schädel drin stecken, damit die so einen Mist labert. Der Lallhöhepunkt steht uns genau jetzt bevor. Der Faktor fragt da so schön im Chat, Pornografie kostet was? Kostenloser Download. Die Gruppen war eher irrelevant. Zurück. Es gab keine realistische Zielgruppenanalyse, das heißt, dieses linke, urbane, undogmatische Ding wurde nicht gemacht und am Ende waren sie froh, dass alles wieder klein ist. Frage nach dem guten Leben, gut, das ist natürlich immer die Frage auch, für wen? Und eigentlich sollte es das heißen, für alle. Leider haben sich die Piraten mehr damit beschäftigt, sich für den kostenlosen Download von Pornografie einzusetzen, als für die Rechte von Geflüchteten. Das heißt, der Kampf für marginalisierte Gruppen war eher irrelevant. Aber die Leute, die Pornos schauen, ist doch eine größere Gruppe als marginalisiert. Außerdem können Leute über Pornografie zusammenkommen. Haha, versteht ihr, zusammenkommen? LOL, Alter! Hetzmedien. Möglichkeit Nummer 3, Einteilung in Freund und Feind. Karl Schmidt, bin ich jetzt nicht auch der größte Freund von, aber er konnte ganz gut schreiben. Ganz gut. Wir sind Freunde. Ganz gut konnte der schreiben. Also wie der Goethe, ist ein alter weißer Mann, aber ging schon. Ja. Für Julia war es okay. Ja, vor allem Einteilung in Freund und Feind, das ist auf jeden Fall das Playbook, nach dem ihr arbeitet. Yep. Wer sind die und wer sind die Feinde? Und Freunde und wer sind die Feinde? Das haben die Linke wurden weitestgehend als Feinde deklariert. Das sehe ich jetzt erst in dem Ding. Ich habe das ja vorhin schon mal geguckt. Vollkommener Bullshit. Also diese ganzen Sachen von wegen, man muss auf jeder Demo mitmachen, die auch nur irgendwie was zu tun hat mit Hartz IV und irgendwie so ein Zeug und man muss bei Attac mitgehen und man muss bei allem mitgehen. Das ist immer noch genau das gleiche in der Piratenpartei auch, diese dieses bedingungslose Grundeinkommen ist immer noch nach wie vor in der Piratenpartei drin. Das wurde da noch nicht rausgestrichen und so. Da gibt es immer noch genug Leute. Jetzt gerade bei dem letzten Parteitag standen da wieder Leute mit T-Shirt, mit kein Mensch ist illegal drauf und bunt gefärbten Haaren und so ein Kram. Also vollkommener Bullshit. Warten nicht, ja, das klar zu definieren. Das ist einfach nur, sie beschreibt sich, ne? Also Feminismus, Antirassismus, Engagement gegen Antisemitismus, beschreibt sich und ihre Freunde und zeigt dann, wie sie zum bösen Feindbild geworden ist. Ja. Das ist Legendenbildung und Snacks. Aber stellt sie da nicht gleich selbst diese Relation da von wir gegen die? Ja, das hört sich ein bisschen so an wie Bush in 2003. Hm. Ja. Also entweder seid ihr mit uns oder gegen uns. Ja, ja, ja, genau. Also, ja, we have to ask ourselves, is our children learning? Ja, aber also da gibt es keinen Mittelgrund. Also die denken dann halt, dass alle, die wo nicht mit denen sind, die kann man da gar nicht mit diskutieren. Also, das ist auch ein Klassifikationsproblem, ziemlich typisch, denn wenn man gegen Feminismus und Antirassismus ist und Engagement gegen Antisemitismus und andere Formen der Diskriminierung, das ist eine Auslegung von Informationen. Und was ich mit Klassifikationsproblem meine, ist, dass Leute sagen können, dass sie egalitär sind, das heißt, dass sie nicht auf Feminismus oder so Antirassismusbewegungen präzise aufbauen, sondern auf generell, dass man halt Feminismus nicht braucht, weil es den Egalitarismus gibt, sowas. Ja. Dann werden die Leute auch mit reingeworfen. So, ich glaube nicht, dass Leute dann wirklich sagen, so nein, Frauen brauchen keine Rechte und Rassismus finde ich klasse, ich knorke. Ja, aber Zeitgeist. Du weißt doch, da mach ich doch immer mit, weil es Zeitgeist. Ja, außerdem, du weißt doch, wie das läuft. Wenn du da in irgendeiner Form moderat bist, dann wirst du einfach von den Leuten, mit denen du dich gerade unterhältst, positioniert. Also bleibt ja am Ende gar nichts übrig, als da auf diese Art zu argumentieren. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ja. Man müsste es normalerweise klar definieren und sagen, das sind meine Freunde, das sind meine Feinde, die bekämpfe ich, mit denen arbeite ich zusammen. Aber stattdessen wurde dann mit der Bild-Zeitung und anderen Hetzmedien gegen linke Aktivistinnen, gegen linke Piraten, gegen feministische gekämpft. Oh nein. Willkommen, liebe Julia Schramm, du bist so irgendwo eigentlich eine Person, die der Linken einen Dolchstoß ins Herz rammt. Menschen wie du machen Linke unwählbar. Danke, liebe Schramm. Ende der Durchsage. Das ist keine Ahnung. Ja, allein diese Sicht, das sind meine Feinde, die muss ich bekämpfen. Das ist in der Demokratie nicht so. In der Demokratie heißt es, die haben eine andere Meinung als ich, mit denen muss ich einen Kompromiss aushandeln. So einfach ist das. Warte mal. Zusammenkommen wurde von einigen im Netz definiert. Definieren schreibt man mit einem F, du Lackaffe. Naja, ouch, scheinbar. Scheinbar sind zu dem, was du eben gerade gesagt hast mit der Demokratie und die Leute müssen zusammenkommen und so und sich da überlegen, das scheint ja dann darauf hinzudeuten, dass die Demokratie gar kein politisches System ist. Das ist ja, weil wir haben ja gerade gelernt, ne, in dem politischen System, da muss man ja wissen, wer seine Feinde sind und so. Keine inklusiven Parteitage, Leute. haben die nicht alle Parteitage gestreamt? Zu ihrer, ja, auf jeden Fall. Inklusiver sein. Zu deren Verteidigung muss man auch nochmal sagen, diesen Text kann man ja überhaupt nicht lesen, da mit dieser beschissenen Schrift, die sie sich da ausgesucht hat. Das ist einfach so YouTuber-Schrift einfach. Vor allem, als sie da gesagt hat, dass Piraten dann gegen Feminismus vorgegangen sind und das als Kritikpunkt an den Piraten gesehen hat, ich würde mich da eher fragen, ja, was ist denn am Feminismus so falsch, dass da Leute gegen aussprechen, aber das bin nur ich. Ja, das haben die nicht getan. Die haben einfach gesagt, sie wurden rausgepickt als Feinde und so von den bösen Männern, die sich da, ihr kennt doch die ganze Sülze von wegen, Privilegien und die finden sich rot und so. Ich finde das übrigens echt, ich muss das nochmal betonen, ich finde das echt unmöglich von Julia Schramm, dass die hier das Geschlecht von Goethe so assumed, ne? Einfach so sagt hier, der war ein Typ. So, das weiß die gar nicht, vielleicht war der eine Frau. Möglichkeit Nummer 4, zusammenkommen, um zu handeln, wäre ja eigentlich die super Möglichkeit gewesen für die Piraten, mit dem Netz das mal zu tun. Das heißt, in Form von ständiger Mitgliederversammlung eine digitale Agora zu schaffen, wo dann eine digitale Polis entstehen kann. Hatten die Piraten aber irgendwie nicht so im Sinn. Stattdessen haben wir jetzt Briefwahl, Urnenwahl und keine Ahnung. Warum? Da ist das Wasserzeichen noch drauf, du Trottel. Troll me. Wie geil ist das denn? What can I say? Ja, alles nicht passiert. Die Piraten haben sich dagegen entschieden und haben keine ständige Mitgliederversammlung gemacht und auch das Internet nicht genutzt. Ja, das war auch so ein Ding, wie das damals gelaufen ist. Es gab so ein paar Leute, die haben sich hingestellt und haben gesagt, wir brauchen dieses Abstimmungstool. Und da gab es dann halt diese zwei Lager von Leuten, die gesagt haben, das muss anonym sein und Leuten, die gesagt haben, das muss öffentlich, also quasi unter Klarnamen sein. Und da fiel dann immer wieder das Wort von, wie war das, Gesinnungsdatenbank. Also dass du dann quasi, wenn du die Verknüpfung hast von was die Leute, wie die Leute abstimmen und wie die Leute heißen, dass du dann natürlich nachvollziehen kannst, ja, welche Ansichten die halt haben. Und wenn dann halt so Sachen da kommen, wie Feminismus und so ein Kram, wie wir schon gerade gelernt haben mit Callouts und so, dann hättest du also schön nach jeder Abstimmung irgendwie die Leute anschreiben können und sagen können, so ja, hier, du bist ein Feind der Freiheit der Frauen oder was der Teufel nicht wie was. Oder wenn sie dann da wieder, so wie das ja irgendwie bei der Piratenpartei bei jedem zweiten Parteitag war, irgendwelche Papiere über Bekenntnisse zu Israel und gegen Antisemitismus oder sowas da vorgebracht wurden von irgendwelchen Leuten. Und oder halt diese Flüchtlingssachen, wo das halt auch ziemlich aggressiv immer war, wo dann die Leute auch zu Recht gesagt haben, wir möchten das gerne geheim abstimmen, ne? Damit halt eben nicht irgendwie jeder sehen kann, so wer die Karte hochhebt und wer nicht. So nach dem Motto, ja hier, du bist gegen Flüchtlinge, du Arsch oder Nazi oder was der Geier nicht was. Und das war die großen Probleme bei diesen Mitbestimmungstools, dass du es halt nicht garantieren kannst, dass da nicht rauskommt, wer halt was abgestimmt hat. Ja, du, hör mal, hör auf, dich mit einem Problem differenziert auseinanderzusetzen. Ich rede jetzt auch nicht mit ihr, ich rede halt mit euch. Ne? Ich sage halt einfach nur, was halt die Backstory des Ganzen war, was die jetzt so hindreht, so nach dem Motto, die wollten das alle einfach nicht haben. Ja. Ich bin auch enttäuscht, dass da kein Pippe ist. Ja. Aber weißt du, ich freue mich schon für die Zukunft, denn es wird bestimmt Parteien geben, die zerfallen, weil ihre Maymays nicht zu dank sind. Ja. Das May ist nicht denk genug. Was soll man dazu noch weiter sagen, außer dass man im Endeffekt feststellen muss, dass du eine Klatsche hast. Zeitgeist 1, Politik 0. Bullshit. Max, so, dass sie ihre Zuhörer wie Kinder behandelt, ja, weil sie sich selbst wahrscheinlich wie ein Kind Geist, Politik. Falls ihr das bis jetzt nicht begriffen habt, ich habe übrigens gewonnen. Ja, ja, ist das ein Fußballspiel, wo sie nur spielt oder was? Also, ja, ich sage 1-0 zu Zeitgeist, weil ich der Schiedsi bin. So. Ja, hör mal, es gibt Frauenquote und dann gibt es die Julia Schramm-Quote. Die ist nur für Julia Schramm. Also, die Piraten haben sich die Möglichkeiten, die sie gehabt hätten, gegen den Zeitgeist zu sehen, haben sie sich verwehrt. Sie haben es nicht versucht. Sie haben sich verstritten über die verschiedenen Möglichkeiten, auch Politik zu machen. Und haben sich stattdessen nur darauf konzentriert. Auf keinen Fall passiert, weil die Linke ist ja dafür bekannt, total harmonisch zu funktionieren und nie Flügeldiskussionen zu führen. Ach was? Da wird auch nie einer rausgeschmissen. Ne? Da kriegen auch nicht Leute Torten ins Gesicht, wenn sie nicht die Parteilinie vertreten. Es ist das Patriarchat. Was halt auch dem Zeitgeist entspricht. Das heißt, Bürgerbeteiligung, Transparenz, Mitsprache, Pragmatismus, Rechtsstaat, Deutschland, Meinungsfreiheit. Sachlichkeit. Rechtsstaat und Deutschland verteidigen. Und da sieht man, warum. Und hier sieht man, warum man kein Mess nimmt. Sowas kommt dabei raus. Man redet Bürgerbeteiligung und mehr als Wille. Ich habe jetzt schon Hunger auf Burger, Alter. Also all die Sachen, die wir im Endeffekt auch mittlerweile, tatsächlich Meinungsfreiheit haben wir am Samstag auch bei den Nazis auf der Demo gesehen. Ja, da haben wir es. Das ist Meinungsfreiheit, das ist Nazi-Kram. Sehr gut. What are you doing? Nazi-Kram. Ja, Meinungsfreiheit. Ihr meint wohl, das wäre gut, oder? Ihr meint wohl, Meinungsfreiheit wäre was Gutes, wa? Hm, habt ihr gesehen auf der Demo? Das war schön, die Meinungsfreiheit, oder? Nationalistischer Kackscheiße. Ja, also Meinungsfreiheit braucht man doch nur, um den Holocaust zu leugnen. Jetzt sagen wir doch mal ehrlich. Ist das Meinungsfreiheit oder kann das weg? Hm. Ja, schon zu hören, ey. Aber eigentlich haben wir an der Stelle schon jemanden, der genau das wunderbar vertritt und der das wunderbar auch rüberbringt und den auch sehr viele Menschen in Deutschland lieben, und das ist die Bundeskanzlerin. Die Bundeskanzlerin. Satzstruktur, komm schon, Julia, komm, Julia, das schaffst du. Ja, es geht aber naja, auf jeden Fall, also klar, diese ganzen Worte, Transparenz, Bürgerbeteiligung und so, die hat man sich einfach geklaut. Das habe ich ja damals auch live miterlebt. Die Piratenpartei hat diese Sachen eingebracht in die politische Diskussion in Deutschland. Und die anderen Parteien haben die einfach genommen und halt auch gesagt. Das ist ja klar, das kann man ja auch einfach so machen. Die Grünen ja auch nicht anders gegangen in ihrer Entwicklung. Denen ist ja auch ziemlich vieles abhanden gekommen, was dann auf einmal bei der SPD oder sogar bei der CDU gelandet ist. Ja, und vor allen Dingen auch bei diesen Sachen. Ja, ich könnte euch jetzt noch einen Vortrag halten über Transparenzgesetze und Informationsfreiheitsgesetze und was da der Unterschied ist und wer da irgendwie was mal wann wie irgendwie gefordert hat. Aber das sind halt auch so Sachen, die dann irgendwie gemacht worden sind, natürlich auch mit der das im Hinterkopf habend, dass wenn man selber diese Dinge nicht berücksichtigt und es Leute gibt, die halt bereit sind, eine Partei deswegen zu wählen, dann sind die halt weg, die Wähler. Und das ist ja genau der Grund, warum auch in England die Konservativen dieses Brexit-Referendum gemacht haben. Weil die genau wussten, die Leute wollen dieses Referendum haben, auch wenn sie es selber nicht haben wollen. Und wenn die ihnen das nicht geben, dann wählen die eine Partei, die ihnen das gibt. Also das haben sie das einfach gegeben. Ne? Und das ist vollkommen normal in der Politik, es ist gang und gäbe. Wenn ich da irgendwo gerade als Volkspartei, wenn ich da merke, mir wird irgendwo das Wasser abgegraben, da muss ich halt eben diese Sache auch bespielen. Und wenn es nur mit, wie in dem Fall von Frau Merkel, halt irgendwelchen Worten sind. Ne, so das Einfachste, was man überhaupt machen kann. Ich halte eine Rede und sage so, ich bin dafür. Hm. Und nicht irgendwie, ja, Frau Merkel ist die Piratin, weil sie hat diese Worte benutzt. Schachmatt-Atheisten. Hat von ihr, ich bin für Bürgerbeteiligung und Transparenz. Das Ganze geht aber noch weiter. Ich glaube Nazis, ich glaube Hitler wäre auch für Bürgerbeteiligung und Transparenz. Ist der auch der perfekte? Bürgerbeteiligung an was? Bürgerbeteiligung am Ostfeldzug oder wie? Weltkrieg, ja. Weltkrieg! Ja, großdeutsche Lösung. Man muss ja nicht Hitler bemühen, aber jeder Politiker, der in Deutschland irgendwie zu was gewählt werden will und gefragt wird, ob er Bürgerbeteiligung und Transparenz gut findet, der wird ja sagen. Also, ich habe einfach ein bisschen so die Petri oder die Wagenknecht oder sonst wer. Also das würde jeder sagen. Das ist genauso wie vorhin dieses Ding mit den Alleinerziehenden und der Armut und so. Das kann mir auch keiner erzählen, dass irgendwer zum Politiker hingeht und sagt so, ja, hier, Armut bei Alleinerziehenden, sind Sie dafür? Ja, auf jeden Fall. Ja, bin ich dafür. Weiter. Sie ist pragmatisch, sie ist völlig dem Zeitgeist entsprochen, sie ist transparenter als die meisten Piraten, als die meisten Politiker, die ich sehen werde, aber das wird gleich noch kommen. Beispiel Nummer 1 ist Zeitgeist, Ehe für alle. Sie stellt sich hin und sagt, ich bin ja nicht die Einzige, die sich damit schwer tut. Genau wie Hillary Clinton und alle möglichen also Leute. Stichwort Neuland. Also ich möchte mal sagen, wenn sie richtig so ein Pirat wäre, hätte sie die ganze, also Spiele in Deutschland werden ja zensuriert. Also wäre sie die Erste, wo das da weggetan hätte. Ja, also, ja, auch dieses Beispiel, speziell dieses Beispiel Ehe für alle, ist schon der vollkommener Bullshit. Also die Piratenpartei hatte Abschaffung von Ehegattensplitting und dieses ganze Zeug, was da jetzt bei den Grünen da besprochen wurde, das haben die seit ewigen Zeiten im Programm stehen. Und dass homosexuelle Kinder adoptieren können und sowas, alles dieses Zeug, wo die Merkel sich dagegen ausgesprochen hat, ist bei den Piraten schon lange Konsens gewesen. Und auch bis heute noch. Also mal wieder vollkommener Humbug, was sie da erzählt. Ich habe ein Gefühl, die Ehe für alle ist noch nicht so weit. Da hat sie ein Gefühl, was bei den Piraten keiner hat. Völlig zeitgeistig liest man in jedem Feuilleton und sie hat sich noch... Bullshit liest man in jedem Feuilleton. Am Arsch schließt man seinen Feuilleton. Warum mischt sie auch den Feuilleton? Rape Culture, Team Gina Lisa, alles ist Rape Culture, überall werden die Leute, die armen Frauen, das liest man in ihrem Feuilleton. Warum misst sie dem Feuilleton eigentlich jetzt schon wieder bei, so viel Macht oder Gewicht bei? Mächtige Feuilleton, ja, das ist halt das, was die Leute alle erzieht. Ne? Das lesen die halt und dann wissen sie, wie sie sich verhalten sollen. Ja, aber weiß sie, wie viel Promille der Gesellschaft das Feuilleton lesen? Ja, ich weiß nicht, wie viel Promille die Gesellschaft wissen, was das Wort Feuilleton überhaupt bezeichnet. Aufgelassen zu sagen, naja, wenn sich der Zeitgeist ändert, dann können wir das auch ändern. Beispiel Nummer 2 ist Transparenz. Das ist die Seite bundeskanzlerin.de. Man kann nachvollziehen, wo sie war, wo sie hingeht, mit wem sie redet, wann sie redet. Ich tippe, realistisch gesehen sind das 90% ihrer Termine, die hier abgebildet werden. Vielleicht 80. Ja, das ist natürlich, aber steht. Sie auf die NSA-Webseite gehen. Ja, ja, super transparent, redet, die Frau. Mit wem sie redet. Die hat überhaupt keine Ahnung, wen die anruft und was da gar nicht was. Warum ist das auf November 2014 gestellt? So. Das ist das letzte Mal, dass die Merkel was gemacht hat. Genau, danach war weinen und sich überlegen, was man falsch gemacht hat, stand da dann hoch und dann wollten sie es lieber bleiben lassen wahrscheinlich. Ja, keine Ahnung. Ja, sie ist auf jeden Fall die Beste in Transparenz. Aktionssitzung und so weiter. Man weiß, mit wem sie wann redet. Ändert das was an ihrer Politik? Vor allen Dingen Fraktionssitzung, hat die gerade echt gesagt, da steht drin, wenn die Fraktionssitzung macht. Boah, geil. Das müsste man ja sonst, oh, das ist ja transparenztechnisch, also das muss man ja auf jeden Fall auch wissen und das steht ja auch sonst nirgends, ne, weil die sich treffen. Ach, meine Güte, ey. Jetzt kommen wir hier, 218 StGB, Merkel schlug als Frauenministerin eine Reform des Abtreibungsparagrafen vor, dieser wurde politisch abgelehnt, jedoch entschied das Verfassungsgericht später quasi so, wie Merkel es vorgesehen hatte. Ja, geil. Beispiel Nummer 3. Abtreibungsparagraf. Angela Merkel war ja mal Frauenministerin, hat eine Reform vorgeschlagen. Die wurde aber dann abgelehnt und hier und da. Und dann gab es die CDU, hat einen Vorschlag gemacht, der war aber auch irgendwie blöd. Und dann fanden den ein paar andere CDUler auch wieder blöd. Ey, was blöd. Für ein Niveau ist das, auf dem die da referieren? Die Leute blöd ist auf jeden Fall auch ein politisch sozialwissenschaftlicher Terminus, glaube ich. Ach, das war halt so ein Vorschlag. Ich sage jetzt auch mal nicht, worum es in dem ging, weil es tut ja nichts zur Sache. Ich will ja hier nur mein Ding durchbringen. Ja. Seriöses. Ja. Ich habe einen Link. Genug. Ich habe einen Link da. Und Deutschland ist nicht mal in Top 10 von den meist transparenten Ländern in der Welt. Auf jeden Fall in 2014. Deutschland hat auch nicht diese Korruptionsverzeichnung von der UN unterschrieben als eine von wenigen Ländern. Und dann ging das Ganze vor das Bundesverfassungsgericht und am Ende wurde das vom Bundesverfassungsgericht beschlossen, was Angela Merkel vorgeschlagen hatte. Und da kann man meiner Meinung nach auch mal klatschen. Keiner klatscht. Das Bild habe ich einfach. Keiner klatscht, einfach keiner. Ja. Man kann. Man kann. Muss man aber nicht. Die hätte sich den Typ vom Mars ausleihen sollen. Please clap. Man kann auch mit den Fingern schnipsen, weil klatschen ist eh triggern. Jazz Hands. Ja, Jazz Hands. Oder so genommen, weil ich es mag, wie sie. Ne? Wie sie agiert und sie entspricht exakt dem. Wie sie agiert. Mag, wie sie agiert, warum bist du dann bei der linken Mädchen? Klatschen vor allen Dingen. Das ist so dieses Angela Merkel, wie sie agiert. Manchmal da klatscht sie. Nee. Zeitgeist, den die Piraten nicht geschafft haben zu durchbrechen. Und ist damit einfach die bessere Piratin. Damit ist es erwiesen. Das kann auf jeden Fall. Okay, aber Leute, rein von der Struktur wissenschaftlich zu arbeiten, wäre doch vom Vorteil, wenn man die Punkte aufzählt, warum Merkel keine Piratin ist. Anstatt zu sagen, ja, das wäre so toll, wenn sie eine mitmachen würde. Ja, aber hätte man auch von unseren Zuschauern. Wer kann das Interessanteste in die Hand shoppen bei diesem Standbild? Kommt, ne? Macht da einfach einen Screenshot und dann schickt er uns auf Twitter eure besten Ergebnisse, was man der Julia in die Hand shoppen kann. Aber ja, ich glaube, es wird böse enden. Aber macht schon progressiv, würde ich sagen. Ja, sehr progressiv. Also nichts. Ich mein, wir müssen auch noch erwähnen, dass wir keine Haftung übernehmen und ja. Wir wollen ein paar richtig rare Julias haben. Aber nicht so Scankhand42-mäßig, so einfach nur einen Penis hinshoppen, das ist ein bisschen wenig. Wir wollen da schon was Interessantes haben. Ja, genau. Ja. Es wird darauf hingewiesen, dass trotz sorgfältiger Bearbeitung und Prüfung aller Angaben ohne Gewähr erfolgen, eine Haftung der Herausgeber ist ausgeschlossen, Leute. Genau, das kleben wir einfach unten rechts drauf auf die Mail. Ja, so viel zu dem Thema. Oh Mann. Ach, das war doch schön, oder? Ja, jetzt. Ja, jetzt. Das war ja zeitgeistlich, würde ich sagen. Ja. Ich weiß nicht, sind wir damit mit den vorbereiteten Themen durch? Oder hast du noch was, Chris? Ja, wir sind jetzt eigentlich durch, ja. Dann wäre es an der Zeit, mal unseren Gast zu begrüßen hier, den Jacob. Bist du am Start? Hallo, könnt ihr mich hören? Jo. Ja. Gut, okay. Ja, ich wollte noch was zu dem Thema der AfD sagen und warum ich mich jetzt letztendlich dazu entschlossen habe, auch dort aktiv mitzuwirken. Ich fange am besten mal an. Also ich bin nicht so eloquent, manchmal verhaspel ich mich auch, aber ich fange einfach mal an. Also ich habe mich dazu entschlossen, weil also ich sehe in Deutschland in den letzten Jahren eine ziemlich große Veränderung, jetzt auch auf den Straßen, sag ich mal in Dresden oder so, aber auch in den Städten wie Berlin oder Hamburg mit den, sag ich mal, Muslimen, die halt auch ziemlich viel auch Kriminalität sehr stark sind. Dann kommt noch dazu halt die Bedrohung durch die Geburtenraten. Die sind von denen ja auch, also von Deutschen ist das, glaube ich, 1,3 pro Paar und von den Muslimen sind das irgendwie 3 oder 4 pro Paar. Also das kommt auch noch dazu und da habe ich wirklich Angst in 10, 20 Jahren, also frühestens so in 10, 20 Jahren, dass es dann halt so schon langsam in eine richtig gefährliche Richtung oder eine falsche Richtung geht. Und das ist halt für mich das Hauptproblem, was ich so sehe in der Politik in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Wirtschaftlich, ja, kann man auch meckern, aber ich meine, in Deutschland bekommt man fürs Nichtstun, wenn man die, sag ich mal, ordentlich beantragt und sowas, bekommt man eine Wohnung gestellt, Strom bezahlt und dann bekommt man noch 400 Euro obendrauf. Also sozialpolitisch ist das nicht so brisant. Also man kann natürlich da auch noch meckern, aber für mich sind wirklich die Themen, die Gefahr des Islams ist halt für mich sehr wichtig und deswegen, weil keine andere Partei setzt sich dafür ein. Also die CSU jetzt so ein bisschen, aber das weiß man auch nicht, ob das glaubhaft ist. Also sonst haben sich ja alle dafür ausgesprochen, dass man 1 Million oder mehr Muslime ins Land holt. Also keine Partei hat da was dagegen gesagt im Parlament und deswegen sehe ich die, als, also die AfD als einzige Kraft, die halt da einen Gegenwind macht. Und des Weiteren finde ich es auch noch heftig, wie die GEZ-Medien Kanäle und sowas mit linksextrem besetzen, sage ich mal in Anführungsstrichen, die dann noch weiter gegen die AfD hetzen oder alles in die rechte Schiene stecken und auch diesen Genderwahn, da ist ja die AfD auch gegen. Und das mit dem Islam war halt der Hauptgrund. Der Rest ist halt, ja, ich wollte mal fragen, was ihr dazu sagt, ob ihr meine Meinung in der Hinsicht kritisiert oder was ihr daran, ja. Ja, also ich weiß nicht, wenn du jetzt so zum Beispiel sagst, irgendwie die machen etwas dagegen, ja. Also ich meine, die Alternative für Deutschland hat ja auch ein Integrationsprogramm, wo sie dann halt eben sagen, dass sie da demografische Nachhaltigkeit Wert legen und da die Muslime, die jetzt auch nach Deutschland kommen, integrieren möchten. Und so wie du das erklärt hast, also so klang das jetzt für mich, ist ja für dich der Islam, den diese Flüchtlinge, sag ich jetzt mal, mit sich bringen, ja die eigentliche Bedrohung. Und da würde ich dich jetzt einfach mal fragen, glaubst du, die sind unintegrierbar wegen ihrem Glauben oder auf was beruht sich halt die Annahme, dass die dadurch dann immer noch eine Bedrohung sind? Weil für mich bedeutet Integration ja auch eine gewisse Art von Anpassung an die Kultur, das Erlernen der Sprache, Arbeiten, Mitarbeiten vor allem. Ja, also für mich hat nicht nur die Religion, sondern auch die Kultur was damit zu tun. Also wenn du jetzt zum Beispiel mal Viertel von, sag ich mal, jetzt einfach mal Vietnamesen hergekommen sind wegen dem Vietnamkrieg oder so, die sind ja auch geflüchtet. Wenn du mal die Viertel von denen anguckst, also da herrscht kaum Kriminalität, genauso wie Japanerviertel in Düsseldorf und so. Also das scheint schon ein Problem, also für mich, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Kausalität ist, aber für mich scheint es schon ein Problem der Kultur von den Muslimen zu sein, weil es halt bei anderen nicht so stark der Fall ist wie jetzt zum Beispiel die asiatische Kultur. Und des Weiteren, also ich bin gegen die Integration von Muslimen, weil ich bin eher für, also die jetzt hier herkommen, sondern ich bin für die strikte Abschiebung, weil die kann man, also nach meiner Meinung, nicht integrieren, was man auch sieht an Befragungen, Umfragen hat, wie halt, also von Muslimen in der zweiten oder dritten Generation, dass sie sich halt auch nicht viel verändert haben und dass da auch noch ein großer Teil davon ist, die halt die Gesetze der Religion über den Staat setzt. Und ja, so welchen Dingen, da wird mir halt Angst und Bange. Und deswegen, also ich befürworte nicht alles, was Höcke sagt, aber was er gesagt hat, dass wir eine Obergrenze brauchen, und zwar von minus 200.000 pro Jahr, da stimme ich Ihnen auf jeden Fall zu, weil die Sachen, die uns in der Zukunft mit diesem Muslim halt aufgebürgt werden, die können wir nicht mehr schaffen. Und es wird, also so sage ich es, wenn wir weiter so viele aufnehmen, wird es auf jeden Fall, ich will jetzt nicht so ein bisschen übertrieben rüberkommen, aber es wird zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen kommen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt schon überzogen ist, aber das schätze ich so ein, wenn es so weitergeht. Ich meine, jetzt ist es schon ein bisschen gestoppt. Wie stellst du dir denn die Prüfung vor? Also wir müssen ja irgendwie rausfinden, ob diese Leute, die jetzt da bei uns wohnen wollen, ob die halt halt die Scharia über das Recht stellen oder nicht, weil es gibt ja... Darf ich gerade noch mal kurz was dazwischen schieben? Also du hast ja gerade gesagt, zweite und dritte Generation und so. Also bei den Leuten, da ist das Kind aber in den Brunnen gefallen. Ne? Die sind schon in Deutschland und teilweise haben die auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Also jetzt Türken und so zum Beispiel. Ja. Da reden wir jetzt nicht mehr über bleiben oder gehen. Also ja, das ist klar. Was die Vietnamesen angeht, ist es zum Beispiel auch nicht so, dass die als Flüchtlinge gekommen sind, sondern es waren halt auch viel Gastarbeiter halt im Osten von Deutschland. Ja, das sehe ich auch so, dass man die jetzt hier in der zweiten, dritten Generation, dass man die halt demokratisch auf jeden Fall nicht mehr zurückschicken kann. Deswegen will ich halt noch Schadenbegrenzung machen und die jetzt gekommen sind, dass die halt dann irgendwann eingebürgert werden und dass man die dann auch nicht mehr wegkriegt. Deswegen muss schnellstmöglich dann eine Umkehr gemacht werden, bevor die hier eingebürgert werden und das dann noch weitergeht mit dem, sag ich mal, Geburten-Dschihad, falls euch der Begriff was sagt. Im Koran steht ja, man soll so viele Kinder bekommen, um nachher am jüngsten Tag mehr dazustehen als die Kuffer oder irgendwie sowas steht da drin. Also, ja. Haben ja, halt das schon ist bei den Religiösen generell häufig so, ne, dass man da versucht, über die Zahl alleine dann... Ja. Das Problem mit dem Islam ist jedoch eher, dass selbst wenn man es schafft, auszutreten, hat man halt das Problem, dass man von der Gesellschaft, in der man vorher war, einfach verstoßen wird. Und es ist auch wirklich merkwürdig, dass, aber nachvollziehbar und verständlich, dass es eben durch so Ideologien dazu kommt, dass Leute zum Beispiel Verbrechen nicht an die Polizei weitergeben, weil sie dann sagen, nein, hier, bevor ich, also ich bin vielleicht dagegen, so als Muslime könnte man ja denken, so, ich bin zwar dagegen, dass der Typ da gerade was gemacht hat, aber weil er auch ein Muslim ist, nehme ich ihn in Schutz, ehe ich ihn irgendwie zur Polizei sozusagen... Nee, da gibt's ja, dafür gibt es ja die Friedensrichter in der muslimischen Community, die neben den, also die machen so eine Art Nebenjustiz, da werden dann Geldpreise ausgehandelt, weil der eine was Böses über die Mutter vom anderen gesagt hat und so. Sachen, die halt sonst irgendwie vor Gericht landen würden oder auch weltliche Auseinandersetzungen werden da mit Geld über ein internes System geschlichtet. Also da haben wir schon Parallelstrukturen. Weil, was ich halt nochmal rausstreichen möchte, ist, dass wir halt auch gerade den Leuten, die diese Kultur nicht mehr leben wollen, und davon, ich meine, wenn man die Augen aufmacht, sieht man ganz viele Kopftücher, aber man sieht auch unheimlich viele Leute, die aus dem Kulturkreis kommen, gerade Frauen, da sieht man halt die Offenheit, die unsere Kultur angenommen haben, die auch tragen, was sie wollen, die Haar zeigen, die Brust zeigen, was auch immer, Beine. Ja, die gibt und, es. Und diesen Leuten müssen wir den Rücken stärken. Oder so Leuten wie Ali Utlu, der offen schwul ist und offen atheistisch ist und das auch in die Öffentlichkeit trägt. So Leuten müssen wir den Rücken stärken, damit halt nicht dieses, um mal diese Logik zu verwenden, dass es halt nicht so ein Wir gegen sie wird, sondern wir müssen echt wir gegen die Arschlöcher sein. Und da habe ich halt auch meine Schwierigkeiten mit der AfD, weil ich weiß noch, Moonmonkey, wir haben doch damals dieses Video von der Demo in Berlin gesehen, wo wir auch nur beide die Köpfe geschüttelt haben und gedacht haben, ey Leute, so geht's halt auch nicht. Ja? So mit Ausländer raus. Und das sind einfach Parolen, mit denen möchte ich auch nichts zu tun haben. Und die AfD hat sich für mich dann noch nicht weit genug von entfernt. Also das ist meine ganz persönliche Sicht auch auf diese, also die sind mir auch zu pauschal irgendwo. Ja, da gibt es halt gibt für diesen, also die Sache bei der die Sache mit den Flüchtlingen ist ganz einfach, dass es ein komplexes Thema ist und dazu gibt es keine einfachen Antworten. Und dieses kurzfristige, ja, wir schieben sie ab, das, ich glaube gar nicht, dass es funktionieren können, solange wir in einem Rechtsstaat leben, mal davon abgesehen. Und für mich ist die längerfristige Lösung einfach auch die Integration, weil, mal ganz ehrlich, ja, also man in die Richtung bewegen, dass sie unsere Kultur akzeptieren, weil es ist nun mal Deutschland hier, ja, und wir sind hier ein bisschen offener, wir haben hier die Meinungsfreiheit und sowas alles, ja, und nur weil, und ich sage ja auch gar nicht, dass alle so sind, aber einige Extreme, die dann halt eben sagen, aufgrund meines Glaubens kann ich also das nicht tolerieren oder so, dem muss man sagen, wir sind nun mal so. Du kannst über 10 Jahre oder so schon auch Leute, also das, es gab ja schon mal Wellen von Flüchtlingen nach Deutschland, also zum Beispiel bei dieser ganzen Bosnien-Geschichte und ehemaligen Jugoslawien und so. Und da ist es auch so gewesen, ich kann mich noch genau erinnern, ich war halt damals in der Schule und da waren dann diverse Kinder halt dann da plötzlich mehr, die Sprache nicht sprachen und so, und die sich aber ziemlich schnell eigentlich eingefunden haben. Und viele von denen waren ja auch Muslime. Aber da in der Region, ich meine, wir hatten ja auch den Sally hier schon ein paar Mal, der hat das ja auch quasi gesagt, dass die Leute da nicht sehr fromm sind und eigentlich nicht viel mit der Religion, also da nicht so extrem sind. Und da lief es dann halt irgendwann so, dass es dann nicht so, jetzt ist euer Krieg vorbei, dann geht mal wieder nach Hause. Und viele von denen... Das funktioniert nicht, ne? Ja, also ich meine, die sind halt schon nicht in Deutschland geblieben. Also viele von denen sind halt nach Amerika, nach Kanada, nach Australien und so dann ausgewandert, weil halt ihr Land halt nicht mehr existiert hat, aus dem sie mal gekommen sind. Aber die ja Leute, gut, das ist dann diese Geschichte, ne? Aber ich meine, die andere ist dann auch... geblieben, ne? Aber auf der anderen Seite haben die, wo ich man sich dann auch überlegen muss, gut, die waren jetzt ein paar Jahre hier, die haben hier eine Gratis-Ausbildung genossen und so, ne? Und ja... Aber das ist halt auch wieder eine andere Nummer. Wie gesagt, diese Leute waren sehr gemäßigt, die denen hätte es halt auch keine Probleme gegeben. Aber insofern ist es halt schon so, dass man auch, da war natürlich der Wille auch so ein bisschen vorhanden, aber es gab halt schon die Aufforderung natürlich, ihr sollt ihr eigentlich nicht bleiben, weil Deutschland ist halt kein Einwanderungsland und wir haben euch halt nur Unterschlupf geboten, solange wie es nötig war. Und insofern... ist halt schon die Frage, ob es nicht über einen längeren Zeitraum halt auch möglich ist, die Leute dann ihre Länder wieder zurückzuführen. Zumal ich mir nicht groß vorstellen kann, dass man erwachsene Menschen, die teilweise gar nicht die Schule besucht haben, also in Afghanistan, gerade bei den Leuten, die aus Afghanistan kommen, ist das ja sehr weit verbreitet, dass sie da teilweise überhaupt gar keine Schulbildung genossen haben. Und was willst du da jetzt machen? Willst du jetzt mit jemandem, der irgendwie Mitte 20 ist, anfangen, dem erstmal Lesen und Schreiben beizubringen, damit er dann irgendwann... Nee, das musst du inklusiv organisieren, den musst du mit in die erste Klasse setzen. Das war jetzt aber böse. Also was die AfD angeht, also mich stört halt vor allen Dingen, dass teilweise bei denen auch so ein bisschen dieses Wunschdenken vorherrscht, von wegen Religion ist doch generell nicht schlecht. Und das ist halt auch, glaube ich, der Grund, warum Frau Merkel und die ganzen Leute da von den Grünen halt auch viele, die ja auch, also die Grünen sind aus der Ostermarschbewegung hervorgegangen und da sind halt auch richtig viele so Christen drin, die halt eben meinen, so ja, wir helfen jetzt hier allen, wir retten jetzt hier alle und so, weil wir die guten Christen sind und wegen der deutschen Vergangenheit und so ein Kram. Und so dieses, ich weiß nicht, ob du dieses Video kennst hier, von wo die Merkel Anna gefragt hat, so, ich habe Angst vor dem Islam und so, und sie dann irgendwie so sagt, so, ja, gehen Sie doch auch mal öfter in die Kirche und lernen Sie mal die Bibel kennen und oder so. Ja, die Frau hat dann so gefragt, ja, was ist denn mit mir? So, ich habe Angst um meine Familie, ich habe Angst um die Leute um mich herum. Dann so, ja, beten Sie mal, gehen Sie mal in die Kirche. Ja, und da glaube ich halt auch so ein bisschen, gerade weil ich mir jetzt die Woche über halt diese Videos angeguckt habe von der Islamkonferenz, von der letzten, Also bei der Islamkonferenz war ja auch mal der Abdelsamad dabei und der hat ja damals gesagt, dass er das nicht möchte, dass es Islamunterricht an deutschen Schulen gibt und dass er das halt eben nicht als hilfreich ansieht und so. Und die Erfahrung, die jetzt mittlerweile damit ist, also die Politiker haben das da schön geredet, aber in Wahrheit ist da halt Kampf, ne? Also zwischen diesen verschiedenen Strömungen, die da alle versuchen, die Deutungshoheit über den Islam da irgendwie zu erreichen, der dann da gelehrt werden soll und so. Und das ist halt mit großen Spannungen verbunden. Und ich bin da halt auch eigentlich auch strikt dagegen. Aber die sind natürlich alle super vernetzt in der christlichen Kirche und wollen natürlich auch nicht, dass sich da jetzt was dran ändert. Aber auf der anderen Seite kannst du halt auch nicht sagen, diese ganzen Sonderstellungen und so und Unterricht und diese ganze Bezuschussung vom Staat, die geht nur für Christen und die geht nicht für Muslime. Das funktioniert halt auch nicht, weil wir ja auch diesen Gleichbehandlungsgrundsatz haben und so. Ja, bei der AfD sind auch viele Atheisten, aber es halt gehört halt zu der europäischen Kultur und sowas. Deswegen sind die da halt noch so christlich. Also sind auch viele Christen drin, aber das eine Partei ist ja jetzt nicht unbedingt eine homogene Masse. Da gibt es halt verschiedene Köpfe. Also ich bin jetzt auch Atheist und ich würde das jetzt auch nicht, also ich würde jetzt auch nicht den Christentum halt irgendwas, sag ich mal, mit Geld beschießen, sag ich mal. Die sollen das selber mit ihren Gläubigen machen. Aber ja, das ist aber halt jetzt im Moment schon der Zustand. Und man müsste da ja jetzt quasi mal ran und das ändern. Und da ist im Moment im politischen System nicht groß der Wille dazu da. Generell. Ne? Und deswegen sehe ich halt auch nicht, dass die AfD jetzt, also ich will jetzt auch nicht gerade sagen, dass, also na, wie gesagt, dieses Problem gibt es auch bei den Grünen, das gibt es bei der CDU. Das ist halt leider, und auch so Leute wie hier Ramelow von den Linken, ne, der ist ja auch ein, labert auch die ganze Zeit darüber, was für ein super Christ er ist und so ein Zeug. Also das gibt es sicherlich auch, aber auch an der Stelle halt eben sehe ich jetzt nicht, dass die AfD halt da so weit alleine steht, dass sie diese nötigen Dinge da machen muss, also wo ich meinen würde, dass sie nötig sind. Genauso wie sowas wie die Finanzierung von Moscheen aus dem Ausland, die man eigentlich unterbinden müsste, was in anderen europäischen Ländern jetzt schon vorangetrieben wird. Das kannst du in Deutschland nicht machen, weil wir in Deutschland alle möglichen Leute hier eingeladen haben, um ihre komische Religion hier unterzubringen. Ich sage nur Scientology und so ein Zeug. Und das müsstest du alles erstmal wieder zurückdrehen, bevor du sagen kannst, wir machen jetzt ein Gesetz, dass man aus dem Ausland keine Religions-Weltanschauungsgemeinschaft mehr unterstützen darf. Also, das müsste halt erstmal. Ich hätte noch eine Frage an Jacob. Die AfD, gibt sich ja gerne russlandfreundlich und auch ablehnend gegenüber dem TTIP-Abkommen. Als es im EU-Parlament um EU-Sanktionen geht, hat die Spitze der Partei für die Sanktionen gegen Russland gestimmt und hat sich auch positiv zum TTIP. Ja, das war bevor die Trennung zur Alpha. Also das waren fast alles Alpha-Mitglieder, die jetzigen Alpha-Mitglieder. Dagegen war ja die AfD, gegen diese, dass man halt immer keine Tabubrüche macht, dass man halt dann doch irgendwo mit der alten Politik schläft, sag ich mal so. Also das waren alles Alpha-Mitglieder. Ah, okay, dann war das sozusagen da, als es dann die Spaltung gab, weil, warte, ich muss kurz nachgucken. Ja. Beatrix von Storch hat ja auch für TTIP gestimmt. Storch? Also da habe ich gerade ein Dings, also das habe ich, glaube ich, gesehen, die hat, glaube ich, gegen. Also ich habe vom 8.7.2015 die Resolution, da hatte ich Storch, hat für TTIP gestimmt. Also ich guck nochmal schnell, da war mal eine Umfrage, die habe ich gesehen. Jacob, ich habe auch noch eine Frage an dich. Du hast ja davon geredet, dass das ein Problem darstellt, dass so Kulturen aufeinandertreffen und der Islam sich nicht wirklich mit den Werten, die wir hier so haben, direkt vereinbaren lässt und zu Konflikten kommt. Was ist das endgültige Ziel, das, wovor du Angst hast? Was glaubst du, würde passieren, wenn hier sozusagen Muslime komplett bevorteilt werden? Wovor hast also du das wird, im Endeffekt also du siehst ja schon in, sag ich mal, Stadtteilen London und Belgien und Paris, wie es halt dazugeht. Also es wird man natürlich nicht in den nächsten 20, 30 Jahren komplett hier Deutschistan sein, aber Hallo, du schneidest dich raus. Immer mehr Gesellschaft, wenn er... Hallo? Hallo? Ja, jetzt. Ja, wir hören dich wohl, ja. Die Parallelgesellschaften wie in Belgien und Paris, die kann man ja, sag ich mal, sehen als Prototyp, wie es halt in den nächsten Jahren hier aussehen könnte. Und die wachsen halt immer weiter und das weitet sich dann halt irgendwann immer weiter aus und dann gibt es halt immer mehr Paralleljustiz und was auch immer. Und halt irgendwann wird es halt auch knallen, weil die Deutschen würden sich das ja irgendwann nicht mehr gefallen lassen und dann wird es halt zu Bürgerkriegsähnlichen Zuständen kommen, wenn die Politik halt das nicht mit dem Staat, also Polizei und sowas regelt, dass es da irgendwie, dass da irgendwas gemacht wird. Also du gehst davon aus, dass es eine Möglichkeit, diesen Konflikt zu regeln gibt? Aber nicht mit Integration. Also es klingt zwar ein bisschen radikal, aber es geht, es ist halt so wie bei den, sag ich mal, ich weiß nicht, ob das jetzt ein guter Vergleich ist, aber wie bei den Römern, die haben ja auch irgendwann aufgegeben, die Barbaren da abzuwehren und haben die, sag ich mal, reingelassen und denen aber gesagt, die sollen sich nach deren Sitten und Werten, sag ich mal, benehmen und sowas, aber haben sie nicht gemacht, die haben ihre eigene Sprache gesprochen, ihre eigenen Gesetze gemacht und dann, ja, also so wird das dann hier auch sein, also Das Schwierige damit ist, wenn man Muslimen vorschreibt, wie sie was zu tun haben, dann drückt man sie eigentlich noch weiter in diese Form von Opferrolle rein. Man gibt ihnen eine größere Möglichkeit, sich als das Opfer der Gesellschaft darzustellen. Und wenn das realisiert wird, ist es noch schwieriger, die Leute da rauszubekommen. Das Gegenstück dazu ist, dass man die Leute... Ja, das weiß ich nicht, ob es diesen Gegensatz gibt. Ja, man muss die Leute wirklich, versuchen, immer einen fairen Prozess zu geben und das Due Process einfach durchzuziehen. Man muss sozusagen zeigen, dass das System, wie wir es haben, funktioniert und damit auch beweisen, dass es wirklich das beste Wertesystem ist. Halt. Man muss Muslimen zeigen, dass es besser ist, wenn man ein Gericht hat und wenn man sozusagen nicht ideologisch an Sachen rangeht, als im Vergleich zu ideologischen Herangehensweisen. Das muss man zeigen. Das geht aber durch Konflikt. Wenn den Leuten ihre Ideologie wichtiger ist, dann ist die wichtiger. Und dann kannst du denen noch so viel von den Vorzügen der bösen Dekadenten, dem großen Satan westlicher Welt irgendwie zeigen. Also das Interessante ist halt, dass Leute wirklich... Du bist übrigens ganz schön am Mikrofon reinschnaufen, ne? Ja. Ich habe neulich Statistiken dazu gesehen, dass die Zahlen von Leuten, die in Gesellschaften leben, bei denen großteils Leute so freidenken sind und nicht muslimisch denken sind, dass die Leute da aus den muslimischen Kreisen dann auch sich schon nach und nach integrieren. Das ist sozusagen diese Aufklärung und Bildung. Leute wollen das auch haben. Ja, nee, ja. Aber da haben wir gerade vorhin auch drüber gesprochen, ne, dass viele von diesen ISIS-Leuten auch nicht die dümmsten sind. Ne? Das glaube ich auch, das ist genauso wie wenn ich in den Talkshow höre, irgendwie, wir haben eine Umfrage gemacht zwischen Muslimen und das hat ergeben, die sind alle total deutschlandfreundlich und so. Dann denke ich halt auch wieder an die vielen Leute, die ich kenne, die halt auch so Ostblock, Balkan-Muslime sind. Und ja, klar, wenn du die fragst natürlich, dann kriegst du auch nur Antworten, die mit den westlichen Werten übereinstimmen. Ja, dann kannst du auch immer noch Kugelores erzählen. Ne? Also für mich, also ich, das ist meine Meinung, also die Integration der Muslime ist in Europa gescheitert. Die haben Zeit gehabt, die haben den Generationen gehabt. Also wenn ich zum Beispiel jetzt zweite Generation oder dritte Generation von, sag ich mal, Japaner oder sowas habe, die sind total assimiliert, die Kinder. Die predigen, sag ich mal, deutsche Werte, die vermitteln deutsche Werte, die sind eigentlich schon 100% deutsch. Aber wenn du die von den Muslimen anguckst, die sind halt noch ziemlich unintegriert, würde ich mal sagen, und von assimiliert sind die schon sehr weit entfernt. Also das ist für meine Betrachtung zu dieser Thematik würde ich sagen, ist es gescheitert. Viele Japaner und so, du kennst. Also ich kenne ein paar Vietnamesen und bei denen zu Hause wird auch Vietnamesisch gesprochen und so. Ja, ja natürlich, aber die Kinder. Ja, aber zu Hause. Ja, eben. Und du wirst das auch halt nicht als störend empfinden, weil das halt eben auch keine Ideologie ist, die irgendwie sagt, ja, du musst jetzt hier den Laden übernehmen oder so. Das ist der große Unterschied. Also dieses, dieses Anpassen, ja, also ich meine, mich nervt das auch, wenn in der Straßenbahn über mich herum alle Russisch und Polnisch reden und so, ne? Was jetzt mit der Religion nichts zu tun hat, aber davon mal abgesehen. Das ist halt, ja, also und was auch wirklich in dem politischen, wovon sich die Leute endlich verabschieden müssen, ist dieses Hochpreisen von den Leuten, die nicht deutsch sind, als so die Retter von allem, so, weil wir irgendwie das ultimative Böse sind und so ein Zeug. Also das ist wirklich die größte Schnapsidee aller Zeiten. Und wenn irgendwas ihr Untergang von diesem Land ist, dann auf jeden Fall das, weil das führt ja dann auch zu diesen ganzen, ja, komischen Annahmen da, dass das ja nicht schlecht sein kann und dass alle Leute ja nur, wenn die was Falsches machen, dann sind sie ja nur das Opfer der Umstände und so. Also über so diese Sachen haben wir, ich weiß nicht, ob du uns schon länger guckst. Über Kraut hier zu uns gefunden hast, aber da reden wir ja häufiger drüber, dass so diese komische Umkehr von, es gibt halt eben bestimmte Gruppen, die sind halt immer die Opfer von allem, egal in welchem Kontext, andere Gruppen wiederum sind immer die Täter von allem, egal in welchem Kontext. Der einzige Mechanismus, mit dem man wirklich überhaupt versuchen kann, Muslimen eine Möglichkeit zu geben, sich zu integrieren, ist, wenn man sie nicht anders behandelt, nur weil sie Muslime sind. Und das meine ich sowohl im positiven Sinne als auch im negativen Sinn. Dass man vielleicht so, was ist mit Feiertagen? Ja? Was würdest du sagen, Jacob? Sollte man Muslimen, weil wir auch so christliche und jüdische Feiertage dann auch jeweils den Familien überlassen, auch muslimische Feiertage mit reinbeziehen oder nicht? Weil du meine Meinung gehört hast, würdest du wahrscheinlich darauf kommen, dass ich da auf jeden Fall dagegen bin. Also die sollten hier keine Feiertage bekommen. Also die sind hier, da fängt ja schon die Islamisierung an sich an, wenn die hier die eigenen Feiertage bekommen. Und auch das wirst du früher oder später haben, weil wir halt eben in Deutschland, ne, also wenn wir es für die Christen machen, müssen wir es für die anderen auch machen. Ja, aber die Christen waren ja schon immer hier, fast immer. Also. Ja, aber ja, so funktioniert aber das Recht nicht. Das sagt halt eben, dass es Gleichbehandlung gibt. Und wenn du jetzt halt für die einen dieses, also das Schlimme ist ja noch nicht mal alleine, dass diese Feiertage halt eben, dass da frei ist oder so, sondern halt so Gesetze wie, dass du auch an Tagen wie Karfreitag zum Beispiel keine Tanzveranstaltung machen darfst oder keine Sportveranstaltung oder sowas. Ja. Das würde ja quasi einen Umkehrschluss bedeuten, wenn jetzt die Muslime kommen und sagen, jetzt ist Ramadan. Also hier wird jetzt gefälligst nicht hier irgendwie, keine Ahnung, was gemacht, was dir noch immer einfällt, was wir, vielleicht sollen wir dann auch allererst abends irgendwie was essen oder so. Und dann müsste der Staat ja dann auch kommen und das durchsetzen, weil bei einem Karfreitag ist das auch so, kommt dann die Polizei und macht deine Tanzveranstaltung zu. Ne? Ja, das finde ich auch Quatsch, ne? Aber ja, und das müsste halt eben vorher halt eben natürlich dann auch noch weg, um jetzt halt eben diese anderen Sachen auszugleichen. Also ich bin halt schon der Meinung, dass man prinzipiell die Möglichkeit haben sollte, wenn man jetzt irgendwie an irgendeinen Quatsch glaubt, dann auch frei zu bekommen von seinem Arbeitgeber, wenn irgendwie so ein Feiertag ist. Aber gesetzlich braucht das halt eben eigentlich nicht darin sein. Ne? Und das, passend dazu dann die Nachricht, dass in manchen deutschen Großstädten jetzt in den Kindergärten auch nicht mehr mit Weihnachten und so, das wird nicht mehr in den Mittelpunkt gerückt, keine Deko mehr und so, weil das sind ja eh schon mehr als 50%. Muslime. Genau, da fängt die Islamisierung schon an. Nochmal eine Frage an euch alle. Glaubt ihr wirklich, dass, sag ich mal, wenn Muslime so 30-40% der deutschen Gesellschaft ausmachen würde, dass die sich über die Zeit, in der das passieren würde, so integriert sind, dass hier noch weiterhin Demokratie herrscht und nicht irgendwelche Leute Angst um ihr Leben haben müssen, wenn sie die Religion kritisieren? Oder, also das muss man ja heute teilweise schon. Ja, also ich bin da ganz bei dir. Also ich sehe das auch so. Ich sehe es halt nicht so, dass unbedingt, also wie gesagt, wir sind da sicherlich in vielen Punkten von der AfD, von der Analyse, was halt eben die Problemstellungen sind, sind wir sicherlich d'accord. Ich bin nur mir nicht sicher, ja, ob jetzt, aber ich bin auch keiner von den Leuten, die der Meinung sind, dass die AfD irgendwie das ultimative Böse ist oder so. Also definitiv nicht. Dafür habe ich den schon zu oft zugehört und auch diesen ganzen Kram, der so drüber. Also du musst wissen, transparenzmäßig. Ich bin auch in der Partei, ich bin bei den Piraten gewesen. Ich bin jetzt in der FDP. Die FDP hat übrigens auch eigentlich. Also vertritt nicht die Meinung, dass diese Leute, die jetzt hier alle gekommen sind, alle in Deutschland bleiben müssen und hier jetzt integriert werden sollen und so, sondern man will halt eben ein Einwanderungsgesetz schaffen und man will dann halt eben auch nur Fachkräfte anwerben. Also was das angeht, hat vielleicht sogar die AfD, die FDP da ein bisschen bewegt in dem Punkt. Also es ist nicht so, dass alle Parteien in Deutschland nur für offene Grenzen stehen und ja, also. Ja, habe ich auch gehört. Mir ist noch gerade was eingefallen. Das Ding ist, man kann nicht erwarten, dass Menschen, die aus einem Kulturkreis kommen, sich ohne jegliche Probleme in einen neuen Kulturkreis einarbeiten, besonders wenn es so wirklich aber es gibt große Unterschiede. Und Also da habe ich ein gutes Beispiel. Ich fand es total. Ganz kurz gleich, was ich damit aussagen will, ist, dass man auch im Umkehrschluss auch sagen kann, dass es einfach nicht genug Zeit da war, damit die Leute sich integrieren oder nicht. Das Beispiel mit den Vietnamesen ist halt so treffend, weil es halt genau so war. Also quasi zu der Zeit, wo in Westdeutschland wir die Türken als Gastarbeiter geholt haben, gab es in Ostdeutschland halt eben die Vietnamesen. Mhm. Und du siehst ja heute, ne, wie es ist. Also ich meine, wann hast du jemals irgendwo jemanden sagen hören, das mit den Vietnamesen, das läuft in die falsche Richtung? Und nein, Moment. Das ist jetzt in dem Sinne eine Form von non sequitur, weil Vietnamesen sind nicht so weit verbreitet und so tief ideologisch, wie es immer wären. Das ist ja auch so das Ding. Ne? Die Tatsache, dass wir mal Vietnamesen angefordert haben, hat nicht dazu geführt, dass jetzt über Jahre hier irgendwie eine vietnamesische Kultur aufgebaut wird. Genau, und das meine ich halt. Ich meine damit, das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied bei den Leuten, wie die das halt eben sehen. Also das sind ein paar Leute, die Entscheidung getroffen haben, nach Deutschland zu gehen, auf der Suche nach einem besseren Leben irgendwie. Und das war zu der Zeit ja auch einfach ein anderes kommunistisches Land, genauso wie der Vietnam. Also ja, wenn ich dazu noch was kurz sagen darf, auch selbst wenn die, sag ich mal, Chinesen, Vietnamesen, also allgemein Asiaten Parallelgesellschaften gründen, so wie Chinatown, gibt es da keine Probleme, sage ich mal. Das ist halt, die leben halt in der eigenen Welt, sag ich mal, die reden halt Chinesisch, Japanisch, was weiß ich, aber da gibt es keine Probleme wegen großer Kriminalität oder irgendwelche religiösen, fanatischen Sachen, die da gesagt werden. Das ist halt, das zerstört eine Gesellschaft, auch wenn es eine Masseneinwanderung davon gibt, aber es ist keine Gefahr für die Meinungsfreiheit oder keine Gefahr für Leib und Leben. Ja, ich widerspreche euch nicht. Ich sage einfach nur, dass diese Beispiele. Ja, ich widerspreche dir. Also dieses Argument, dass da einfach nur nicht genug Zeit verstrichen ist oder wir nicht genug auf die Leute zugegangen sind, das lasse ich nicht gelten. Tut mir leid. Also wir verbiegen uns kreuz und quer. Nein, Moment. Das mit Vietnamesen und Chinesen ist, dass ihre Kultur schon intern sehr an die westliche Kultur angelehnt ist. Nee. Von den Mammon Magazin schreibt im Chat, dass es in Amsterdam in den 80ern heftige Drogenkriege mit vietnamesischen Gangs gab. Also Kriminelle gibt es halt auch überall. Die sich auch gerne Zugang zu lukrativeren Märkten verschaffen und dann in so einem Flüchtlingsstrom untertauchen, ist auch klar. Ja, es gab einfach bis jetzt schon, es gibt genug Zeit, damit man erste Hochrechnungen machen kann und sagen kann, statistisch gesehen sind so und so viele Prozent der Flüchtlinge, der Neuankömmlinge nicht integriert. Aber trotzdem würde ich sagen, dass das... Die sind alle nicht integriert, weil sie sind ja auch gerade erst angekommen. Wir reden ja jetzt teilweise über Leute, also es ist ja sogar so, dass teilweise die jüngeren Generationen jetzt radikaler sind als die älteren Generationen. Also ich habe zum Beispiel... Vor ein paar Jahren gab es einen Beitrag in der ARD über so ein paar von den Leuten, die nach Syrien gegangen sind zum IS und so. Und da hatten sie dann so einen Mann interviewt der in seinem Laden da um seinen Sohn rumlief und der Sohn war halt auch irgendwie, hatte irgendwelche radikalen Ansichten und der Typ war echt, das hat mir das Herz gebrochen, mir das anzugucken. Der war so verzweifelt, hat gemeint so, ja, hier mein Junge und ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll und so. Und der hat die ganze Zeit nur daneben gestanden und gesagt so, ja, hier, Papa, du hast einfach keine Ahnung vom Islam so. Islam bedeutet Unterwerfung. Und das muss man ganz oder gar nicht machen und so, ne? So hat er da geredet. Also das ist halt teilweise dann wirklich halt so, ist in der jetzigen Zeit, wo diese Leute halt da hochkommen, diese ganzen Prediger und so und sagen hier irgendwie, ja, hier deine Religion, ne, die ist wichtig und so weiter. Ja, aber die ganzen Leute, die alle meinen so, das ist alles hier so Kuschelkram und so. Nee, nee, so, du musst dir jetzt das Paradies verdienen und so ein Zeug. Und teilweise haben die bei irgendwelchen Leuten dann einen richtigen Zug. Mit Integration, also ich fand das total schockierend, als ich in den USA war, da gab es überall Soda-Automaten, wo du dir halt immer einen Energy-Drink holen kannst. Ich hatte da auch einen halben Kulturschock, also das ist auch nicht so einfach. Ich würde wahrscheinlich als Amerikaner, würde ich wahrscheinlich Diabetes bekommen, weil ich mir überall irgendwo einen Energy-Drink hole. Dafür aber, kannst du als Amerikaner, wenn du nach Deutschland kommst, kannst du im Supermarkt Alkohol kaufen, das kennen die da auch nicht. Ja, und aber das Ding mit Immigration, das muslimischen Glauben zu haben, ist einfach ein starker Faktor dafür, dass du wahrscheinlich in der neuen Gesellschaft nicht ankommen wirst, dass du in der neuen Gesellschaft die Unterschicht bilden wirst. Und da gibt es so eine sehr große EU-Studie dazu, die in fast allen EU-Ländern gemacht worden ist. Und das gibt halt einen relativ großen Teil, also keinen extrem großen, aber einen großen Teil, der halt auch einfach keinen Bock auf Integration hat, um es ganz salopp zu sagen. Also, und ich denke aber nicht, dass jetzt von den Flüchtlingen, die gekommen sind, ich denke eher, dass man da nur die Leute absiebt, die sozusagen eine Zukunftschance haben, die schnell genug Sprache lernen, die sich schnell genug anpassen, die schnell genug also Bildung aufsaugen sozusagen. Ich denke, dass die behalten werden und dass der große überwiegende Rest, der wird zurückgeschickt werden. Also auch mit CDU oder selbst SPD denke ich, dass das so passieren wird. Ja. Also. Ja, auf jeden Fall, ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass man Muslimen und Flüchtlingen nicht irgendwie so eine Sonderbehandlung geben sollte, egal ob positiv oder negativ, oder? Ich meine, ja. die Idee von Abschiebung ist zwar möglich, weil man einfach physikalisch einfach Leute nehmen kann und sie wegschieben, aber es wäre besser als, also sozusagen Vorsorge ist besser als Heilung, ja. Dass, wenn man, bevor die Leute reingekommen sind, erstmal so filtern könnte, aber das Problem ist halt logistisch, dass es zu viele Leute sind und nicht genug Leute, die es aufhalten. Das hat man auch dann zum Beispiel bei Köln auch gesehen, dass es einfach zu viele Leute waren. Es ist eine Menge von Leuten, es ist sehr schwierig, Crowd Control zu betreiben und es gab dann auch in dem Fall nicht genug Zellen, nicht genug Polizisten. Es war ein Durcheinander. Deutschland ist kein Land, was in dieser Region liegt, wo diese Leute herkommen. Ja, und es gibt ja da, ne, also ich sag mal, Saudi-Arabien, Katar und so nehmen überhaupt gar keine Flüchtlinge auf. Mhm. Und ja. Es wäre wirklich besser, wenn man den Leuten helfen würde, wo die Probleme sind, wo sie gerade sind. Und deshalb bin ich auch im Endeffekt auch dafür, dass man die Leute dann wieder in ihr Land zurückbringt und zurückschiebt sozusagen. Ja, aber so Sachen. Hätte denn die AfD sozusagen einen Vorschlag, wo sie das Flüchtlingshilfswerk von der UNO voll finanzieren möchte, weil da werden regelmäßig die Beiträge nicht richtig gezahlt. Man sollte Flüchtlinge nicht subventionieren in dem Sinne, weil sie Flüchtlinge sind. Man sollte sie gleich behandeln wie andere Leute. Das Hilfswerk halt eben, was sich darum kümmert, irgendwelche Lager zu bauen und so. Ja, also damit die Leute nicht verhungern. Also weil das große Problem mit Syrien war ja, dass die Essensration von 1600 auf 800 Kalorien gekürzt worden sind. Und wenn man sich als Partei hinstellt und sagt, ja, wir wollen das unter Kontrolle bekommen, dann wäre es sozusagen den Posten bei der UN sofort voll finanzieren. Mhm. Sozusagen einer der effektivsten Schritte, die man machen könnte. Auch so ein Ding ist wirklich, es ist auch der persönlichere Faktor ist auch noch dabei, denn wenn ich schon so höre, dass da Flüchtlinge auf Kamera dann auch sagen, ja hier, wir sind hier rüber nach Deutschland gekommen, so obwohl wir eigentlich keine so Kriegsflüchtlinge sind, so Wirtschaftsflüchtlinge, weil wir hier Geld bekommen, das ist einfach merkwürdig, das ist einfach nicht okay, ja. HCR würde die aussortieren. Also. Ja, da kann ich so ein Beispiel bringen mit meinen Eltern, als wir so vor 16 Jahren hergekommen sind und erst nach Deutschland gekommen sind nach Chemnitz gekommen. Meine Eltern haben da schon Geld bekommen. So ein paar hundert D-Mark war das zu dem Zeitpunkt noch. Dann haben die mir wirklich beschrieben, dass sie geweint haben. Und ich habe so gefragt, ja, warum? Weil das so Geld war und weil das endlich so vorbei war und alles Schöne. So, nein, weil das einfach so ein Stich ins Herz war, weil sie sich davor in Russland immer alles verdient haben. Und hier haben sie sich wirklich ins Gesicht geschlagen gefühlt, weil sie einfach Sachen hinterhergeworfen bekommen. So dieser Unterschied, dass es sozusagen Stolz gibt, der einem sagt, du bist etwas wert und du kannst hier einfach schon Sachen beantragen und bekommst es und musst dir nichts irgendwie bieten lassen, alles ist so cool, du bist der King, mit dem Stolz verglichen, bei dem man halt weiß, dass man was wert ist und deshalb es auch nicht okay findet, wenn man Sachen hinterhergeworfen kriegt. Das ist halt wirklich so ein ziemlich feiner Unterschied und das ist von Person zu Person unterschiedlich. Und wenn da auch noch so Gesellschaft und Kultur noch mit hinkommen, dann wird es noch schwieriger. Im Endeffekt ist es unübersichtbar. Es wäre besser, wenn es nie passiert wäre. Es wäre besser, wenn der Islam schon längst vorbei wäre und die Leute sich dann integrieren lassen würden. Das wäre alles viel schöner. Aber es ist halt nicht so. Und man weiß nicht, ob es dafür wirklich eine Lösung gibt. Ich persönlich bin da auch skeptisch, aber es ist halt alles so kacke. Also was ich auch noch ziemlich heftig finde, ist, dass die ganzen Apologeten vom GEZ finanziert werden und bei YouTube hier irgendwelche so nach dem Motto, der Dschihad ist der Weg in meinem Kopf, inneren Frieden zu finden oder sowas. Das wird alles von GEZ finanziert. Und ich habe noch sogar Programme, die von der Kirche produziert werden. Also die Kirche. Ja, also, die Kirche, viele Kirchen sind eigentlich für den Islam, weil die irgendwie so Nächstenliebe-Zeug und sowas. Aber ja, und vor allem auch dieser Gedanke, wir glauben ja alle an denselben Gott. Das ist immer der Spruch, der dann da kommt. Die haben ja auch. Halt eben auch das Beibehalten von den Privilegien. Ja. Und die evangelische und katholische Kirche hat auf jeden Fall Spots im gebührenfinanzierten Fernsehen, wo die ihren Kram versenden dürfen. Und häufig sind das halt genau solche Sendungen. Und das muss halt auch aufhören. Also die AfD ist ja auch gegen GEZ, ne? Nur so nebenbei. Ich habe jetzt mal wieder einen YouTube-Channel, der kommt jetzt, der ist gerade neu aufgemacht, der heißt Funk oder so. Da wird halt auch wieder richtig Apologeten-Scheiß kommen und sowas. Und das ist alles vom GEZ finanziert. Also ich habe noch niemanden gesehen, der vom GEZ finanziert wird, ein YouTuber, der halt dann irgendwie mal kritisch den Islam beleuchtet. Das wirst du nicht finden und das muss halt auch meiner Meinung, da müssen die Gelder auf jeden Fall abgekappt werden bei sowas. Ja, man sollte auf jeden Fall mehr in Aufklärung reinstecken und auch in kritische Auseinandersetzung. So zum Beispiel das Argument, was Muslime dann bringen, wenn man da mit ihnen über Karikaturen redet, ja, über Satire, dann heißt es ja hier, ja, wenn der hier, der weiß doch, was da für eine Reaktion passiert, dann hätte er das nicht machen sollen, der Cartoonist. Nehmen wir so, das geht komplett am Thema vorbei. Ja, was wir ein großes Problem haben, ist, dass wir einem Islam Kritiker erst nach seinem Tod die Ehre tun und ihn hochhalten. Und davor sagen, das sind alles Islamophobe. Also, da haben wir ein großes Problem. Ich meine, guck dich Charlie Hebdo an. Jeder hat sich das Maul vorher gegen die zerrissen. Und jetzt, wo sie dann über den Haufen geschossen worden sind, oh, Meinungsfreiheit, je suis irgendwas. Ich kann kein Französisch. Aber ihr wisst, was ich meine. Nicht alle. Hashtag. Also, ja, alle, so. Ja. Eine Sekunde, ich wollte mich nur für heute Abend verabschieden. Ja, es waren recht interessante Themen. Rest höre ich mir morgen im LKW an und reingehauen. Ciao. Wollte ich noch mal was sagen, zum Beispiel zu Gerd Wildners. Der ist ja auch ein Islamkritiker in der Partei in Niederlanden. Und der hat mal gesagt, ich bin hier der Einzige, der mit einer schusssicheren Weste steht. Und jetzt fragen Sie sich mal, warum. Also er kritisiert den Islam, er sagt, er zeigt jetzt keine Karikaturen oder sowas. Er kritisiert einfach noch ihn nur, dass das eine böse Ideologie ist und sowas halt, ne? Und er wird schon davon bedroht. Also so weit ist es schon gekommen. Das müsst ihr euch mal vorstellen, dass man das nicht mal hier öffentlich sagen kann. Ihr ist alle seid, also ich weiß nicht, ob ihr so gegen Islam geredet habt, aber ihr seid alle anonym. Crowd and T ist anonym. Shlomo, also hier die vulgäre Analyse ist anonym. Also so weit ist es schon gekommen, dass wir uns nicht mehr frei darüber äußern können, ohne Angst um unser Leben zu haben. Also das müsst ihr euch auch mal durch den Kopf gehen lassen. Ja, stimmt. Das ist auf jeden Fall auch ein großer Unterschied, den man halt eben nicht hat, wenn man über die christliche Kirche zum Beispiel redet oder so, was ich schon mehrfach öffentlich getan habe und auch im Beisein von irgendwelchen Funktionären, da, von den von dem Laden. Also das ist schon richtig, das ist auf jeden Fall ein großer Unterschied. Also ich lasse mir das auch nicht einreden, so nach dem Motto, ja, aber die Extremisten gibt es doch überall und so. Nee, das ist schon eine andere Nummer und ich lasse das auch nicht gelten, so dieses Bewegen. Ich lasse das auch nicht wirklich zu. Ich will nicht, dass die Werte, die also auf die hier im Land immer Fortschritt gemacht wurde, jetzt auf einmal untermauert werden, weil da jetzt irgendwie Quoten-Muslime da reinkommen und sagen, hier, wir müssen das und das und das machen. Ich bin auch komplett dagegen, dass hier Kinderehen, die da in muslimischen Ländern geschlossen wurden, hier jetzt anerkannt werden. Ich bin da vollkommen dagegen. Kinderehen. Also du bist ja jetzt überhaupt nicht progressiv. Ja, also ich bin halt der Meinung, dass vieles von der Liebesaffäre der deutschen Linken mit dem Islam hängt halt damit zusammen, dass sie halt, dass das halt antikapitalistisch ist. Ne? Also die islamischen Länder sind halt nicht sehr wirtschaftlich erfolgreich. Und ja. Das ist halt bei vielen Linken ist das halt super so. Ne? Die haben es verstanden und auch was diese Feminismus-Sache angeht, was wir ja immer wieder erleben, auch heute wieder in dem Stream, so dieses von wegen so, ja, hier die Frauen, die können sich da verschleiern und so. Das ist doch total empowering und so. Das ist halt bei vielen von den Linken halt eben auch so ein super Ding. Ne? Ich bin mir schon sicher, dass die Medien in der Lage sein könnten, ich muss wirklich auf die Formulierung genau aufpassen, ja, damit ihr das auch korrekt versteht, was ich meine, den Islam zu untermauern und zwar so wirklich so, dass er demontiert wird. Ja. Das Problem ist, dass die Flüchtlinge einfach wirklich eher wie so ein Quotenthema verwendet wurden bei Debatten und damit man da wirklich sich selbst darüber positionieren kann. Nein, das ist das nicht. Das ist nicht Habgier oder so, das ist wirklich die Einstellung von den Leuten. Und das sagen sie ja die ganze Zeit immer wieder. Ne? Wir sind mit Haltung, mit Haltung, mit Haltung, mit Haltung. Ja. Aber ich meine, dass wenn man so Sachen nicht hätte wie Virtual Signaling, man viel besser an sozusagen wirklich die Resultate, von denen man nur so redet, wirklich da ankommen würde. Also anstatt zu Virtual Signalen zu sagen, ja, wir haben hier so und so viele Quoten da mit Leuten so besetzt, die ein Kopftuch tragen, sollte man wirklich eher hingehen und das bearbeiten. Und wenn da alle Medien zusammenkommen würden, wenn alle Parteien sich auf eine Sache einigen könnten. Braucht sich keiner einigen auf eine Sache. Ja, aber das wäre toll. Weißt du, damit könnte man schon etwas machen. Damit könnte man zum Beispiel Geld auftreiben, damit man Schulen besser subventioniert und dann die Möglichkeit gibt. Ja, um was zu tun. Also, was zu tun, genau. Nee, um was zu tun, frage ich dich, weil das ist halt auch wieder so ein Ding. Ne? Du kannst nicht einfach sagen, Bildung ist wichtig. Das ist auch wieder so ein Ding. Bildung kann alles Mögliche sein. Bildung kann sein. Bildung kann aber auch sein, politische Bildung, wie wir schon so häufig. Jetzt mal langsam zum Ende kommen, weil wir sind schon 3,5 Stunden hier dabei und deswegen. Ja, würde ich vielleicht einfach mal sagen. Sagt vielleicht unser Gast einfach zum Abschluss nochmal was und dann verabschieden wir uns für heute, wa? Also auch warum Feminismus den Islam so verteidigt, das ist auch der Grund wegen diesen ganzen Safe Spaces, dass sie halt die ganzen Sachen verbieten wollen, die halt irgendwelche Leute offenden können, sag ich mal. Das ist halt auch ein Grund, wieso, das habt ihr auch gerade angesprochen, wieso die so Hand in Hand gehen mit der Linken, also / Feministen. Ja, und dann wollte ich mich halt noch in die Runde, wollte ich mich noch bedanken, dass ihr mich eingeladen habt und vielleicht kann ich ja nochmal dazu stoßen, wenn ihr mich haben wollt und sonst wünsche ich euch einen schönen Abend, wenn ich einen Twitter-Shoutout machen darf. Darf ich? Niemals! falls ihr mir folgen wollt, ich heiße Jakobus, also Jakob mit C geschrieben, Jakobus_Liftus. Könnt ihr mir folgen, wenn ihr Lust habt, da poste ich halt immer so ein Zeug wie Anti-Feminismus, Anti-Islam und Anti-SJW und sowas. Also, wenn ihr Lust habt. Und sonst bedanke ich mich nochmal in die Runde. Ja. Ich fand es auch ganz angenehm. Danke sehr. Ja. Dann sind wir für heute durch, wa? Ja, ich war der Able und so. Ich war hier schon mal. Ein oder zweimal, vielleicht kennt mich die ein oder andere Person. Ja, ich bin der Mars und bin auch öfter hier. Im wahren Leben nennt man mich Markus und ich besitze den Kater, der immer so nett seine Meinung dazu sagt, hier zu allen. Gerade liegt er hier und schnurrt, aber das verdammte Mikrofon scheint irgendwie das Schnurren, das ist zu tief, um es mitzuschneiden. Ja, weiter. So, hier Andreal. Ja, ich habe einen YouTube-Channel, heißt Andre Dahl, und mein Twitter ist Andre Dahl. Ist einfach wieder. Nicht so schwierig. ich bin es immer noch. Opexop, das russischer Name von mir, Nachname einfach mit lateinischen Buchstaben geschrieben. Hab auch einen YouTube-Kanal und Twitter ist auch genauso. Also ihr könnt mich da einfach finden und ja, chillen ist vorbei. Ja. Gut, danke fürs Zuschauen. Das ist ganz cool gewesen. Danke für die Debatte. Ich tue jetzt nochmal einen Chris abkacken, der darf sich jetzt nicht verabschieden. Ciao da draußen. Bis nächste Woche.